Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Kürzlich hatten sich Daniel und ich hingesetzt für ein kleines Video, das wir drehen wollten, zu einem Thema, auf das wir eigentlich schon lange Bock gehabt haben. Dann, so wie wir sind, hat sich unser ehemals klein geplantes Video tatsächlich zu einem ausgewachsenen Plauschangriff entwickelt. Also mehr Glück für euch, mehr Podcast zum Hören. Heute geht es um die sogenannten Stiefzwillinge. Wenn euch das Wort nichts sagt, dann ist das keine Schande, denn dieses Wort haben Daniel und ich während des Casts einfach erfunden. Es geht heute nämlich um Filme, die augenscheinlich zur fast gleichen Zeit ins Kino gekommen sind, aber das gleiche Thema behandeln. Sowas wie gerade erst kürzlich mit White House Down und Olympus Has Fallen, aber auch andere Beispiele gab es in der Form wie Snow White and the Huntsman und Mirror Mirror oder, wenn wir noch weiter zurückgehen, Armageddon und Deep Impact. Über dieses Phänomen, wie es dazu kommt, ob das sinnig ist, dass überhaupt zwei Filme zu einem gleichen Thema nötig sind, wie es mit der Geschichte dieser Filme ausgesehen hat, das haben Daniel und ich in fast knapp 3 Stunden ausführlich bequatscht, die ihr jetzt hören könnt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Scheiße. Das nimmst du jetzt natürlich wieder als Anfang. Natürlich, ne? Nehme ich das. Ja, ich wusste, so wann ich am besten einsteigen soll. Das macht aber auch am meisten Spaß so. Zur Erläuterung, ich habe gerade eben einfach nur mal Spaß an der Verzögerung gehabt, die zwischen Realität und dem Bild, was ich hier sehe. Was für eine Verzögerung? Der Ton ist doch perfekt gesinkt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Der Ton ist perfekt gesinkt, aber nicht das Bild. Das Bild ist ja langsamer als meine Hand. Ja, du musst ja denken, ich bin schneller als mein Bild. Das sieht man natürlich jetzt hier nicht, aber ich habe ja fernsehtaugliches Equipment hier. Also am besten. Ja. Und mit Fernsehtaugliches. Was hat die Kamera gekostet? 100 Euro? 100 Euro hat sie gekostet, die Webcam. Und sie steht anstatt auf einem großen Stativ, auf einem kleinen Billo-Stativ, was ein bisschen angesägt ist. Und einem Guild Wars Karton. Es ist ein Guild Wars 2 Toaster Karton. Du hast einen Guild Wars 2 Toaster? Ich habe einen Guild Wars 2 Toaster. Ja, wenn du einen Toaster damit machst, dann kriegst du das Guild Wars 2 Logo dort reingebrannt. Okay, ich darf eigentlich nichts sagen. Ja? Bei uns in der Küche steht ein Hello Kitty Toaster. Oh, es klingt wie das Telefon. Das sowieso nicht. Das machen wir dann aus, das Telefon. Ja, das... zack, zack, zack. Das war wichtig, ja, das? Kenn ich den? Nee. Okay. bei uns in der Küche steht ein Hello Kitty Toaster. Ein Originaler aus Japan. Wir brauchen so einen komischen Adapter, um das Ding überhaupt in die Steckdose stecken zu können. Und was sagt deine Frau dazu? Ja, die muss dich schwer überreden, dass das Ding da stehen bleiben darf. Es ist, aber zumindest, ich weiß ja sonst, ihr hattet ja auch andere Hello Kitty Sachen, so Hello Kitty Tische und ja, wir haben Hello Kitty Food. Tisch gehabt. Der hat es Gott sei Dank jetzt mal, Gott sei Dank darf ich jetzt nicht sagen. Das ist raus. Jetzt ist es raus. Okay. Jetzt ist es raus. Der Hello Kitty Tisch hat jetzt ein neues Zuhause gefunden, worüber ich schon ein wenig dankbar bin. Aber ich weiß, es wird ihm gut gehen, da wo er jetzt ist, weil er ist bei einem kleinen Mädchen und die hat sich, glaube ich, tierisch darüber gefreut. Und die freut sich irgendwann später über dann das andere Hello Kitty-Zeug, was ihr dann noch da habt. Falls der Toaster bis dahin funktioniert, also ich will es jetzt nicht irgendwie beschwören, dass der so lange hält, aber ey, du siehst die scheiß Katze, siehst du jetzt überhaupt nicht auf dem Toast. So, beziehungsweise musst du das Ding halt voll aufrobben. Irgendwie, damit du halt was siehst, aber okay, dann ist es halt auch so, dass das Toast schwarz ist auch und der Kopf ist halt weiß. Auch die Technik oder sowas dann dahinter, dass der eben einen gewissen Teil stärker einbrennt, das ist ja auch nicht gut, wenn der Toaster so dunkel ist an der Stelle, oder? Dann sollte man theoretisch, dann hat mir Guild Wars 2 und Hello Kitty Krebs gebracht. Karzinome. Der Toast ist ja außenrum. Acrylamid. Ja, der Toast ist außenrum eher dunkler als auf dem Logo. Ja. Also es müsste ja eigentlich bei dir auch sein. Ich habe den Eimer. Beziehungsweise müssten ja so weiße Rillen sein, die das. Was ist Guild Wars 2 überhaupt für ein Logo? Es ist denn diese 2? Es ist nur die 2. Das ist nur die 2, die dann in der Mitte zu sehen ist. Jedenfalls. Dieses Toast hat 2 Seiten. Perfekt, von Hello Kitty Toaster und Guild Wars 2 Toaster. Heute hat, bevor wir anfangen, ein ganz wichtiger Mann Geburtstag. Deshalb, wir wünschen Nicolas Cage alles Herzlichste. Oh, alles Gute, Mr. Cage. Mr. Cage. Ja, demnächst, wir widmen uns wirklich, wirklich demnächst, widmen wir uns Ihnen ausgiebig. Das werden und wir. Mit voller Leidenschaft. Das werden wir machen. Und mit aller Inbrunst. Ich habe ihn ja mal getroffen, Nicolas Cage. Ja, ins Gesicht? Nein, nur im Gespräch. Ja. Und ich muss sagen. Kürzlich erst, oder? Ja, das ist schon ein Weilchen her. Das war, da hat er, das war auch geil. Ich verstehe es nicht, warum warum der Verleih das gemacht hat. Ich bin im Nachhinein bin ich dankbar. Das war, da hat er The Croods synchronisiert. Ah, okay, dieser nicht Familie Feuerstein, wollte ich schon sagen, dieser Steinzeit. Genau, dieser Steinzeit animierte Film, also beziehungsweise Animationsfilm über eine Steinzeitfamilie. Warte mal. Ja, obwohl, nee. Obwohl, das kam schon, Ice Age im gleichen Jahr also, raus. Also, ich dachte, The Croods war so von 2012. Ja, der war von 2012 oder 2013. Ice Age 4 müsste das sein, der dann gekommen ist, ne? Oder 4 ist, meine ich, ja. Also, wo keine Zahl mehr im Titel war, sondern jetzt machen wir nur noch Untertitel. Aber es wäre ein perfekter Übergang. Ich will nur gerade die Geschichte irgendwie zu Ende bringen. Ja. Also, das war halt, die haben halt die amerikanischen Synchronsprecher zum deutschen Interviewtermin für den Kinostart von The Croods eingeladen. Mhm. Und weißt du, ich habe dann mit Uwe Ochsenknecht auch noch gesprochen, der hat halt die deutsche Rolle, also beziehungsweise dann die Rolle gesprochen, die Nicolas Cage im Original gesprochen hat, also den Familienvater. Und das hätte ich natürlich, oder beziehungsweise fand ich weitaus sinniger, ja. Eigentlich. Weil, ja, aber ich würde mich nicht beschweren, wenn Nicolas Cage Ich habe mich auf jeden Fall überhaupt nicht beschwert, ich fand es voll geil. Unter anderem, weil es mir zwei Sachen ermöglicht hat. Also zum einen halt mit Nicolas Cage zu sprechen. Und zum anderen habe ich dabei mal erlebt, wie Constanze Rick im Real Life ist. Oh. Ja, und mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen. So, ja, das soll man ja vielleicht mal. Ich glaube, man kann sich das, wenn man Constanze Rick dann gesehen hat im Fernsehen, schon denken. Ja, also wirklich. Hallo, ich bin Constanze Rick. Sag es mal so: Da ist dann so eine Interview-Einladung, sage ich mal, zu so einem Junket. Und dann würden da natürlich mehrere Leute präsentiert. Und klar, man kann nicht, also zum Beispiel bei sowas wie jetzt Star Trek oder sowas, ja, da kommt dann, da ist dann wirklich das Glück manchmal uns hold, dass dann wirklich alle angeboten werden. Dass da wirklich, also von Chris Pine bis, keine Ahnung, dem zweiten Deckoffizier, der nur hinten links im Bild ist. Robert Matheson. Ja, genau, dass du halt mit denen sprechen kannst, ja. Und hier bei The Croods war es halt auch so, da waren dann halt wirklich Nicolas Cage, da war halt dann Uwe Ochsenknecht, da war dann aber auch halt hier Janine Reinhardt und Kostja Ullmann, heißt der, glaube ich, ja. Die haben halt die deutschen Teenager im Film gespielt, so, ja, gesprochen. Und klar sind die für ein Format wie heißt das, was sie macht? Prominent? Prominent ist es, ja. Constanze Rick TV, meine ich. Ja, genau. Ist es natürlich dann vielleicht nicht ganz so cool oder quotenbringend oder interessant, ja. Oder aber macht man die Sachen doch ich mit? Ich finde, also, man macht die Sachen mit. Ja, also ich weiß auch, dass wenn ich einen Nicolas Cage habe und wenn ich einen Uwe Ochsenknecht habe, dass eine Janine Reinhardt und ein Kostja Ullmann, die beide sehr nette Menschen sind, ja, ich habe die halt auch wirklich schon durch Drehs irgendwie ein, zweimal erlebt, dass die halt, nicht ganz so weit oben auf der Prioritätenliste sind. So. Aber immerhin mache ich sie mit, ja, weil die haben an dem Film mitgearbeitet oder beziehungsweise haben ihren Teil dazu beigetragen. Es ist der Teil des Respekts, und, einfach, den man ich, entgegenbringen halt so sollte. Respekt, ja, und Frau Rick, ja, hat halt wirklich so, also wie man sich so aus so billigen US-amerikanischen Soap- und Familiendramenserien irgendwie kennt, wie bei Dallas oder so. Nein, ich brauche nur Herr Cage, die anderen sind für mich egal. Alter. Ja, weil so Sachen halt so. Und also wenn... Ich meine, pass auf, ich möchte jetzt nicht zu viel irgendwie emotionale Negativität da irgendwie reinbringen oder die Frau irgendwie absichtlich schlecht machen. Ich sag nur, was meine Wahrnehmung von diesem Tag oder von diesem Nachmittag war. Ja, und der war halt alles andere als positiv. Der kam mir halt sehr arrogant rüber und halt wirklich auch, ja, unfreundlich, also undankbar. Ich meine, ehrlich, klar ist Nicolas Cage die Hollywood oder das Hollywood-Gesicht, das man in seiner Sendung präsentieren möchte, aber ja. Alleine, dass man, klar, es ist ein Job, wir alle arbeiten hart in dieser Branche, aber es ist ein Geben und Nehmen, was? Genau, also, und es ist aber immer noch auch ein Privileg, dass wir das dann machen dürfen. Genau, machen können, genau. Und da sollte es der Respekt einfach den Leuten gegenüber, die dann auch ihre Arbeit dort erledigen, dann einfach gegeben sein, dass man es macht. Wenn ich sowas wie Prominent mal laufen lasse, das ist ja effektiv eigentlich nur Constanze Rick plus Promis. Ja. Da gab es zuletzt mal irgendwas, das habe ich gesehen, wo sie sich ganz fein gemacht hat, wie ich lebe mal wie ein Promi und ich gehe auf den roten Teppich und guck mal, wie geil ich bin. Und zwischendurch gab es noch ein, zwei News dann drin. Also ich könnte es mir schon denken. Aber dann, weißt du, und dann Frau Rick, Sie müssen mal ein bisschen entspannter dann sehen. Vox wird es nicht ewig geben. Und das war ja schon, also normalerweise ist die Frau da nicht, ja. Also ich bin jetzt schon echt auf einigen Junkets gewesen und das ist halt ein Gesicht, das sieht man da eher weniger. Ich habe zum Beispiel hier die Alte von Joko und Klaas. Wie heißt sie? Palina? Oder? Nee, nicht Palina, die Alte, die wirklich die alte Frau. Oh Gott, Carlotta? Nee, nicht ich Carlotta. Weiß es nicht. Ja, also diese rothaarige, ja. Sehr, sehr alte Dame. Die habe ich zum Beispiel bei Machete Kills getroffen. Ja? Also so diese wirklich prominenten Gesichter, die siehst du da halt nicht so oft. Ja? Da siehst du halt eher so Hiwis wie mich, ja? Die dann halt dann im Auftrag von irgendwelchen Leuten oder halt, keine Ahnung, oder weil sie halt den Beitrag dazu machen, Weil sie dann halt quasi auch das dann Interview führen, klar, damit sie natürlich dann halt einbauen können. Die, oder beziehungsweise damit sie auch wissen, welche Fragen irgendwie dann quasi im Endeffekt verwendet werden sollen. Ja? Das ist ja der Zusammenschluss. Die Redakteure bereiten das dann für die Moderatoren vor. Genau. Na, und dann heißt es, hallo, ich bin von Game One, wo sind denn Simon und Budi? Genau, genau. Hm? Und da gibt es dann teilweise halt wirklich, also gerade aus der, ich will die Sender, für die ich arbeite, nicht rausschließen, ja, aber da waren halt schon Vorfälle, wo ich mitbekommen habe, dass diese andere große Sendergruppe mit drei Buchstaben, dass die halt dann, weil, also da, ich krieg das halt von dem Fußvolk, also meiner Ebene quasi mit, ja, die dann halt wirklich Fragen stellen müssen, wo ich mir denke, ihr armen Schweine, ihr tut mir so leid. Ja, da werden dann halt wirklich, da kennen die auch keine Skrupel, ja, also wirklich. Sind die mittlerweile ganzen, so abgestumpft dann, dass diese die einfach ganzen sowas Promi-Magazine, es gab einen Vorfall, ja, also es gibt doch dieses eine berühmte Hollywood-Paar, ja, das hat sogar einen Eigennamen, ziemlich viele Kinder. Ja. Und er hat zuletzt einen Film mit Zombies gemacht, in dem kein Blut geflossen ist. Ja. Ja. Fand ich nicht schlecht. Und dieser Mann, dieser prominente amerikanische Hollywood-Darsteller, der hat ja auch eine Vergangenheit, also auch eine beziehungstechnische Vergangenheit. Ja. Er war ja mit einer anderen prominenten Dame zusammen. Hat auch in der Friends-Folge mit ihr dann gespielt. Genau, genau. Die mal so einen Kurzauftritt in Friends hatte. Ja. Und die war wegen eines ihrer letzten Filmes, war die halt in Deutschland gewesen, hat Interviews gegeben. Und ich habe halt mitbekommen, weil meine Kollegin am Teppich stand, dass halt aus der konkurrierenden Sendergruppe von einem dieser prominenten Lifestyle oder sonst irgendwas Formate, dass die halt hingehen musste und fragen musste, wie es denn war und ob das wahr ist. Und wie es dann halt war, als sie im Flugzeug auf die neue Frau ihres ehemaligen Lebensabschnittspartners. Ich würde mich so schämen, wenn ich das machen müsste. Ich würde mich so schämen. In dem Moment, da weißt du halt, dass du echt auch schon einen Scheißjob erwischen kannst, so, ja. Und einen wirklich undankbaren Job, ja. End vom Lied war, ja, eine Frau, die sehr blöd aus der Wäsche geguckt hat und die auch ganz schnell weitergegangen ist, ja. Und wo ich mir halt denke, ey, warum muss sowas immer sein, der Clip, weißt du? Der Clip landet da, das sagt auch schon alles. Ja, da, weil, ich meine ehrlich, die Frau kommt nach Deutschland, ja, klar, die verdient einen Arsch voll Kohle. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie sie als arme oder leidgeplagte Person hinstellen, ja. Aber Fakt ist halt nur mal, Promotouren kann scheiß anstrengend sein. Ja, und die kommt dann halt nach Deutschland, um ihren Film zu promoten und ihren Film dann irgendwie zu präsentieren. Und dann wirst du mit so einer Frage konfrontiert, so, wo ich mir halt immer denke, ey Leute, was hat das denn bitte damit zu tun? Boulevard hin oder her, ja, und beziehungsweise Quote hin oder her in allen Ehren. Aber so Fragen, wo ich von vornherein davon ausgehen kann, da werde ich nichts ernten, also außer Hass oder irgendwie Missachtung oder vielleicht Nichtbeachtung. Ja. Ja, und im Endeffekt dann halt auch, keine Ahnung, keine Quote, kein Interview, keine was weiß ich. Warum stelle ich dann Leute dahin oder beauftrage Leute, dass die sowas fragen sollen? Dafür ist aber auch, die sind die Leute, die dann dahin geschickt werden. Das ist eben das Fußvolk, was ersetzbar ist. Mir doch egal, wenn die dann was nicht dort bekommen. Wenn sie was kriegt, ist gut. Wenn nicht, dann hat sie Pech gehabt, hat die ihren Job nicht gut gemacht, sozusagen. Ja, aber das ist halt teilweise also echt furchtbar. Es ist eh so, übers Fernsehbusiness könnte man Ewigkeiten quatschen. Ja, und auch, also bitte auch nicht falsch verstehen. Ey, ich bin wirklich dankbar für das alles, was ich machen darf. Aber es offenbart halt teilweise schon Seiten, so, wo ich mir halt auch immer wieder denke, ey Leute, es ist nur Fernsehen. Ja, es ist wirklich nur Fernsehen, so. Ja, und es wird immer an so eine große Uhr oder so einen großen Haken oder hohen Haken gehangen irgendwie. Ja, man merkt irgendwann, wenn man dann in den Kreisen zugegen dann dort ist, wer hält sich für selbst so wichtig. Ja, ja? Und wie gesagt, und es ist genau so eine Anekdote quasi, war halt dieser ganze Vormittag als mit Nicolas Cage. So, ja? Und ich muss sagen, ich fand's voll geil. Ich habe mich gefreut mit Uwe Ochsenknecht, die beiden hier, Janine und Kostja, die waren so super nett, die haben richtig schöne Sachen gesagt, so, aber mit Nicolas Cage. Ey, Alter, das ist also so gut. Ey, und ey, der Typ ist wirklich, also der hat so eine richtig geil warme Stimme und Aura. Also warm im Sinne von ja, angenehm. Angenehm, ja. Und nicht von irgendwie vielleicht. Nein. Ja, bitte nicht auf die falsche. Und unsere Zuhörer und Zuschauer, die haben schon richtig verstanden. Nicht auf die falsche Uwe-Seite legen. falsche Uwe-Seite, war das wieder eine Anspielung? und es war so schön, weil ich hatte das Glück vorher, irgendwie kurz vorher mit Bruce Willis zu sprechen. Und Bruce Willis habe ich nach seinem Lieblings-Oscar-Moment gefragt. Ja. Hat er überhaupt geantwortet? Und er hat darauf geantwortet. Er hat gemeint, er fand einer seiner schönsten Momente bei den Oscars, was ein bisschen scheiße ist, ja, weil Bruce Willis ja auch jemand ist, der schon ein paar Mal irgendwie nominiert war, aber, und dann auch noch nie was bekommen hat. aber er fand es halt geil. Er hat mir erzählt, dass er halt es richtig gut fand, dass Nicolas Cage einen Oscar bekommen hat für Leaving Las Vegas. Ich habe mich sehr gefreut damals. Ja, und ich fand es halt so cool, dass ich genau diese Anekdote Nicolas Cage erzählen konnte. Oh. Ja, und ey, Nicolas Cage, glaubst du mir wirklich, der Mann war sichtlich gerührt. Ja, der war wirklich, der war baff, der hatte nicht damit gerechnet, dass er jetzt quasi so eine Information irgendwie vermittelt bekommt. Und der hat wirklich sehr, sehr nett und freundlich reagiert und der war wirklich, also er meinte zu mir wirklich, I'm touched by that. Und ich habe es ihm abgenommen. Ich habe es ihm wirklich abgenommen. Und entweder, ja, man glaubt jetzt, dass Nicolas Cage vielleicht doch ein ganz guter Schauspieler ist oder dass ich vielleicht ein bisschen leichtgläubig bin, aber in dem Moment habe ich ihm wirklich geglaubt. So viel jetzt erstmal dazu. So viel jetzt erstmal dazu und immer noch herzlichen Glückwunsch, Nicolas Cage. Wir werden uns dir auch nochmal an anderer Stelle widmen und dann ausführlicher. Ich bin ein bisschen erkältet. Ja, Nicolas Cage, auf jeden Fall, an anderer Stelle. Genau, aber wir wollten vorhin nochmal die Überleitung basteln und was war nochmal der Ansatz dann gewesen, womit wir dann hier rüberkommen ins eigentliche Thema? Ja, das halt genau in diesem Jahr und man muss ja sagen, dass glaube ich, es kann glaube ich spätestens oder frühestens 2012 gewesen sein, dass The Croods im Kino war. Mhm. Und ich glaube im gleichen Jahr kam ja nochmal ein neuer Ice Age Film. Der vierte. Ja. Und das aber auch schon nach einer echt langen Zeit. Es sind immer etliche Jahre zwischen den Ice Cage Filmen. Ice Age. Also so drei, vier mindestens, oder? Ja, sind's. Ich meine, die ersten drei lagen auf jeden Fall dichter beieinander als jetzt drei und vier. Das ist jetzt meine Wahrnehmung. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ice Age war DreamWorks oder? Ice Age oder ist Fox. Das ist Ice Age. Blue Bites ja, Studio, nein. Was sie dafür extra gegründet haben. Für Ice Age. Ja, und ja. The Croods, oh Gott, The Croods weiß ich leider nicht. The Croods ist, glaube ich, DreamWorks. Ist DreamWorks und so weiter. Oder Sony, eins von beiden. Aber das stimmt, das drückt ja auch dann durchaus aus Studios in den USA. Ja, manchmal wird einem der Erfolg einer gewissen Filmserie, einer Filmart jetzt geneidet, nicht im negativen Sinne, aber es wird natürlich viel gerne voneinander abgeschaut. Es wird viel gerne gesagt, hey, das ist der Trend. Genau. Lass uns doch mal gucken, was können wir sowas in der Richtung machen. Und manchmal ergibt es sich, dass man dann Filme, die anscheinend aus einer ähnlichen Ursprungslage dann gekommen sind, was für ein Begriff das dann sein wird, werden wir, glaube ich, noch ermitteln, dann im Laufe, weil wir haben uns vorhin den Kopf zerbrochen, ob es dafür ein richtiges Wort gibt oder nicht. Wir haben auch keins gefunden. Wir haben auch keins gefunden, deshalb hoffen wir mal, dass sich das jetzt dann einmal pflegt und wir hoffen dann auch darauf, wenn wir das richtige Wort dann festgelegt haben, dass das irgendwann mal in den Sprachgebrauch eingeht. Also unser Ziel ist es quasi jetzt hier mit diesem kleinen, feinen Gedankensprung ein Wort zu kreieren, was irgendwann mal in dem Filmsprachschatz irgendwie einen Zug findet. Genau, und es geht um Filme, die relativ nah beieinander released werden. Wir haben das jetzt für uns mal als Regel festgelegt, dass die so ziemlich in dem gleichen Jahr. Mindestens im selben Jahr. Ja, oder zumindest in einem Jahresabstand, also dass du dann keine mehr als 12 Monate. Obwohl, das können wir, haben ja jetzt schon so ein paar Filme gehabt, wir haben die dann schon ein paar, 86 die irgendwie zum Beispiel entstanden sind und dann wurde in einer Liste, die wir gefunden haben, 87, also ein Film von 87 auch nochmal gemacht. Aber die waren dann auch nicht so stark, die Überschneidung. Wir haben das schon ordentlich gefiltert und es gab wesentlich mehr, als wir jetzt direkt gedacht haben, weil es gibt dann oft die Beispiele, dass man zwei Filme hat, die anscheinend eben aus einem gleichen Ursprungsidee entstanden sind und auf einmal hast du, und das war jetzt auch so der erste Startpunkt gewesen, ich habe übers Wochenende mal ein paar Filme nachgeholt jetzt aus diesem Jahr und ich hatte als erstes gesehen White House Down von Roland Emmerich mit hier Channing Tatum und Jamie Foxx würde ich schon sagen. Mit Jamie Foxx in der Hauptrolle, wo es darum ging, dass es eine Geiselnahme im Weißen Haus gegeben hat. Nur war das nicht der erste Film, der 2013 dann rausgekommen ist mit der Thematik, sondern ein paar Monate vorher gab es Olympus Has Fallen. Und dort geht es um Antoine Fuqua von Training Day beispielsweise und King Arthur und diversen Musikvideos, glaube ich. Aber er hat 90ern. Mittlerweile schon echt, also ich finde, er hat schon ein paar richtig gute Filme gemacht. Unter anderem meine ich Irgendwas mit Brooklyn. Das ist es so ein letzter Ausfall Brooklyn. Harlem Nights. Brooklyn's Finest oder so. Ich glaube, Brooklyn's Finest mit Richard Gere unter anderem, Don Cheadle und noch irgendjemand. Das, also so ein episodenartiger Film, sag ich jetzt mal, oder beziehungsweise so drei Polizistenschicksale, die halt in einer Situation. Okay, das sagt mir jetzt wieder was. Das habe ich, glaube ich, schon mal davon gehört. Ethan Hawke, glaube ich, war der. Ethan Hawke auch? Ja, ich glaube, der war der dritte, ja. Obwohl, ich glaube, er sitzt gerade an irgendwas mit Denzel Washington dann auch gerade wieder dran. Wer jetzt Ethan Hawke? Nee, Antoine Fuqua. Achso, okay. Ja. Ein Remake von Der Equalizer. Kennst du noch diese TV-Serie aus den 80ern? Es war noch mit dem Typen, diesem englischen Schauspieler, der in der Ursprungsversion von, da wären wir wieder bei Nicolas Cage, ne? Not the Beast, wie hieß nochmal der Film? Wicker Man, da gab es doch die 70er-Jahre-Fassung im Original. Genau. Und dieser britische Schauspieler, der hat den Equalizer gespielt in so einer TV-Serie aus den 80ern, kann ich mich noch daran erinnern, das war so ein, ja, Vigilante, glaube ich, würde man auf Englisch sagen, so der Rächer der Leute, die keine Stimme haben, ja, der sich für die Armen eingesetzt hat, wenn da Unrecht geschehen ist, und so hat den Ausgleicher gespielt, den Equalizer, und das gab es als TV-Serie in den 80ern, die war eigentlich ziemlich cool gewesen und auch ziemlich hart, also so von den Sachen, der ist, glaube ich, mit einer Shotgun da rumgelaufen, hat mal richtig dann die so Death Wish-Style seine Gesetzmäßigkeit verteilt, und der wird jetzt remaked mit Denzel Washington in der Rolle, ja, als glatzköpfigen. Wenn man einem verzeihen kann, dass er mit der Schrotflinte wahllos Leute abknallt, dann Denzel Washington. Ja, aber man muss ja, er hat ja für seine Bösewicht-Rolle in Anführungsstrichen den Oscar gewonnen. Ja, da wird es auch mal wieder Zeit, dass er mal dort vom Leder lässt. Aber da war es, um da wieder aufs eigentliche Thema nochmal zurückzukommen, eben, ich hatte mir das White House Down angeguckt und dann ist mir eingefallen, ach ja, Olympus Has Fallen, der ist ja auch rausgekommen, den wolltest du auch mal schauen. Den habe ich fast direkt im Anschluss dann nochmal geschaut und es war ein sehr erleuchtendes Erlebnis, ja, weil es kam mir ein bisschen so vor, wie als wenn du ein Projekt hast oder du hast einen weißen Zettel und schreibst ein Konzept drauf. Ja? Und das Konzept lautet: Weißes Haus, Geiselnahme, Präsident, Action. Ja? John McClane, genau. Also Die Hard im Weißen Haus. Ja. Oder stirbt langsam im Weißen Haus. Und dann hast du zwei komplett unterschiedliche Crews und Schauspieler und Ideologien losgeschickt. Und die sind dann irgendwie zur gleichen Zeit fast am Ende mit ihrem Ergebnis dabei rumgekommen. Es war interessant, wie so eine Parallelwelt. Der gleiche Film aus einem Paralleluniversum, so zu sehen. Aber trotzdem recht unterschiedlich. Und das ist ein Phänomen eben, was es durchaus sehr oft gegeben hat. Na, und da gibt's sehr oft, ja. Sehr oft gegeben. Sehr viele Paradebeispiele. Ich würde sagen, lass uns ein bisschen das mal über White House Down und Olympus Has Fallen sprechen, weil das jetzt so ganz frisch ist. Aber dann gehen wir mal ein bisschen runter und schauen mal, wo es dieses Phänomen dann auch gegeben hat und welcher Film sich dann vielleicht qualitativ durchgesetzt hat oder ob beide Filme sich gegenseitig vielleicht aufgerieben haben, leider. Oder welche Kriterien entscheidend sind dafür, dass ein Film irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung als besser oder beziehungsweise erfolgreicher irgendwie dann, vielleicht finden wir ja raus, dass es immer die Regel ist, wer zuerst da ist, ist erfolgreicher, weil dann hat es sich schon gegessen. Aber dem ist wahrscheinlich auch nicht immer so gewesen. Wir haben hier auch ein paar Sachen auf der Liste noch, die dann zum Beispiel thematisch, obwohl es um die gleiche Sache geht, also thematisch die gleiche Sache, aber tonlich komplett anders sind. Ja, oder auch, sag ich mal, anhand unserer Liste, die wir hier gefunden haben, sag ich mal, da wurden Filme miteinander verglichen, wo wir gar nicht mit übereinstimmen. Genau, also da wurde auch, es ist eben eine sehr umfangreiche Liste gewesen, wo dann auch so ganz leichte Haken, die man an dem Film so finden kann, wo sie sich aneinander dann festzurren, dann zusammengenommen habe, aber für diese, da würde man nicht sofort dran denken, dass man die beiden Filme sofort in Verbindung nehmen will, auch wenn es Parallelen im visuellen Design bei Dark City und Matrix gibt, beispielsweise. Oder, aber es wäre für mich dann kein Beispiel. Was mir jetzt gerade auffällt, anhand der Liste, aber da würde ich jetzt, glaube ich, schon, das lassen Sie mir erstmal über White House Down, glaube ich, sprechen, weil anhand der Liste hätte ich jetzt doch wieder, sage ich mal, eine gewisse Parallele, die sich aber über jeweils drei Filme erstreckt. Okay. Ja, wenn nicht sogar über sieben. Okay, dann gucken wir über sieben Filme, Alter. Da kommen wir noch hin. White House Down, wie schon gesagt, also mit Jamie Foxx und wie hieß nochmal? 300, unser Gerard Butler in der Hauptrolle. Ach so, warte mal, Olympus Has Fallen ist mit Gerard Butler. Jetzt riecht die schon durcheinander. Nein, Olympus Has Fallen ist mit Jamie Foxx. Jamie Foxx ist der Präsident in White House Down und Gerard Butler ist Jamie Foxx und Channing Tatum. Ich interessiere mich ja immer ganz gerne über so die Produktionsseite von Filmen aus, was so das Budget angeht, und ich bin auch so ein kleiner Zahlen-Nerd, der sich gerne mal so das Boxoffice und sowas dann anguckt. White House Down war ein recht teurer Film, der hat über 200 Millionen Dollar Produktionskosten alleine gemacht, und ich musste dann im ersten Moment dran denken, okay, wem gibt man so viel Geld an die Hand? Roland Emmerich. Warum? Weil der Film wohl primär daran erstmal erinnert, da sind Versatzstücke, Bildsprache ein wenig von Independence Day drin, Angriff aufs Weiße Haus, ne? Explosion, Zerstörung von Wahrzeichen. Also ich kann so viel dazu sagen, gerade dieses Thema Weiße Haus wird angegriffen, war in den Generic Interviews. Also wenn du auf den Presseserver von so einem Verleih gehst, bieten die ja immer schon so vorgefertigte Interviews an, die dann kurz bei den Dreharbeiten nebenbei mal irgendwann aufgenommen werden. Und da war genau die Geschichte, dass Roland Emmerich schon wieder das Weiße Haus in Schutt und Asche legt. Das ist eben sein Money Shot gewesen. Ja, damals. Das, was die Leute, was Independence Day verkauft hat, boom, das genau. Weiße Haus explodiert. Also das war da auf jeden Fall schon Bestandteil der generischen Interviews. Also der hätte keiner der regulären Pressefuzis, ja, hätte da irgendwie großartig ankommen müssen und sagen, ey, sag, wie war das jetzt zum dritten Mal, das Weiße Haus zu zerstören? Natürlich, ja. Ich habe da aber primär natürlich dran gedacht, was muss jemanden, ein Produktionsstudio dann eben bewogen haben, $200 Millionen für so ein Konzept jetzt hier auszugeben, was jetzt nicht nach dem Surefire, da kriegen wir auf jeden Fall so viel Geld mit rein. Du hast aber den Namen von Roland Emmerich gehabt, der mit Independence Day und diesem Money Shot verbunden ist, plus eben, das war auch Air Force One, oder? Das war doch auch Emmerich, oder wer hat den gedreht? Nee, Air Force One ist, glaube ich, Petersen. Ist es Petersen? Ja. Ist es Petersen? Ja. Also siehst du schon, die Ami ist egal, deutscher Regisseur, who cares? Aber was mich ein bisschen wundert, 200 Millionen ist für White House Down meiner Ansicht nach echt hoch. Ja, also ja. Ich habe auch nicht wirklich ganz gesehen, wo, also ey, es gab viele Effektshots, ja, und es gab auch viel Zeug, was dort passiert ist, aber es gab einiges, wo ich dann sagen würde, für $200 Millionen kriegt der bessere digitale Hubschrauber hin. Vor allem, also wie gesagt, was mich an dieser Zahl so vor allem wundert, ist halt, Emmerich ist eigentlich ein sehr sparsamer Regisseur. Also Emmerich ist gerade in Hollywood so beliebt oder beziehungsweise deswegen immer mit so großen Projekten betraut, weil er mit dem Geld haushalten kann. Ja? Und $200 Millionen klingt für mich nicht nach ökonomischem Dreh. Meinst du, dass da Personalkosten oder sowas mit rauskommen? Weil Channing Tatum ist ja richtig abgegangen. Eben, jetzt also Channing Tatum und Jamie Foxx könnten auf jeden Fall... Ich wette, dass die vielleicht also durchaus mal jeder 20 Millionen oder sowas bekommen haben könnten. Und natürlich... der Werbeetat, ja. Ich denke mal, der wird da mittlerweile mit reingerechnet. Also, wird es ist ja wird nochmal, mit reingerechnet? Also, ja, und da gibt es auch von Soderbergh gibt es doch diese geile Rechnung. Also, der hat auch so dieses geile Manifest verfasst, also diese geile Rede, wo er halt sagt, wenn du einen Film für 10 Millionen machst, musst du für 30 Millionen Werbung machen. Ja. Und naja, wenn du jetzt einen Film für 100 Millionen machst, musst du für $300 Millionen eigentlich Werbung machen. Also, Ich dachte immer, also ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich das mit drin ist noch dazu, weil diese Zahlen werden gern dann nochmal extra draufgeschlagen, weil ich weiß jetzt nicht, bei so einem Film, wenn wir die Werbung dann noch mit reinrechnen, dann würde nicht viel Geld übrig bleiben, um so einen Film darstellen zu können. Ja. Nimm mal hier, wie ist das nochmal, John Carter auf Mars oder John Carter, ne, der hat auch an die 200 plus dann gekostet und hat ungefähr nochmal so viel an Werbegeldern verschlungen und ist dann komplett gecrashed. Oder Lone Ranger auch. Obwohl, das ist in Europa besser gelaufen, glaube ich. Ne? Wir mögen ja den Depp ein bisschen mehr hierzulande. Ja, aber beides. Aber auch beides, also das ist immer so dieses ganz große Spiel. Und selbst, wer war das? Warner oder Universal bei White House Down? Ich weiß auf jeden Fall, ist das Studio, ich habe mir das nachher nochmal angelesen, die haben ein Minusgeschäft gemacht, irgendwie so $160 Millionen Einnahme minus wegen eben White House Down, weil das weltweit bei weitem nicht das eingespielt hat. Hat immer noch weltweit an die 200 plus oder so gemacht, hat mehr eingespielt insgesamt als Olympus Has Fallen, aber hat eben auch dreimal so viel gekostet alleine an den Produktionskosten her. Und das war zumindest für einen Actionfilm nicht alles für mich auf dem Bildschirm gelandet. Es hat sich nicht nach einem $200 Millionen Film angefühlt. Nee, wobei, ja, aber was ich sagen kann, ist, für mich hat sich White House Down schon etwas größer angefühlt als Olympus Has Fallen. Olympus Has Fallen hat sich dann doch irgendwo zu sehr, also sehr aufs Weiße Haus, also aufs Innenleben des Weißen Hauses konzentriert und auch, naja, obwohl, naja, ich würde dir da ein bisschen widersprechen, also speziell, was so das Pacing angeht, finde ich, gehen die ein bisschen auseinander. Ich finde, Olympus Has Fallen kommt wesentlich schneller in Tritt, ja, die lassen sich ein bisschen mehr Aufbau bei White House Down und dort ist natürlich ein eher anderer Ton, ne, das ist schon also man muss ja auch fast schon der lockerere Geiselhaus. Also man muss ja auch sagen, in ihrer Tonalität sind ja beide Filme komplett unterschiedlich. Komplett anders, ja. Ja, also White House Down ist eher das locker flockige Abenteuer irgendwie mit bisschen Patriotismus Einschlag. Es ist Olympus Has Fallen hätte viel Potenzial gehabt, wenn man das in die Richtung hätte machen wollen für so One-Liner. Und davon ist gar nichts da gewesen. Du hast genug Szenen gehabt, wo Gerard Butler ein Messer in den Kopf rammt und dann steht er so drüber und theoretisch in einem anderen Film, okay, entweder jetzt Cut oder das hast nicht kommen sehen, ne? Geht aus. Ja. Und dann wäre Olympus Has Fallen wahrscheinlich auch echt der bessere Film gewesen. Schwierig. Also für mich persönlich, wegen der Ausrichtung dort her, ich habe den Olympus Has Fallen im Anschluss gesehen und ich fand, der hat mich mehr gepackt, weil er eben schneller in Tritt gekommen ist und auch diese ganze Zerstörung von Washington vorher. Ne? Ich finde, in dem Ausmaß haben sie es auch ein bisschen, also wirklich härter dargestellt und alles, was da an also in Sachen Explosionen Härte ist Ole Busser's Fallen auf jeden Fall wesentlich also weit vorne. Ja. Also es fühlt sich auf jeden Fall terroranschlägiger an, ja, als jetzt das, aber, was wir bei White House Down gesehen haben. Aber es sieht halt leider auch schlechter aus. Also okay, ja, es sieht kleiner aus auf jeden Fall. Ja, kleiner, ja? Aber halt auch, also ich sage nicht, dass bei White House Down wirklich jeder Effekt sitzt oder cool aussieht oder sowas, aber bei Olympus Has Fallen sind teilweise echt auffallend, naja, wie soll man sagen, auffallend. Es wurde schon hier und da gespart, es hat sich, oder die wollten ein bisschen mehr darstellen als das, was sie bezahlt haben, ja, und haben also ein paar Kniffe erlaubt. Sagen wir so, es sind, also Olympus Has Fallen zeigt mehr Effekte, die gerne in der gleichen Liga spielen würden, wie jetzt zum Beispiel ein Iron Man oder Transformers oder sonst irgendwas, mhm, aber deutlich nicht in dieser Liga spielen. Das stimmt, ja. Es gibt also auch diverse Szenen. So, ich weiß nicht, ob man es am Schnitt oder so ein bisschen festmachen kann. Irgendwie kam er mir gelegentlich nicht ganz so rund vor. Aber es war jetzt so mein Eindruck also einfach. Also ich glaube auch, dass da so, was Zensur angeht, glaube ich, ein bisschen was gewerkelt wurde. Ja, ich meine, der ist ja schon sehr hart. Ja. Stimmt, ich weiß gar nicht, ab wann die denn freigegeben sind. Dann. Also White House Down war ab 12. Okay, das verstehe ich, ja. Und Olympus Has Fallen müsste eigentlich ab 18 sein. Eigentlich, ich glaube, der ist auch 18. Er müsste ab 18 sein. Also ich könnte mir jetzt nicht erklären, für wie viele Leute dort einfach erschossen mit Gunshot Wounds im Gesicht, also abgestochen. Auch wirklich harte Szenen und so. Und ich meine, ich weiß nicht, was los war. Also ich habe die ja auch beide, also ich habe zuerst Olympus Has Fallen gesehen und White House Down. Und ich glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, vor ein paar Jahren, lassen wir 5-6 Jahren sein, da hätte ich gesagt, Olympus Has Fallen ist definitiv geiler als White House Down. Ich meine, in White House Down, kleiner Spoiler, da wird jemand mit einer Gatling Gun aus, wie lang ist eine Motorhaube? Vielleicht einen Meter? Ja. Meter. Aus dem Abstand. Plus ein Schreibtisch. Wie lang ist der? Lass es nochmal 1,50 Meter maximal sein. Du musstest auch an Rambo denken, oder? Und wirklich, da wird ein Typ aus einer Entfernung von roundabout 2 Meter. Ja, wo er eigentlich komplett Matsch sein müsste. Er wäre einfach Matsch. Das Ding feuert, keine Ahnung, 1000 Schuss die Minute oder sowas, ja, oder noch mehr. Oder die Sekunde oder was weiß ich, aber das Ding röhrt halt komplett schnell ab, ja. Und da wird ein Typ halt genau von so einem Teil aus 2 Meter Entfernung irgendwie abgeknallt. Und was passiert? Boom. Er fällt auf den Schreibtisch. Ja. Ja, stimmt, das ist mir auch schon ein bisschen dann komisch aufgefallen, aber es war dann schon so weit im Film drin, dass ich schon akzeptiert habe. Das war mir dann egal, aber wenn man das so sieht, also beziehungsweise wenn man das halt nüchtern betrachtet, muss man sagen, was eine Idiotie, was ein Schwachsinn. Oder halt auch, wenn Jamie Foxx mit der Panzerfaust rumballert am Auto. Alter! Ja, hält sie kurz raus. Oh. Ich habe Panzerfaust geschossen, ja? Ich weiß, das ist ein Furz, was da hinten rauskommt. Das spürt man überhaupt nicht. Ja. Ja? Aber ehrlich, nicht. Also ich halte es nicht irgendwie aus dem Auto raus und. Nee, das tut mir leid. Da halte ich auch selbst den dümmsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte nicht für fähig, genau so beschissen Panzerfaust zu schießen. So, ja. Es sind Sachen, finde ich, die man dann nach und nach dann einfach. Und das sind Kleinigkeiten, ja. Kleinigkeiten, ich weiß, es ist alles wirklich hier Nitpicking, ja, sagt man so schön. Ja. Ja. Aber irgendwie hat mich das bei White House Down, mich hat es nicht so angenervt wie jetzt bei Olympus Has Fallen. Also man muss sagen, es sind natürlich, du hast den US-Präsidenten, den Action-US-Präsidenten bei beiden, obwohl bei White House Down hat natürlich Jamie Foxx einen wesentlich größeren Einfluss auf den ganzen Plot gehabt. Da fand ich Aaron Carter, wollte ich auch schon wieder sagen. Aaron Eckhart. Ja, Two-Face. Der natürlich, also ich finde, er sieht nach einem US-Präsidenten aus, hat aber nichts zu tun bekommen im Film. Vor allem die einzige Sache, wirklich die einzige Sache, in der mich Olympus Has Fallen überrascht hat, ist, man sieht am Anfang von Olympus Has Fallen den Präsidenten boxen. Ja. Also wirklich in einem Ring übt er halt hier irgendwie, entweder glaube ich sogar mit Gerald Butler. Genau, oder? Die machen Sparring zusammen. Genau, die machen Sparring zusammen. Und da dachte ich, okay, jetzt, ich weiß, was kommt. Genau, und ich wusste, oder beziehungsweise für mich war absolut klar von diesem Moment, das ist die erste Minute des Films oder so, war mir klar, okay, der Präsi wird irgendwann nochmal die Gelegenheit bekommen, irgendeinen Terroristen fett auf die Schnauze zu hauen, weil er kann ja boxen. Ja. Aber man muss ja sagen, also das muss ich fairerweise zugestehen, Olympus Has Fallen hat genau diesen Fehler nicht gemacht. Ja, aber ansonsten, alles nach Fahrplan. Naja, also wenn ich jetzt, es gab auch Kinder in dem Film, die natürlich jetzt nicht das exakt gleiche Kind dann gemacht haben. In Olympus Has Fallen war es das Kind des Präsidenten. In White House Down war es das Kind von Channing Tatum, der dann die Bruce Willis-Rolle sozusagen dort übernommen hat, am falschen Ort zur richtigen Zeit. Nee, am richtigen Ort zur falschen Zeit. Ja, obwohl man ja sagen muss, er hat ja, also die haben ja beide schon Grund. Die sind ja beide angestellt. Ja, ich fand's zumindest gut, dass in Olympus Has Fallen, da gab es noch Potenzial, okay, da ist das Kind und dann wird das und das passieren. Da wurde auch ein bisschen clever umschifft, dass man dieses Potenzial weggemacht hat. Mich hat das Kind nämlich in White House Down ziemlich genervt. Ja. Ziemlich. Auf jeden Fall. Also es war auch klar ein bisschen als Comedy oder sowas reingeschrieben in vielen Teilen. So wenn schon eine Kinderrolle in so Actionfilmen sein muss, dann gib mir lieber Phantomkommando, ja, mit Alyssa Milano. Die hockt wenigstens in der Ecke und versucht abzuhauen. Genau. Ja. Kam übrigens gestern, ne? Kam gestern? Von Phantomkommando. Ach, echt? Ja. Super. Ach, wahrscheinlich in der deutschen 12-Minuten-Fassung. Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht alles gesehen. Lass mal ein bisschen Dampf ab, Bennett. Ey, vor allem, ey, wie scheiße mir jetzt mal aufgefallen ist. Also mir fällt es immer wieder auf, aber jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich Phantomkommando gucke, wie scheiße Bennett aussieht. Ja, ehrlich, wie kann man diesen Fettwanst, ja, der in dem ganzen Film dieses beschissene, vor allem sein Gimmick, ja, sein Eyecatcher, ja, ist ja quasi, ne, nicht der Bart, ist und sein Kettenhemd. Kettenhemd, ja, ehrlich, und damit, die fahren ja original zum Flughafen und setzen ja Schwarzenegger ganz normal an vorne an der Abflug-Auto-Einschneise. Ich mag dich, Sully, ich töte dich als Letzten. Und ich meine, der steigt aus dem Auto mit seiner komischen Army-Parker-Jacke, die ihm drei Nummern zu groß ist, und diesem Kack-Kettenhemd da drunter, ja. Und dann hat er noch seine Plakette an so einer fetten Kette irgendwie. Und ich meine, ehrlich, er ist einfach unförmig. Er steht auch fast in jedem Bild da, als würde ihm irgendwie der Schritt klemmen. Ja, und wie kann man denn so einen Bösewicht irgendwie da reinpacken? Früher habe ich gedacht, oh, der muss bestimmt hart sein, dass er die ganze Zeit irgendwie den Mut hat, mit so einem hässlichen Kettenhemd durch die Gegend zu rennen. Ja, da musst du auch dran denken, wir haben natürlich jetzt 30 Jahre fast Perspektive auf dieses Outfit bekommen. Ja, wirklich. Aber ey, dieses Outfit ist so schlecht. Das ist wirklich so schlecht. Ja. Und dann hat auch dieses scheiß Messer da nur noch im Stiefel klemmt. Das er nicht einmal benutzt. Nicht einmal. Zumindest weder Olympus Has Fallen noch White House Down können qualitativ an Phantomkommando irgendwie anknüpfen dort. Ich fand zumindest, wo ich die dann beiden geguckt habe, die waren tonlich anders. Olympus Has Down, Olympus Has Fallen. Verdammt, ey, das kriegt man so leicht dann durcheinander. Gefiel mir insgesamt besser, muss ich sagen, weil mich so eher mehr gepackt hat wegen der Ernsthaftigkeit und weil ich auch mehr mitgenommen war, da gibt es auch ein paar Folterszenen dann dort drin mit Frauen und so weiter. Und das fand ich schon, war ein harter Tobak, sich da anzuschauen. Da war ich mehr involviert als dieses Präsident und Channing Tatum machen lustige Sachen bei White House Down und das sind fast nicht meine Jordans an. Genau, Finger weg von meinen Jordans. Solche Momente haben White House Down rein stimmungstechnisch ruiniert. Ja, also ich konnte die ganze Situation nicht einmal ernst nehmen. Also für mich war also alles klar. Ernst nehmen konntest du den nicht nehmen. Ja, für mich war alles klar, was da auch passiert. So. Und ich muss aber Emmerich den positiven Aspekt leider lassen. Oder was, ich lasse ihm den gerne, weil was mich an Olympus Has Fallen so wirklich angeekelt hat, ja, das war der Patriotismus. Ja, der hat mich, also wirklich, das war so konsequent und ohne Gnade in die Fresse. Ja, ewig. Dieses komplett, also ich fand es fast schon zynisch, wenn es nicht schon so trocken gewesen wäre. Wir hatten uns über diese Szene ja nochmal unterhalten. Ich dachte, es wäre bei White House Down drin gewesen, aber die CGI-Flagge, die ganz traurig dann vom Weißen Haus runtergeschossen wurde und dann, wo ich da auch CGI-Flagge, die im Bild dann eben runterfällt und so weiter, aber dann extra so gerendert wurde, dass sie ganz traurig. Ja. Wie hast du so schön gesagt, die traurigste Flagge der Filmgeschichte. Ja. Ey, wirklich. Und das war ja eigentlich noch so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat eigentlich. Oder nee, nicht mal. Das war eigentlich schon fast egal da, ja. Ich meine, diese Flagge, eine Symbolik des Grauens, wirklich. Das ist, sowas finde ich furchtbar. Das haben wir in den 90ern gehabt, ja. Das hat Independence Day schon irgendwie gemacht, so, ja. Das hatten wir mit Sam Raimi und seinem scheiß Spider-Man und was weiß ich. Und warum muss der das machen? Ich weiß irgendwie, oder beziehungsweise mein Eindruck ist mittlerweile, ein Film, in dem am Ende ein Feuerwerk vorkommt oder möglichst viele Amerika-Flaggen zu sehen sind, ist auf jeden Fall ein Publikumshit in Amerika. Okay, ja, fein, aber das muss doch nicht immer sein. Und erst recht nicht in dem Film, wo es darum geht, dass sich jeder Amerikaner bestätigt fühlt, indem er quasi einen Angriff auf das Weiße Haus schildert. Ja. Da würde er doch jeden auf seine Seite ziehen, der in Amerika das Ding guckt. So, ja, warum muss ich noch eine Fahne darunter flattern lassen, als würde sie gerade irgendwie Schwanensee tanzen? Ja, ohne inhaltlich da viel zu spoilen bei den beiden Filmen, muss ich sagen, dass mich dann White House Down ein bisschen mehr überrascht hat, was jetzt so die inhaltlichen Wendungen und die Verhältnisse untereinander dort angeht. Und ich fand es auch total okay, wie der ausgegangen ist. White House Down jetzt, ja. Der Emmerich-Film. Ja. Okay. Ich muss auch sagen, das finde ich, das mag man jetzt vielleicht, das mag sich ein bisschen blöd anhören, oder beziehungsweise man mag sich jetzt vielleicht fragen, ey, warum sieht er das so? Oder ist das wirklich, also das kann doch nicht dein Ernst sein, dass er das so sieht. Aber ich mochte auch, dass White House Down so eine Art Masterplan dahinter angeboten hat. Ja, bei Olympus Has Fallen war das nur einfach, sag ich mal, ein einfacher Angriff. Ja. Es ist eben, Olympus Has Fallen, du hast gesagt, es gab ja lange das Genre stirbt langsam in Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Und genau das ist eben Olympus Has Fallen, stirbt langsam in Punkt, Punkt, Punkt mit weniger Humor, genau. Weniger Sympathie. Genau. Ja, und da habe ich eigentlich gedacht, also das Ende ist komplett anders, was ich jetzt erzähle, aber ich habe gedacht, wie schön wäre es denn, wenn jetzt nicht noch Morgan Freeman ankommt und sich als wirklicher Arsch erweist. Das wäre toll, ne? Das wäre richtig geil gewesen, so, ja. Also das hätte ich noch gesagt, okay, ich konnte einiges verkraften oder ich muss einiges verkraften, aber ja, gut, kann ich mit leben, so. Ich meine, ich habe die ganze Zeit Nonsens gesehen, dann passt der Nonsens noch dazu, so, ja. Und das fand ich dann wiederum bei White House Down einfach besser. Ja, auch wenn ich es ganz gut gefunden hätte, wenn White House Down, der war insgesamt mir auch einen kleinen Tacken zu lang, muss ich auch sagen. Nichts gegen Filme, die jetzt, also mittlerweile muss ja so ein Kinofilm in dem Genre mindestens an die 2,20, 2,30 so dauern. Ja, der Eintrittspreis soll sich auch lohnen. Damit sich der Eintrittspreis auch lohnt, aber ich habe oft das Gefühl eben, dass da straffungsmäßig, ich habe mich schon gefreut, dass dann Olympus Has Fallen unter 2 Stunden war. Zwar nur eine Sekunde, unter 2 Stunden insgesamt, aber da hätte ruhig mal ein, ich habe nichts gegen so ein, so, meine Lieblingslänge sind so 105 bis 109 Minuten, finde ich gut. Wenn du einen Film hast, der wirklich das, ey, das ist ein Actionfilm, ne? Wenn ein Actionfilm, der so, der muss für mich nicht 2 Stunden plus dauern, wenn er seine Geschichte erzählen kann und was irgendwo an dem Ende ankommt, wo es irgendwie, wo er darauf hinaus will. Also Olympus Has Fallen hatte eben kein Ziel, wo er darauf hingearbeitet hat. Der hat nur ein Ende gehabt. Genau. Na? Und White House dann hat zumindest gewiss Aussagen, die da getroffen werden sollten oder irgendwas, was dich nochmal, okay, ich denke nochmal drüber nach. Und das ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Weißt du? Also beide Filme, ja, diese Drehbücher, die kursieren ja in Hollywood rum. Also ein Studio kriegt ja solche Dinge angeboten und Agenten kriegen die Dinge und was weiß ich. Und die geben es dann an ihre Schauspieler und sagen, ey, hier, guck mal, da ist ein interessantes Drehbuch. Vielleicht kommst du, oder beziehungsweise ich finde, dafür kommst du in Frage und so. Ja. Und dann, also, weißt du, dann geht das eine Studio hin und sagt, ja klar, machen wir Angriff auf dem Weißen Haus, gut. Klar, stirb langsam, kam schon lange nicht mehr und so, beziehungsweise funktioniert ja immer, machen wir. Ja. Und dann sagt das andere Studio, auch wir nehmen lieber das Drehbuch. Ja. Hat zwar dasselbe Thema, aber wo man so schon allein, ich meine, man könnte doch allein schon von vornherein die Gefahr minimieren, indem man es halt lässt. Ja, indem man halt verhindert, dass man halt quasi einen Film mit dem gleichen Thema irgendwie im selben Jahr noch rausbringt. Jetzt sind wir schon in den Gründen drin, warum sowas ja, dort entstehen kann. Was ich jetzt noch sagen will, nur kurz, dann können wir sofort umgehen. Und dann, wenn alle Welt ja, guckt sich diese beiden Filme an und der erste Vergleich, der gezogen wird, ist, ja, es halt stirbt langsam im Weißen Haus. Ja. Warum? Das habe ich schon gesehen. Das genau. Hat mich da schon nicht gepackt. Warum soll ich mir jetzt die Kopie einer Kopie gefühlt angucken? Oder warum zerren sie es so wirklich in die Länge? Sie haben mit Stirb langsam die perfekte Blaupause. Ja? Ich meine, wie bahnbrechend Stirb langsam eigentlich ist. Ja? Also wirklich als ja, Urmutter quasi. Dieser genau Lonely Survivor. Du könntest eigentlich Schnitt für Schnitt, Dialog für Dialog, alles nur adaptieren und einmal austauschen. Ja, und schon hast du eigentlich genau. Auch noch einen guten Film. Und du hast das Pacing, du hast das Tempo, du hast die Lauflänge, du hast die, sag ich mal, Konsistenz, du hast die Abfolgen, du weißt, wo man Action platzieren sollte, wo man vielleicht mal eben Pause macht und sonst irgendwas. Ja. Aber nein. Sie lassen quasi zu, dass jeder sagt, stirb langsam, aber gehen dann nicht noch den letzten Schritt und sagen, okay, dann bleiben wir halt auch auf dem stirb langsam Level. Das so, ist ja. Aber dann auch nicht das, was die hier Hollywood Executives sehen, ja. was wir sehen, wenn wir stirb langsam sehen. Für die sehen sie nur, okay, Typ im weißen Unterhemd und Terrorist. Ja. Ne? Das ist alles, was dort ja. gesehen wird. Ne? Und Durchschnittstyp. Durchschnittstyp und ab und zu mal einen flippigen Spruch, wenn es passt. Ja, ja, ja. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Gut, das hat ja dann halt White House Down mehr versucht. Hat es ja. mehr versucht und ich finde, also das hatten wir an anderer Stelle ja auch schon mal ausgeführt, ich mag Jamie Foxx sehr gerne als Schauspieler und der ist auch grundsympathisch. Ich hatte ihn auch vor einiger Zeit mal bei Saturday Night Live gesehen, der hat ja auch vorher Comedy-TV gemacht und so weiter, der hat das eben gut drauf, das Ernsthafte und das mal ein bisschen flippige sein. Und auch, Channing Tatum macht sich in meinen Augen in den letzten Jahren, sehe ich den eigentlich immer wieder ganz gerne, ohne jetzt auch dazu spoilern, ich habe dann am gleichen Tag noch This is the End geguckt. Scheiße, jetzt soll ich den Namen nicht nennen. Aber super lustiger Film. Ey. Obwohl ich nichts mit den Schauspielern dort anfangen kann. Ich bin kein Seth Rogen oder James Franco Fan und so weiter. Aber ich habe bestimmt Michael Cera Fan. Das schon. Michael Cera, bester Auftritt ever. Das war so gut. It's Zipping Time. It's Zipping Time. Der lustigste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. This is the End. Zählt auch zu meinen Lieblingsfilmen 2013. War super, super gut. Aber da so Leute aus dem Umfeld, Channing Tatum macht ja auch auch Actionheld, aber auch eben in der Comedy, im Comedy-Bereich viel Zeug. Ja, vor allem ist es nicht zu schade, oder beziehungsweise ist, also wirklich zeigt die Eier, um sich dann für so einen Auftritt irgendwie. Ja, genau. Also er hätte auch durchaus dann, ey, ich bin zu hübsch für das hier. Ja. Ne? Ich kann jetzt versuchen, mich dann komplett ernst zu nehmen oder sowas, aber ich gucke mir dann lieber den Channing Tatum aus White House Down an, als in, wie ist er, Fighter oder sowas beispielsweise. Also Fighters? Ne, war das nicht da, wo er so einen UFC-Typen dann gespielt hat oder so Straßenkämpfe? Ja. Also war doch so mehr ernster, wenn ich mich richtig erinnere. Der war mehr ernster, aber ich fand den gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich meine. Aber der so war doch gut Leute mit dabei. Ich meine von dem Charakter aber her, ne? Dann sehe ich lieber so ein bisschen flippigeren Channing Tatum, mal so ein bisschen lockerer dann. Und das war ja auch so ein Drama da mit G.I. Joe, ne? Oh ja, wo. Ja, Nachdrehs, damit auch mehr Channing Tatum drin ist. Wo aber so viel mehr war dann halt auch gar nicht drin. Ich hab den noch nicht geschaut. Den zweiten. Ja, also das ist halt kein Film. Das ist ein Flickwerk aus Action-Szenen mit so ein bisschen rudimentärer Handlung irgendwie dazwischen so. Das kann man. Da brauchen wir Transformers in Punkt. So wurde der Film dann gemacht. Ich meine, das verstehe ich halt auch nicht. Da konntest du schon wirklich anhand des Trailers konntest du erkennen, dass Channing Tatum irgendwie in diesem Film keine lange Rolle spielen wird. So, ja. Und wo ich mir denke, Alter, das kann doch nicht sein. Seid ihr blöd nach dem ersten Film, der nur deswegen funktioniert hat? Wie könnt ihr das denn machen irgendwie und das auch noch im Trailer schon direkt erkennbar machen? So, ja. Also auch, so sehr ich The Rock als Schauspieler gerne mag und gern sehe, du kannst eben dann eine Filmserie, die darauf dann gestützt ist, dass du einen Protagonisten hast. Ne, ja, mit Channing Tatum. Du auch schon erfolgreich mit dem ersten Teil. Genau, also du hast das Etablieren dann dort gemacht. Du tauscht ja auch nicht John McClane beim zweiten Stirb langsam dann gegen Peter McClane aus. Gegen Sylvester Stallone. Obwohl, das wäre vielleicht nochmal. Wusstest du, dass John McClane, also Bruce Willis, eigentlich nur die sechste oder so Wahl war? Die sechste Wahl, okay. Ja. Ich kann es mir aber vorstellen, weil das war ja hier ein TV-Schauspieler eben gewesen, ne? Dieser lustige Bub von Moonlightning. Ne, das war nur der Schnüffler. Das Ding war, dass sogar sein eigener Agent hat ihn gar nicht vorgeschlagen. Nee, der hat halt gesagt, ey, mach das nicht. Lass es sein so. Ja. Du machst dir deine Rollen kaputt. Und da waren halt wirklich noch ein paar andere Leute, die zu dem Zeitpunkt im Gespräch waren. Ich meine sogar Richard Gere, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und letztens kam diese Doku von seiner Frau, von Bruce Willis Frau, die jetzt auch vor einiger Zeit, glaube ich, auf der Berlinale lief. Die kam auf Vox. Mhm. Ja, präsentiert von Konstanze Rick. Und da waren ein paar nette Sachen zu erzählen. Und ich hatte vorher schon, ich habe so ein kleines Buch, das werde ich demnächst auch mal zum Bestandteil eines kleinen Formats machen. Die 100 besten Filme aller Zeiten, was ich erzählt habe. Ja. Und da steht es halt auch drin, dass Bruce Willis, glaube ich, irgendwie erst die sechste bis achte Wahl war. Ja, also da waren echt zig andere Leute davor und dann hieß es halt. Und genau, und dann gab es wohl die Anekdote, dass Bruce Willis zum Vorsprechen kommen sollte und er hatte wohl aufgrund eines anderen Vorsprechens gerade einen Iro. Und zu der Zeit hat er wohl so Bilder gemacht, er im Travis Bickle Outfit. Taxi-Driver. Ja, genau, im Travis Bickle-Look. Mhm. Ja, und wo sich alle Leute gefragt haben, wie soll der denn jetzt bitte schön John McClane spielen? So, ja, also, das seid ihr sicher, ja. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt. Und ja, Gott sei Dank. Können wir nur zufrieden dann dort sein. Insgesamt, wir brauchen aber jetzt auch nicht so viel auf Olympus Has Fallen und White House Down drauf zu gehen. Das war eben. Wie gesagt, ich fand Olympus Has Fallen, ich muss sagen, ich hatte dann doch irgendwie mehr Frieden mit White House Down geschlossen oder der hat mich weniger angenervt als Olympus Has Fallen, weil mich dieser Patriotismus einfach so angekotzt hat. Ja, dieses wirklich komplett humorbefreite, ernsthafte, ey, wir sind die Geilsten und unser Land ist so arm dran, wenn jetzt hier die Koreaner mit einem Bombe über Washington fliegen. Mhm. Das fand ich so ätzend. Ich fand's einfach so ätzend. Ich will gar nicht sagen, dass das White House Down der bessere Film ist oder so, ja, oder dass das Olympus Has Fallen der schlechtere Film ist, ja. Möchte ich gar nicht. Aber ich, wie gesagt, er hat mich einfach angeekelt. Mhm. Die beide Filme sind zumindest nicht sehr gut, würde ich dann mal. Beide sind auch so von der Rezeption her mehr so im Mittelfeld gelandet, ja. Haben maximal so in den hier Daumen in der Mitte oder sowas dann dort bekommen. Und ich hatte ein bisschen mehr Spaß an Olympus Has Fallen insgesamt, weil vielleicht auch von der Reihenfolge her aus. Jetzt, was so die ganze Produktion da angeht, ich habe das im Nachhinein eben nochmal geprüft, um zu sehen, okay, wie ist das denn zustande gekommen? Die Scripts zu den beiden Filmen wurden fast zeitgleich dann optioniert von den beiden verschiedenen Studios. Die sind im März 2012 oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich so, die ersten haben angekündigt, oh, wir haben dieses tolle Skript gekauft für White House Down von ... haben wir so viel Millionen ausgegeben. Moment, wir haben auch noch sowas in der Schublade, lass das schnell machen. Wurden parallel produziert anscheinend und Olympus Has Fallen ist vorher rausgekommen. Das Ergebnis jetzt, Einspielergebnis, White House Down insgesamt mehr, aber durch die hohen Produktionskosten wird es natürlich kein Sequel geben. Olympus Has Fallen wird ein Sequel jetzt vorbereitet. Echt? London Has Fallen, heißt es dann. Wo dann wieder Gerard Butler. Der Präsident und Gerard Butler sind unterwegs in London wegen des Begräbnis des Premierministers. Und der Rest des Films hat sie schon geschrieben, jetzt in deinem Kopf. Geil, danke. Ja? Okay. Übrigens dann aber auch so eine Sache, das ist auch etwas, mich hat es gewundert, dass dann zwei so sehr US-zentrische Filme hier laufen, weil wir ja mittlerweile in der Globalisierung der Actionfilme gelandet sind. Du brauchst ja immer dann die große Cast, die von der ganzen Welt kommt, zuletzt auch Fast and the Furious 6, dann nochmal geschaut. Wenn ich jetzt nicht This is the End gesehen hätte, wäre das meine Top-Komödie 2013 gewesen. Ich habe so gelacht. Ja, da sind schon ein paar sehr lustige Szenen. Das ist so dumm. Aber Globalisierung in allen Ehren, aber man darf halt leider auch nicht zu weit gehen, wie man jetzt ja leider am 175 Millionen Debakel 47 Ronin sieht. Oh, ja. Da bist du gerade erst rausgekommen, ne? Der ist jetzt gerade erst raus, oder der ist in Amerika, ist jetzt schon, glaube ich, Ende letzten Jahres, glaube ich, sogar schon gestartet. Gerade eben erst. Ist vor 2-3 Wochen, ja. Ja, gut. Aber es hat auch... Vor 2-3 Wochen war noch... Achso, okay, ja, Ende letzten Jahres, das absolut recht. Nein, der Film ist gestartet während der sehr lukrativen Phase an Weihnachten. Also in Amerika gibt es die sogenannten 12 Days of Box Office Christmas. Ja. Und da gibt es eben so eine Zeitperiode vom Heiligabend bis zum Ende, oder kurz vor Heiligabend bis zum Ende des Jahres, wo jeder Film sau viel Geld verdienen kann. Ne? Und 47 Ronin ist selbst da abgestürzt. Hat also von den 175 Millionen Dollar sind die jetzt bei 25 oder so. Und man kann nie wissen, ob so ein Film, der sich ein bisschen geöffnet hat dem Publikum, weil du verdienst mehr Geld mittlerweile global als lokal in Amerika, sowas funktioniert. Pacific Rim wäre vielleicht das ganz gute Beispiel. Ich finde ihn super. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte gedacht, der geht in Japan ab, wie Schmitz Katze. Aber ist gefloppt in Japan. Gefloppt? Ja. In China ist der abgegangen. Ja, okay, ne, aber ich wusste, dass er im asiatischen Raum doch schon ziemlich viel eingespielt hat. Genau, also in China hat er auch an die 100 plus Millionen Dollar oder so sehr viel eingespielt. Aber Iron Man 3 war da auch ein sehr erfolgreicher Film. Ist mittlerweile fast schon der wichtigste Markt insgesamt, was das maximale Einspielergebnis dort geht. Aber da habe ich zum Beispiel gedacht, guck mal, der Film ist so, das ist ein Genre, was den Japanern inne ist. Das kommt von denen, das Kaiju-Genre. Und hier die Tokusatsu, glaube ich, die heißen die dann, die Power Rangers und große Monster gegeneinander kämpfen, Leute in Anzügen und so weiter. Und das ist zum Beispiel in Japan überhaupt nicht angekommen. Ne? Und wenn darauf spekuliert wurde, weil in Amerika ist ja auch ein bisschen mittel so gelaufen in dem Rest der Welt, hat, glaube ich, jetzt genug Geld eingespielt, dass dann noch ein Sequel und so weiter dann kommt. Aber du kannst dich nicht drauf verlassen, auch wenn der so globalisiert dann gezeigt wird. Ja, aber vielleicht ist das halt, vielleicht ist es halt dann doch jetzt mal langsam so der Umkehrschluss, dass wenn die Amerikaner irgendwie alles amerikanisieren müssen, also wenn sie sich zum Beispiel keinen Oldboy angucken wollen und den lieber nochmal neu drehen. Hast du den schon gesehen? Ja. Okay, ja. Aber der soll doch ganz okay sein, das Remake. Oder? Also ich sag mal so, es ist kein schlechter Film. Ja, ich meine, die Story ist nach wie vor geil. Aber niemand hätte den gebraucht, ne? Wenn du das Original nicht kennst, okay, ja, dann kann ich sagen, ey, dann sieht man auf jeden Fall einen düsteren, sehr stilvollen und auch gut gespielten Thriller, ja. Wenn du das Original kennst, sagen mindestens 90% auf dieser Welt, eigentlich überflüssig, denn das Original ist besser, es ist raffinierter, es ist präziser, es ist kälter, es ist auch schöner. Ja, es ist irgendwie visuell etwas beeindruckender. Ja, klar, es gibt immer wieder Leute, die sagen, hey, auch das Original ist überbewertet. Keine Frage. Aber ich sag im direkten Vergleich, kann ich halt einfach sagen, alles, was irgendwie dem neuen Oldboy fehlt, also ist halt so diese letzte Spur, die Asiaten oder die Park Chan-wook halt dann da reingebracht hat, um den Film besonders zu machen, ja, und da nochmal besonders zu machen, zu etwas mehr zu machen als nur ein einfacher Rachefilm, weißt du? Ja. Ja, also so ein Revenge-Thriller ist ja jetzt nun mal schnell geschrieben. Das haben wir mit Death Wish auch gehabt und es war gut, wie es war. Ja, aber ich finde halt, Oldboy ist halt einfach noch eine Spur über einem Death Wish oder sonst irgendwas, ja. Allgemein, so die koreanischen Revenge-Filme, die haben ja eh viel neuen Grund gut gemacht, ja, ich was es angeht. Wir sind jetzt aber auch wirklich dann so ein bisschen asiaphil, sage ich jetzt mal, ja. und weiß ich nicht, und akzeptieren da viele, also vielleicht einfaches. Ja, aber ich sag mal so, die Asiaten wollen dann vielleicht im Gegenzug halt, also weißt du, der Amerikaner will keinen koreanischen Oldboy, der will lieber einen amerikanischen Oldboy. Vielleicht wollen halt die Japaner keinen amerikanischen Kaiju, sondern wollen dann lieber ihren eigenen Kram. Das kann ich durchaus vielleicht nachvollziehen. Das ist so, als wenn man die Xbox in Japan verkaufen will. Ne? Ja. Tolle Konsole, ist potent, hat viele Spiele, aber genau, wir haben PlayStation und passt gar nicht in unsere Wohnung durch die Tür rein. Also ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das jetzt halt so das Ding ist. Und 47 Ronin soll ja auch in Asia, also Raum, sehr gefloppt sein, und gerade in Japan. Und das ist eine japanische Volkslegende. Und was ich so viel sagen kann, die sind noch gar nicht mal, also die sind, naja, der Grundgeschichte bleiben sie eigentlich treu. Ja, sie peppen es halt nur mit jeder Menge Scheiß auf. Ja, also mit keine Ahnung, Drachen, Dämonen, Shaolin-Mönche und Super-Samurais, die übergroß, dimensional und bla bla bla. Ja, und das ist alles, die Ambitionen sind schon groß und ich finde es halt auch wirklich mutig, dass die versucht haben, so eine japanische Geschichte wirklich für den amerikanischen Markt zu erzählen, mit fast nur japanischen Darstellern. Ja. Aber, naja. Ey, das wäre wahrscheinlich nochmal einen komplett anderen Podcast dort wert, in das Thema, dann tiefer reinzusteigen. Ich meine, die Amis remaken selbst Filme, die auf Englisch sind, aus England. Nur weil die dann den Dialekt nicht mögen. Das ist so, hier, da gab es diesen geilen... Mit dem Begräbnis, wo dann so ein schwarzer Comedy-Film dann draus geworden ist. Ja, ich muss sagen, beide Filme sind nicht schlecht. Ja. Ja, also ich meine, klar, der britische hat natürlich den trockeneren Humor und es war natürlich auch zuerst da und deswegen kann der amerikanische nicht mehr ganz überraschen, wenn man den halt den britischen vorher gesehen hat. Aber auch der amerikanische macht die Sache schon ganz gut. Da sind ein paar gute Darsteller. Also Danny Glover spielt zum Beispiel ziemlich geil diesen alten, grandigen Typen. Und wie viel Peter Dinklage oder Dinklage? Dinklage, glaube ich, Dinklage, sag mal. Ja. Der spielt ja auch in beiden Filmen mit, also beziehungsweise die gleiche Rolle, was ich halt auch sehr cool finde, dass sie wenigstens darauf vertraut haben, dass der schon in dem anderen funktioniert hat. Ja, wie gut ist, wahrscheinlich ist aber der Dialekt dann anders. Ja, da spricht er einmal British English und da spricht er einmal American English im anderen Film. Kann es sein, dass er deutsche Wurzeln hat? Peter Dinklage? Ja. Es hört sich deutsch an ein bisschen, ich oder? Ich glaube mal sogar irgendwas gelesen zu haben. Das könnte man nochmal dann recherchieren. Ja. Ich habe es vorhin ein bisschen ausgeführt, eben in der Entstehungsgeschichte von Olympus Has Fallen und White House Down. Es ist eben irgendwann, solche Doppelfilme entstehen wohl anscheinend, wenn es dann irgendjemand wird aufgeschreckt bei dem einen Studio, weil die verfilmen jetzt das Skript, was wir schon seit 8 Jahren in der Schublade liegen haben, lass uns jetzt auch in den Tritt kommen, sonst verpassen wir Geld. Und dann hast du es eben mal, dass irgendwie dann die Produktionszyklen so liegen, dass Filme nah beieinander kommen, die thematisch eben ein gleiches Ding haben. Und das erste Beispiel, wir können ja hier einmal kurz durchgehen und ein bisschen was zu dem Film sagen, was in den letzten Jahren so gekommen ist. Das ganz große Beispiel war dann die Schneewittchen-Duologie dann im oder wie was nennen wir da? Da gab es ja zwei tonig also, komplett unterschiedliche Filme mit Snow White and the Huntsman und mit Mirror Mirror, Spiegel an Spiegel an. Ja, und ich muss sagen, auch wenn Tarsem Sik eigentlich ziemlich viel Müll schon fabriziert hat. Was war denn das, was er vorher nochmal gemacht hat? Irgendwas? The Cell hat er oder The Cell war es, okay, Fall. Ja, ziemlich Müll. The Fall ist ein sehr schöner Film, der sich leider am Ende wie Kaugummi zieht, aber The Cell fand ich so grottendämlich. Ja, tut mir halt, das war ein Film, der ist in Stöhnheit gestorben, so, ja, also. Ja, das ist ein Film, den packst du rein, wenn du eine Party hast und dann willst du was auf deinem Flatscreen laufen lassen haben und gerade die After Earth DVD, wie heißt das nochmal, BBC Earth DVD ist gerade nicht da, kannst du laufen lassen, dann der Film funktioniert mit Ton aus am besten, du bist ein visuellen Mindfuck, mehr ist da nicht. Warte mal, gestern hat mir jemand erzählt, er war mal in der Disco gewesen, auf einer Party, nee, das war eine Disco, wo sie Schindlers Liste im Hintergrund auf einer Leinwand glauben. Warum? Ja. Wo ich mir denke, ey, also A, es ist verdammt pietätlos, ja. Aber B, wie kann man denn erwarten, dass Leute irgendwie tanzen, wenn da irgendwelche anderen Leute in die Gaskammer gesteckt werden? War die Party im Bunker? Im ganz speziellen Bunker? Oder in dem nein, in unserem Bunker hier in Hamburg. Nee, also, ja. Ja, aber dann auch, das sind zumindest Filme, die jetzt von, also Snow White and the Huntsman war dann mehr so ein, die Schneewittchen-Geschichte auf modernen Actionfilm getrimmt, und das Mirror Mirror war eine Komödie dann eben gewesen. Also ja, ja, so ein bisschen, ja, nee, also du, ein bisschen für hohle Piepelungen, sage ich jetzt mal. Genau, du hast Julie Roberts, du hast Nathan Lane, der eh nichts anderes spielen kann als in solchen Filmen. Na? Und dann aber auch sehr unterhaltsam natürlich. Ich habe jetzt den Mirror Mirror nicht gesehen, habe aber auch gehört, dass der, ich habe die Trailer vorab gesehen, und da fand ich den Trailer von Mirror Mirror ganz schlimm, muss ich sagen. Snow White and the Huntsman sah nach Standard aus. Ja, ja? Und ich glaube, so ist er dann im Endeffekt auch angekommen. Aber was ich von Mirror Mirror gehört habe, ist, dass der für den ersten Eindruck überraschend noch anschaubar gewesen ist. Also ich muss sagen, ich habe beide Filme gesehen. Also ich musste mir auch beide Filme ansehen, weil ich auch zu beiden, glaube ich, Interviews geführt habe. Ich fand Mirror Mirror den definitiv, aber wirklich weit, weit vorne liegenden Film. Also der war, ich fand, ich habe sehr gelacht, vor allem, weil ich halt Armie Hammer mittlerweile echt Fan bin. Ja, also mir tut es auch echt leid, dass Lone Ranger so gefloppt ist, aber Armie Hammer, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Darsteller. Wer jetzt nicht weiß, wer das ist, der hat unter anderem, ja, der hat unter anderem die beiden Zwillinge in Social Network gespielt. Die Winkel-Voss-Twins, oder? Die, ja, Voss-Winkel? Voss-Winkel von Winkelstedt. Irgendwas mit Winkel, mit und V. und das ist ein wirklich guter Darsteller. Der hat auch unter anderem den Gehilfen oder den Sekretär, den Privatsekretär von J. Edgar Hoover gespielt. Er hat für mich, wenn er ein bisschen so ins Comedy-Potenzial hingeht, ein bisschen was von so einem Brandon Fraser leicht drin. Also leicht dezent. Ja, wenn es ins Comedy-Fach geht. Aber ich finde, er hat sogar ein bisschen mehr können. Weil Armie Hammer schafft es, irgendwie so lächerlich steif zu wirken, ohne dabei irgendwie, naja, die eigentliche Figur lächerlich zu wirken zu lassen. Also ohne dass, oder beziehungsweise ohne dass die eigentliche Figur, die er spielt, lächerlich ist. Bei Mirror Mirror, da gibt es eine großartige Szene, da kriegt er so einen Zaubertrank von Julia Roberts verpasst, der ihn in ein, sag ich mal, williges Hündchen verwandelt. Und Armie Hammer schafft es halt wirklich, diese Rolle zu spielen, beziehungsweise diesen Moment zu spielen, dass du dich wirklich kaputt lachst, ohne dass er wirklich peinlich ist. Ja? Also er gibt dem ganzen Pudel-Dasein oder Hündchen-Dasein gibt er noch so eine gewisse Würde, die aber gleichzeitig saukomisch ist. Ja? Ja, also wie gesagt, alles in allem fand ich Mirror Mirror auf jeden Fall den wesentlich unterhaltsamen, weil halt auch einfach mal augenzwinkernden Film ist. Also, ja. Da sieht man, wenn es dann so eine Überschneidung in der ursprünglichen Filmthematik gibt, ist das vielleicht auch der eheste Weg, wie solche Filme koexistieren können, indem sie wirklich auseinandergehen an der Zielgruppe und am Anspruch und an der Art. Ja, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, denen Snow White and the Huntsman gefallen hat, aber mir nicht. Ja, weil für mich war das ein Film, der hat keine eigene Identität. Herr der Ringe möchte gern. Ja, wirklich. Das ist nicht nur ein Herr der Ringe, das war so eine Art Best of Fantasy. Es ist sowas wie Fantasy-Movie, also ja, wie dieser Epic-Movie, genau, Fantasy-Movie, genau, aber jetzt war mit. In Ernst. Ja, also wirklich, da war alles drin. Da war die unendliche Geschichte drin, da war Pans Labyrinth so ein bisschen drin, da war natürlich Herr der Ringe drin, ja, dann die Grimmschen Geschichten und was weiß ich. Ey, da war sogar Prinzessin Mononoke drin und der Regisseur. Ja, ich hatte den im Interview. Der Regisseur sagt mir original, dass er diese Szene ja wirklich deswegen gedreht hat, weil er 2-3 Tage vorher Prinzessin Mononoke gesehen hat. Wo ich mir halt denke, Alter, das kannst du doch jetzt privat deinen Freunden erzählen, aber doch nicht mir. Kam bei dem Interview dann auch Constanze Rick an und hat gefragt, wie schmeckt denn Kristen Stewart? Nee, die war leider nicht da. Die war, also das war wieder so eins dieser Interviews, wo sie nicht dabei war. Hätte sie geahnt, hätte dass die beiden miteinander rumgeknutscht dann haben, dann wäre sie wahrscheinlich an erster Stelle da gewesen. Ja. Ja, dann hast du geknutscht? Hier, red mit mir. Ja. Wie war das so? Huh? Und haben sie jemals dabei an Robert Pattinson gedacht? Und so eher vor allem, ja. Ja, sonst hätte sie, ja. Nee, ich habe sie deshalb geküsst, damit ich Robert Pattinson schmecken kann. Wie heißt der? Ich glaube, Rupert Sanders heißt der Regisseur. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das soll jetzt auch nicht irgendwie despektierlich klingen in irgendeiner Form. Bitte. Es ist einfach nur mein subjektiver Eindruck gewesen. Aber ich habe das ja auch erst im Nachhinein erfahren, dass sie mir da oben geknutscht haben. Aber ich dachte ernsthaft, der wäre schwul. Ja. Also wirklich, der kam. Vielleicht der ist es geworden danach. Der kam so kultiviert, so gepflegt, so hygienisch rein und auch so gut gekleidet rüber. So. Also hätte er mir gesagt, ja, ich stehe auf Männer, hätte ich gesagt, ja, alles klar. Du sagst. Ja, macht seinen Partner eine gute Partie wohl. Ja, also Glück gehabt. Ja, weiß ich nicht, Daumen hoch. Also der war, der sah halt. Und das beschreibt auf zwei Wege dann. er wirkte halt für mich schwul. Und das meine ich wirklich nicht negativ, sondern einfach so, wie mein Eindruck war. Ja? Also wirklich überhaupt null negativ. Bitte nicht falsch verstehen. Ja? Ich möchte hier keine Geschlechtsgruppen irgendwie. Nee, ich glaube auch nicht, dass es falsch verstanden wird in der Richtung. Der, also, er wirkte halt einfach nur, ich hätte niemals gedacht, dass der Typ halt mit Kirsten Stewart rumknutscht. Aber hat er ja wohl gemacht. Vielleicht ist das ja seine Masche. Den kriege ich noch rum, dachte sich Kirsten Stewart. Er wollte eigentlich an Robert ran. Und hat dann ganz genau, ja. Und hat dann auf der Panflöte gespielt. Ja. Merkst du, die Schlampe ist nichts für dich. Jetzt kannst du zu mir kommen. Kannst du mir. Alter, wenn das passiert, dann wäre der perfekt exekutierte Plan dann gewesen. Perfide. Aber dafür hat Konstanze so viel Genialität hätte man in seinen Film reinstecken Infos sollen. Gehabt. Ja, aber das ist natürlich noch das aktuellste Beispiel jetzt vom Jahr davor gewesen und tatsächlich selbst in den 2000ern noch, dass es so viele, enorm viele Filme überschlagen gibt. Die meisten, denke ich, aus den 90ern natürlich. Du hast hier auch noch notiert, oder wir hatten noch notiert, Kick-Ass und Super. Super ist mir nicht bekannt, muss ich sagen. Den habe ich also nicht gesehen. Also, Kick-Ass und Super, ich weiß nicht, wollen wir nicht erstmal irgendwie versuchen, einen Namen für diesen Film? Glaubst du, wir sind schon so weit? Naja. Okay, dann lass noch mal gucken, was. Pass auf, machen wir erstmal Kick-Ass und Super, weil ich finde, dieser Vergleich Kick-Ass und Super, den haben wir auch auf dieser Liste gesehen oder gefunden. Ja. Und ich finde halt, das passt nicht ganz. Ja, es passt wirklich nicht ganz, weil Super funktioniert auf mehreren Metaebenen. Ja, also da geht es halt wirklich eigentlich um einen sehr einsamen Menschen. Ja. Und Kick-Ass, da geht's ja eigentlich, ist es ja eine richtige Comic-Geschichte, die da erzählt wird. So. Kick-Ass ist ein Konzept. Ja. Film dort, ja. Das ist wirklich, das ist halt eine Comic-Verfilmung. Das ist eine Dekonstruktion des Superhelden-Comics. Okay, ja, da ist natürlich Meta-Ebene dabei, da wird so der ganze Nerdtum und so irgendwie abgefeiert und abgestraft. Aber im Endeffekt soll man da doch eigentlich bespaßt werden? Also finde ich, weil ich finde auch gerade diese Gewalt, die bei Kick-Ass ja nun mal sehr gravierend und übertrieben ist, ist halt so Comic-Relief irgendwie, dass ich da Spaß dran haben soll. Ja, und ich natürlich mich auch amüsiert habe. Ich fand's geil, wie der Typ da in diese riesen Mikrowelle reingesteckt wird und Platz. Ja. Klar, das ist ja auch der Gegenstand. Du sollst dann eben erstmal zusammenzucken, wenn Hit Curl dann abgeht und Leute dann niedermetzeln und dann so, das cool finden. Ein kleines Mädchen, aber geil, sie macht sie richtig geil fertig. Ja, also das ist für mich Kick-Ass so, ja. Und klar, wie gesagt, er funktioniert auch auf gewissen Metaebenen, aber Super ist so ein Film, der schafft es, sich auf der einen Seite zu bespaßen, aber auf der anderen Seite fühlt sich dann doch irgendwo schlecht. Ja, beziehungsweise hast du Mitleid mit diesem Menschen, der da gezeigt wird. Und ich muss sagen, im direkten Vergleich ist Super wirklich super und Kick-Ass ist toll. Also ich muss sagen, ich werde den haben wir jetzt auf meine Liste mal mit draufgeschrieben, weil der Regisseur von Super ist James Gunn. Und Slither unter anderem gemacht. Slither, eins meiner Lieblingsspiele aus dem vorvergangenen Jahr, Lollipop Chainsaw, geschrieben. Ist Lollipop Chainsaw? Ich fand die Charaktere und die Story sehr sympathisch. Ich fand auch so ein paar visuelle Ideen richtig cool. Ja. Also rein spielerisch macht man sagen, woraus man will, aber James Gunn, finde ich, hat irgendwie so diese gewisse Joss Whedon-esche Art, wie er so mit Charakteren, und mit Dialogen umgehen kann, und das macht mir immer Spaß bei ihm. Er ist ein wirklich schöner Genre-Liebhaber, sage ich jetzt mal. Ein wirklich enthusiastischer Genre-Liebhaber, der halt richtig schöne Anspielungen auch in Lollipop Chainsaw untergebracht hat. Wo die Freude dann rüberkommt. Ja, genau, und da weißt du, dass da jemand ist, der mit Leidenschaft. Ein Enthusiast mit Leidenschaft dann dort reingegangen ist. Das finde ich halt auch sehr gut an ihm. Und gerade Super, Super ist wirklich, das ist ein intelligenter Film, das ist aber auch teilweise ein stumpfer Film, aber wirklich, das ist ein toller Film. Der ist richtig schön rund, der ist aber auch richtig schön hart, der ist toll gespielt. Und ja, er greift halt doch ein bisschen mehr Anspruch ab, sage ich jetzt mal, als es dann Kick-Ass meiner Ansicht nach tut. Wenn wir den Begriff von dieser Art von Film dann machen wollen, für mich wäre das dann aber noch nicht ganz da drin, weil du sollst sofort daran denken, ach ja klar, wenn man diesen Begriff sagt, es sind Snow White and the Huntsman und Mirror Mirror damit gemeint. Da sind mir die beiden Filme noch ein bisschen zu weit auseinander, so also, wie es anhört. Ich muss sagen, ja genau, also so von den Gemeinsamkeiten von den Anknüpfungspunkten sind Mirror Mirror und Snow White auf jeden Fall stärker oder beziehungsweise haben halt mehr. Und Super Kick-Ass wäre nicht so direkt auf Anhieb. Jetzt, pass auf, sind wir nochmal dabei und nehmen eins der allerprominentesten Beispiele, meiner Ansicht nach. Eins der allerprominentesten Beispiele, meiner Ansicht nach, ist halt Armageddon und Deep Impact. Ja, die kamen wirklich unmittelbar aufeinander irgendwie raus, im gleichen Jahr, meine ich. Ja, 99 war es, 99? Auch vorher noch, oder? Oder vorher, ja, okay. Also 98, 99. Aber sie hatten halt als Kernthema einen Meteorit, der halt die Menschheit an den Rand der Existenz drängt, beziehungsweise völlig vernichtet. Der eine hatte versucht, irgendwie das ganze Thema mit politischer Ebene und menschlicher Komponente. Genau, soziale Implikationen. Soziale Zusammenhänge irgendwie da zu erklären und zu erläutern und zu ergründen und so ein bisschen, naja, einen Querschnitt durch die Menschheit irgendwie abzubilden, was so Schicksale sein können, die Menschen durchleiden, wenn sie in solch einer Situation sind. Armageddon war halt einfach ein Actionspektakel, das ein paar Helden auf den Asteroiden geschickt hat. Don't wanna close my eyes. Ja, die halt, nicht mehr, sonst fängt das YouTube-System an. Die halt wirklich da oben Rambazamba veranstaltet haben und einen Effekt nach dem anderen abfeuern. So. Ne? Ja, aber der, ich finde so dicht thematisch trotzdem noch beieinander, dass man sie wirklich als, ja, keine Ahnung. Genau, das ist eins der Paradebeispiele. Ja, wirklich, das ist für mich das Paradebeispiel schlechthin fast. Du brauchst eigentlich fast nur diese beiden Filme zu nennen und jeder weiß, was gemeint ist. Genau. Ne? Sagst du nur Armageddon und Deep Impact. Okay, ich weiß Bescheid. Brauchst eigentlich aber nichts mehr zu sagen. Dafür gibt es keinen Begriff. Dafür gibt es es gibt keinen Begriff. Der Armageddon-Effekt? Nein. Deep Armageddon. Ich hätte Celluloid-Brüder. Nee, das ist alles zu. Es ist schwierig, das auf ein Wort runterzudampfen, finde ich. Da bräuchte man vielleicht so ein Bindestrich, ja, was man daraus machen kann. Also ich finde ja, das sind so Streifen im Geiste. Uneiige Zwillinge. Zweieiige Drillinge. Also vielleicht so Twin-Filme. Oder ja. Zwillingssterne, Zwillingsstreifen. Zwillingsfilme, ja, vielleicht ist es Zwillingsfilme. Vielleicht so Bad-Zwillingsfilme. Nee, wie sagt man dazu? Stiefzwillinge. Stiefzwillingsfilme. Es gibt das Wort Stiefzwillinge sowieso nicht. Wir brauchen das Filme gar nicht dazu packen. Okay, Stiefzwillinge. Wir behalten es im Hinterkopf, wenn wir am Ende des Casts noch damit genehm sind, dann wären das die Stiefzwillinge. Stiefzwillinge finde ich, ja. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich will das spätestens 2015 im Duden dann lesen, Leute. Dann müsst ihr ein bisschen die Trommel dann rühren. Stiefzwillinge. Stiefzwillinge ist nicht schlecht, oder? Ja. Das finde ich eigentlich, es trifft es eigentlich. Es ist so angeheiratet irgendwie, also beziehungsweise irgendwo Verwandtschaft, aber halt doch nicht so richtig. Und der Ami-Name wäre Brother from Another Mother. ja. From Another Author. Ja, genau diese Filme wollten wir jetzt eigentlich ergründen. Genau, zumindest konzeptmäßig, glaube ich, sind auch die Leute, die bisher zugeschaut und zugehört haben, dann mit uns auf einem gemeinsamen Nenner. Und wir machen das jetzt nicht in der Ausführlichkeit, wie wir es bisher gemacht haben, aber wir gehen ein bisschen mal die Liste durch und schauen mal, wo solche Fälle aufgetreten sind und was so der Eindruck gewesen ist. Jetzt kann ich ja sagen, also anhand unserer Liste, wo ich gesagt habe, hier dieser Drei-Filme-Vergleich, ist eine Stiefzwillingsorgie, möchte ich jetzt mal sagen. Pass auf, jetzt kommt. Das sind Stiefdrillinge. Ja, Stiefdrillinge, ja. In dieser Liste stand vorhin, wurden drei Filme miteinander verglichen. Avatar, District 9, mit District 9 wurde Avatar auch verglichen, was wir als kompletten Humbug abgetan haben. Aber Avatar, Surrogates und Gamer. Und da war, glaube ich, sogar noch ein vierter Film dabei. Okay, ja, die alles sehr unterschiedliche Ausrichtung der Filme, aber haben trotzdem die Grundidee, dass der Geist in einem Avatar drin ist. Die haben alle Avatare eigentlich gehabt. Genau, die haben alle Avatare gehabt, so, ja. Und da muss Jetzt pass auf. Initialzünde, James Cameron, Avatar. Mhm. Dann kam Surrogates und ich glaube, dann kam Gamer. Ja. Ja, nee, ich hätte gedacht, dass Gamer vorher gewesen ist. Oder umgekehrt. Ich dachte, Gamer wäre der erste von denen. Ich will mich da nicht festlegen. Da hat Dexter noch Zeit gehabt zwischen den Staffeln. Stimmt. Und beziehungsweise und, mit seiner Chemotherapie. Ne? Stimmt, ja. Leonidas war auch ganz gestorben. Ja. Also ich finde ja, Gamer und Surrogates liegen ein bisschen näher dran. Ja. Also Avatar ist für mich so ein bisschen eigenes Ding. Aber jetzt pass auf, jetzt der andere Vergleich. Abyss, Deep Star 6, Leviathan. Oh. Und wir hatten ja noch diesen anderen, diesen Roger Corman B-Film. Ich gehe mal kurz runter hier. Ich glaube, ich habe das hier nochmal kopiert. Aber ja, jetzt The Abyss, Deep Star 6, Leviathan, The Evil Below steht hier noch drin. Und Lords of the Deep. Genau, Lords of the Deep war ja der Roger Corman Film. Genau, die sind alle Filme, die sind 89 rausgekommen. Hier steht, 1990 gab es noch einen thematisch ähnlichen Film mit The Rift, der mir jetzt persönlich sagt, da müssen wir wahrscheinlich den deutschen Titel dort angucken. Aber ja, tatsächlich, Deep Star 6 habe ich damals auf Videokassette gehabt, gerne angeguckt, aber ich habe den auch oft durcheinander bekommen. Der Leviathan, das war der Peter Weller, ne? Das war der Peter Weller mit dem Wodka, mit dem, sag ich mal, das war, also Leviathan oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, war so eine Art The Thing unter Wasser. Ja. Ja, also das war wirklich so, dass da halt irgendwie so eine Art Virus oder beziehungsweise so ein Alien-Vieh oder irgendwas sich halt einen Wirtskörper gesucht hat und dann das mutiert ist. So. In dem Zusammenhang, ich muss jetzt auch kurz an Sphere denken aus den 90ern, gab es da nicht auch so einen Zwillingsfilm dann in der Nähe als Sphere mit, weiß ja noch, mit Sharon Stone und Dustin Hoffman hier mit dieser... Ja. Da würde ich vielleicht... Oder Contact eher dann in der Zeit. Also Sphere und Contact könnte man fast so versuchen, in die Ecke zu drängen. Ich weiß nicht, ob die dann exakt dann im gleichen Jahr rauskommen. Aber das war eher so dieses Mind-Explosion Selbstfindungsding. Da müsste man fast bei den sechs Filmen, die du da oder die wir da jetzt hatten, die mit so einer Unterwasser-Thematik und entweder also Horror oder Suspense, was dann eben darunter passiert, man zusammenfassen kann. Was war die Initialzündung? Gab es vielleicht vor einem Jahr oder zwei vorher ein Konzept, was so modern geworden ist, oder eine TV-Serie, der Mann aus Atlantis und jetzt machen wir alle unseren eigenen Film, so wie meine Theorie ist immer, es gibt ja sehr viele Leute, die im Mai Bekanntenkreis, ne? Wenn man so guckt, Mai ist immer Geburtstagszeit, ne? Rechne da mal 9 Monate zurück. Was ist 9 Monate vorher? Es ist das Ende der Sommerferien. Ja. Das heißt, die Eltern, ja, jetzt sind die Kinder endlich wieder aus dem Haus und in der Schule, geschnackselt. Ja. Deshalb, das ist die Initialzündung, warum es so viele Mai-Geburten und Geburtstage gibt. Deshalb ist es vielleicht auch bei Deep Star Six und Leviathan und den anderen so gewesen, dass da irgendein Film so die Initialzündung gegeben hat. Und auf einmal wurden so viele Scripts kommissioniert und dann, oh, was ist denn jetzt los? Ja, ich find's halt nur interessant, in beiden Fällen war es James Cameron. Ja, also James Cameron war jetzt dann, ich meine, der Begriff oder beziehungsweise die Idee des Wirtskörpers oder des ferngelenkten Körpers oder so ist. Das kannst du auch fast bei jedem James Cameron-Film eigentlich sagen, was Terminator danach für eine Flut nach sich gezogen hat, was Aliens an Weltraum-Action-Filmen danach sich gezogen hat. Also fast alles, was James Cameron gemacht hat, hat Folgen gehabt. Ja, aber gerade jetzt dann halt wirklich noch mit diesem speziellen Faktor, der halt bei James Camerons Filmen, also entweder Unterwasserölbohrstation oder jetzt halt Wirtskörper, dass der dann nochmal so konsequent ausgebaut wird. Das ist der von, Shit, Cameron. Von 2-3 Filmen, die ja auch nicht gerade billig waren. Also Deep Star 6, ja, man soll es kaum glauben, der würde heute in der Videothekenhölle komplett verschwinden. Ja. Der war damals im Kino. Ja. Und Leviathan meine ich sogar auch, aber da würde ich mich auch noch, sag ich mal, darauf festlegen, dass der direkt auf Video rausgekommen ist, so, ja. Aber, kann sein, ich habe die meisten im Fernsehen dann gesehen, wahrscheinlich in der verhackstückten Version dann. Für mich ist ja Abyss, ist ja wirklich einer der geilsten Filme aller Zeiten. Es ist in der Director's Cut-Fassung aber, ne, mit einem Ende. Ich fand ihn schon mit der kurzen Fassung ziemlich geil, weil ich bin damals in die Bibliothek gegangen und ich hatte das Glück, ich durfte in diese Bibliothek, in die ich immer gegangen bin, durfte ich rein, obwohl ich da eigentlich noch nicht rein durfte, die war eigentlich komplett ab 18, aber ich durfte so in diesen ersten Raum. Und in diesem ersten Raum standen immer Neuheiten und sonst irgendwas und da waren die Schmuddelfilmchen ganz weit weg, die waren irgendwo im hinteren Bereich. Und ich durfte da halt rein, weil mich mein Opa da immer mitgenommen hat und irgendwann wussten die Leute, die da arbeiten, halt auch Bescheid und dann durfte ich halt auch alleine kommen. Und da hatte mir eine sehr nette junge Dame, die hinter der Theke gearbeitet hat und die auch irgendwie großer Filmfan war und vor allem, oh, das weiß ich noch wie heute, die war Jan-Michael Vincent-Fan. Oh, geil. Also alle Folgen von Airwolf da. Sie fand Airwolf halt voll geil, aber fand halt auch, kannte wirklich jeden Film mit Jan-Michael Vincent. Und der hat nicht so viele gemacht. Ja? Und die konnte die wirklich mitsprengen. Es gibt so einen Film, der heißt Counterforce oder so. Ja? Den konnte die mitreden. Die fand den halt voll geil. Ja, und das finde ich übrigens, also schade, dass ich da schon Gedanken zu dem Thema Videotheken gemacht habe. Wir haben das Thema immer wieder mal angesprochen. Theoretisch, wenn es heute diese Videothekenkultur heute noch gäbe, dann wären wir wahrscheinlich bei der Videothek die ganze Zeit über und würden dann die Leute sein, die dann ihre Weisheiten dann abgeben. Das wäre geil. Also wirklich so eine Art, so High Fidelity in der Videothek. Weißt du? Dass du halt wirklich, auch wirklich alle Filme, die du so richtig schöne Klassiker, alte Sachen, dass man sich da trifft, sich für, keine Ahnung, 2-3 Stunden unterhält, einen Kaffee vielleicht nebenbei trinkt oder irgendwie sonst irgendwas am Getränk das oder mal was holt. Das wäre perfekte Geschäftsidee Ende der 80er gewesen. Ja, und dann, ja, am Ende des Nachmittags gehst du halt nach Hause und guckst dir halt einen Film an. Was holst du dir heute? Oh ja, hier, ich hole mir Akira. Ja, hast du schon 5-mal ausgeliehen? Ja, egal. Konnte ich mir wieder gucken. Ist mein Samstagsfilm. Ja, so, weißt du. Und da in der Bibliothek, da war das teilweise so. Da standen wir dann auch wirklich so mit 3-4 Leuten dann irgendwie immer da rum, haben uns wirklich philosophiert und ich habe natürlich dann als kleiner Bub, ne, nicht so viel erzählt, aber halt möglichst viel aufgeschnappt und zugehört. Tom. Und die junge Dame hat mir mal irgendwann Abyss mitgegeben, hat gemeint, ey, geh nach Hause, mach schönes Licht das aus, toll. Mach alles dunkel und dann freu dich einfach an den Farben. Und ich gucke so auf das Ding und da stand, glaube ich, 134 Minuten so in der Kurzfassung und ich denke mir so, oh, den schaffst du niemals, ja, ohne dass du einpennst. Dann musst du bestimmt morgen gucken, weiter gucken so. Aber ich wette, du bist nicht vom Fernseher gewichen dann. Komplett. Ich habe das wirklich für meine damaligen Verhältnisse, ja, also heute ist ja kein Problem, 4 oder 5 Uhr ins Bett zu gehen, so, ja, aber damals, wirklich, ich habe diesen Film so fasziniert und komplett im Dunkeln, ja. Verfolgt und geguckt und erlebt und das war so geil. Also wirklich, allein am Anfang schon hat mir gereicht, wie dieses U-Boot gezeigt wird, dass er einfach nur durch den Ozean schippert. So. Und ich fand es schon so cool. Und dann halt, als irgendwann diese Stadt, als die so hochkommt, ja, und dann diese geilen Lila und Rosa und Blautöne dann ineinander greifen und so. Und ich war hin und weg, ich war baff und ich fand es einfach nur geil. Ich fand diese U-Boot-Verfolgungsjagd geil. Ich fand, wie dieses Wasser quasi Morphie aus dem Tauchbecken kam. Die bekannteste Szene. Ey, das war alles cool. Ich war wirklich, wie alt war ich? Keine Ahnung. Ich war irgendwo... Ja, 89, also wenn ich hier dann 90 sage bei meiner Videothek. Ja. No? Also wirklich so, ja, zwischen 12 und 15 irgendwo. Also als TÜVs 30 war. Hallo Marc. Ich kann dazu nichts sagen, weil dann würde er mich sofort wieder auch dissen. Ja. Und wirklich, ich saß die ganze Nacht saß ich auf meinem Bett, ja, schön mit der Decke irgendwie umschlungen und habe das einfach nur aufgesogen, was da irgendwie gezeigt worden ist. Und ich fand es einfach nur geil. Ich hab den leider erst nach Terminator 2 gesehen. Ja. Also, weil ich dann zwar viele Filme aus der Videothek gesehen habe, aber da immer darauf angewiesen habe, was die Familie sozusagen ausgeliehen hat und sich dann gesichert hat. Daheim, damit wir dann schön immer die Filme, wenn man dann sonntags dann unterwegs gewesen ist bei der Familie, sich die angucken kann. Und da habe ich leider erst von dem Film dann erfahren, nachdem es dann die ganzen Features zu Terminator 2 gegeben hat mit der Computertechnik, die gab es schon in Abyss dann drin. Und dann haben sie dieses Ding gezeigt. Ich dachte, wieso kenne ich das nicht? Was ist hier los? Na, und erst im Nachhinein gesehen. Und ich glaube sogar, ich habe Deep Star 6 sogar vor Abyss gesehen. Das habe ich, glaube ich, auch. Also ich zumindest dann auch gemacht. Ich glaube wirklich, dass ich den Film vorher wahrgenommen habe. Aber war der gruseligere Film auf jeden Fall. Ja, klar. Ich meine, es war ein richtiger Horrorfilm. Ja. So. Und dann Abyss. Und ich dachte so, Abyss, Aber ich muss sagen, ich fand ja, also die Cover von den Filmen waren ja schon geil. Also bei Leviathan ist es, glaube ich, irgendjemand, der nach oben schwimmt. Ja. Bei Deep Star 6 ist es diese Taucherausrüstung, die da so halb abgefressen ist. Und bei Abyss war ja einfach nur dieses Licht in dieser Felsspalte so, ja, unter Wasser. Und ich fand das, allein weil es so dezent war, fand ich Abyss irgendwie, hatte für mich noch einen unheimlicheren Touch. Ich dachte halt, Abyss, oh, weiß ich nicht, will ich jetzt noch so einen Horrorfilm unter Wasser sehen und so, da haben wir jetzt so viele geguckt und vielleicht ist der auch richtig hart und so. Und ich wusste aber, irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass Abyss wohl, ja, weiß ich nicht, also das war für mich dann so noch, weißt du, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn wir jetzt über diese Stiefzwillinge reden oder über Filme so reden, so du hörst von House, du hörst von Evil Dead, du hörst von Nightmare on Elm Street, du hörst von Halloween und dann kriegst du so mit, Halloween ist okay, der ist schon gut hart, aber auch nicht so hart, schlimmer oder House ist schon mal lustig. Aber Evil Dead ist voll krass. So, das ist so die Königsklasse quasi. Ich hab's ja oft genug erzählt. Ich habe den mit 5 Jahren gesehen. Ja. Wir sind traumatisiert seitdem. Für mich war Abyss auch einer dieser Königsklasse-Filme, weißt du, wo man halt so sagt, vielleicht soll ich mich noch nicht daran trauen, vielleicht soll ich noch ein bisschen warten oder bin ich da noch nicht so reif für oder irgendwie Wurde schon dann einfach so ein Erlebnis in der Form ansatzweise mal gehabt hast und dann gleich vorab zurückschreckst. Genau, wo du halt so einfach so einen gewissen Grundrespekt vor diesen Filmen hast, ja. Also ich weiß nicht, ob das heute noch bei Leuten existiert. Bei mir war das halt früher so, dass ich vor einigen Filmen halt wirklich so einen gewissen Grundrespekt habe und immer noch mich ja fast nicht getraut habe, die zu gucken, weil ich dachte, ich bin da vielleicht nicht reif dafür, das wird mir zu hart sein oder ich verstehe es nicht richtig oder sonst irgendwas. Ich muss sagen, ich hatte das lange Zeit auch im höheren Alter, sagen wir es dann als so 10 oder 12 mit den Horror Games gehabt. Es hat lange gedauert, bis ich Resident Evil spielen konnte, ohne so Panikattacken zu bekommen, weil ich das super heftig fand von der Grundstimmung her. Ja, immer. Okay. Na, und es war immer so dieses, du machst es an, eigentlich, ich will es mir eigentlich angucken, aber sofort zurrt es fest. Du sagst dann, soll ich das weitermachen? Kann ich das? Noch ein bisschen halte ich aus. Oh nee, jetzt geht's nicht mehr. Ne? Ja. Und im Nachhinein habe ich dann, wie gesagt, auch dann erfahren, okay, Abyss war der erste von diesen Unterwasserfilmen und muss auch sagen, er ist halt nach wie vor der geilste. Ja, da kann man echt nichts gegen sagen, gegen die Abyss. Und zumindest für Fans, von Fans von solchen Unterwassersachen, die haben im Jahr 89 mehr als ihr Päckchen dort bekommen. Ja. Wie viele Boote sind nach Titanic untergegangen im Kino? etliche bestimmt. Ghost Ship fällt mir nur noch ein jetzt gerade. Ghost Ship, ja. Und es gab noch heftige Anfangsszene. Es gab, ja, die Anfangsszene ist cool. Der Rest ist dann vergiss. Ja. Langweilig, egal. Es gab danach noch einen Film mit Jamie Lee Curtis. Virus heißt der. Auch hier Samuel L. Jackson, glaube ich auch, oder? Also das ist der mit dem mutierten Oktopus-Ding auf dem Boot. Oder irgendwelchen Russen dort. Nein. Ist es nicht der? Das ist noch ein anderer. Nee? Stimmt, da gibt es ja ganz noch mehr. Also der mit Samuel L. Jackson, das ist Deep Blue Sea. Das ist der mit den Haien. Das ist klar, Deep Blue Sea. Aber ich dachte, nee, ich dachte auch, der ist in dem Virus drin. Also Jamie Lee Curtis und dann dieses Alien-Mutanten-Ding mit dem Russen also auf dem Boot oder so. Dieses Maschinen-Alien-ähnliche Ding. Ja, also, genau. Aber den du meinst, mit diesem riesen Tentakelvieh, wie heißt denn der nochmal? Octagon? Nee, in Octagon, da kämpfen die UFC-Kämpfer. Wie heißt der denn nochmal? Virus Movie. Gucken wir mal da kurz rein. Schiff ohne Wiederkehr auf Deutsch. Das ist der, genau, mit Jamie Lee Curtis und Donald Sutherland. Von 99. Aber wie heißt denn der mit dem Tentakel? Oh, aber da kann man auch sagen, Produktion Gail Ann Hurd. Oh. Na, die Ex-Frau von James Cameron. Und auch Produzentin von Aliens unter anderem. Von Aliens und so weiter. Jamie Lee Curtis, William Baldwin, Donald Sutherland, Cliff Curtis. Gucken wir da, Trivia, Spezialeffekte. Achso, die einzige Regiearbeit von John Bruno, der die Spezialeffekte bei den James Cameron-Filmen gemacht hat, alle. Ich muss auch sagen, Virus hat nicht hat schlechte, gute Effekte, hat gute Effekte gute gehabt Effekte und auch eine gute Atmosphäre eigentlich, ja, muss man mal sagen. Wie hieß denn dieser andere? Das war ja auch mit so einem abstrusen, übertrieben, riesigen Schiff. Octagon? Irgendwas mit Okta, meine ich. Also ich denke die ganze Zeit an Octaman, aber das ist dieser schlechte Horrorfilm mit dem typischen Gummianzug. Den fand ich übrigens sehr geil. Octa-Movie. Okta. Ich bin immer noch für den Mann aus Atlantis. Madame Okta, Oregon. Nee. Octagon? Octamovie? Nee, dann sind wir bei. Ja, Octagon ist, glaube ich, so ein Action-Kampfsport. Ja. Chuck Norris ist fantastisch. The Octagon. Nee. Er wurde auch mit dem Untertitel Die Rache der Ninja gezeigt. Oh, super. FSK 16, ja klar. Ja, danke. Länge 4 Minuten. Ah, mit Lief van Cleef. Ja. Wann lief der, Van Cleef? Das fällt uns wahrscheinlich dann aber noch ein. Ey, das macht mich jetzt fertig. Wie heißt dieser Kackfilm? Guck mal. Auch Horrorfilm 99, oder? Guck mal bitte, ob Famke Janssen da mitgespielt hat. Okay. Obwohl Famke Janssen, na doch. Bei Deep Blue Sea war es diese andere Frau, die Famke Janssen so ein bisschen ähnlich sieht. Oh Mann, ey, mein Gedächtnis. Früher hätte ich das alles gewusst. Ja, aber dann, das wurde mittlerweile verdrängt. Famke Janssen. Ach, das Alte ist auch nicht. Sag kein Wort. Hide and Seek. Treatment. Ach nee, da sind wir zu spät. Octalus. Der Tod aus der Tiefe. Ich wusste was mit Okta. Deep Rising hieß er im Original. Octalus, Stephen Sommers. Ach, die Mumie. No? Ach, okay, jetzt wundert mich gar nichts. Die Mumie, ja, und Van Helsing natürlich. Ja. Ach, er hat auch G.I. Joe gedreht. Aber ich muss sagen, ich habe die Mumie. Steven Sommers hat jetzt auch vor einiger Zeit einen sehr, sehr feinen kleinen Blockbuster oder kleines Popcorn-Kino abgedreht. Odd Thomas heißt er. Basierend auf einem Dean Koontz-Roman. Mhm. Hat mich echt überrascht. Ich habe gedacht, das wird Nonsens. Aber das ist ein sehr charmanter, ja, kleiner Film. To Be Announced steht hier noch bei, ist wahrscheinlich jetzt gerade erst frisch draußen, ne? Oder? Der ist jetzt gerade in die Bibliothek gekommen. Ja, 2013er Dean Koontz Novel. Also wirklich sehr, sehr charmant und schön erzählt und visuell auch und auch echt nicht so übertrieben. Willem Dafoe, Patton Oswalt und Chekhov, Anton Yelchin. Und ehrlich, alles wirklich schön gefilmt, gut in Szene gesetzt. Ist so ein bisschen Mischung aus, kann man so sagen, so ein bisschen Donnie Darko ist mit, fühlt sich an, aber minimal und ja, so Parallelwelt halt, also so Frighteners ähnlich. So, also. Oh ja, Frighteners, habe ich sehr gerne also, gemacht damals. Wie gesagt, das sind so mehrere Elemente und wer den Kunst kennt, weiß ja, was er da irgendwie erwartet. Ich pack den auch mal bei mir auf die Liste mit drauf, vor allem, weil Stephen Sommers hat noch einiges bei mir gut zu machen wegen Van Helsing. Ja, ey, Van Helsing. Ich habe mich gefreut auf Van Helsing. Ich habe mich gefreut. Ja? Du siehst, was das bedeutet, oder? Ey, ich kann nur sagen, Van Helsing ist einer der wenigen Filme, bei denen ich aus dem Kino gegangen bin. Ja, ich bin bei keinem aus dem Kino gegangen. Ich war kurz davor bei Familie Feuerstein. Teil 2 oder Teil 1? Nee, ich glaube bei Teil 1. Obwohl der ist schon besser als der zweite. Aber ich war mit meinem kleinen Bruder dort und ich habe es nicht ausgehalten. Ach ja, und der andere, wo ich fast rausgegangen wäre, war 00 Schneider. Welche? Der allererste, nicht der neue. Neil Böxel? Ja, also ja. Der, ich hatte da einen Nachmittag nichts zu tun, ne? Schule war vorbei, da gab es hier in Hamburg noch in der Innenstadt ein Kino. Was gibt's denn hier? Oh, hier, Null und Schnatter, Katzeklo, hast du mal gehört, guck dir den mal an. Ah, du meinst den Uferpalast? Ja, den Uferpalast noch, ja. Und da, ich habe gekotzt fast. Ich fand den so schlimm. Ich habe seitdem eine Aversion gegen die Filme von Helge Schneider. In kleinen Dosen ist es okay, ne? Auch so seine Auftritte und kleine lustige Sprachaufnahmen und sowas, alles gut, aber die Filme kann ich nicht aushalten. Das geht nicht. Da bin ich aber auch der Einzige in der Redaktion. Die verweigern sich aber auch echt wirklich. Ja, ich kann es aber auch nachvollziehen. Die sind auch teilweise anstrengend. Nee, aber von wegen rausgegangen, warte mal, aus welchem warst du nochmal rausgegangen fast? Van Helsing. Nee, Van Helsing, ja. Ey. Da bin ich rausgegangen. Das konnte ich nicht mehr ertragen, das war zu viel Dummheit für mein Gehirn. Alter, Dracula alleine. Oh. Ey, Dracula war es, ey. Oh. Ehrlich, eine der nervigsten Filmfiguren ist der Dracula aus Van Helsing. Aller Zeiten. Mark my words. Ja, also ich lege mich hiermit fest, es ist eine der schlimmsten Figuren aller Zeiten. Wie man aus dieser tollen Figur so eine aufgetakelte Tucke machen kann, ja, der komplett die ganze Zeit nur overacted rumschreit und jammert und rumlamentiert. Furchtbar. Furchtbar. Und die Morphing-Szenen in die Fledermaus, das war ja wohl lächerlich. Nee, also, vergiss es. Nee. Wenn du mit dem Gefühl reingehst, Alter, endlich wieder es ein cooler Vampirfilm und ey, es ist Wolverine in dem Action-Verfilmung an zwei Hensing. Wie geil kann das werden? Wie geil. Und vor allem, du hast vorher noch in Dracula von Bram Stoker, von Coppola, irgendwie von Helsing als Anthony Hopkins gehabt, ja. 10 Jahre vorher. Und ja, aber trotzdem, weißt du, also so ein Quatsch da draus zu machen. Egal, ja. der ist zumindest, wenn der ein Stiefzwilling wäre, dann von anderen schlechten Supernatural-Verfilmungen. Ist wahrscheinlich auch irgendwas Ähnliches in der Zeit darüber rausgekommen. Gehen wir mal ein bisschen durch, damit wir mal ein paar andere Filme dann noch dabei haben. Megamind und Despicable Me ist hier. Ich dachte immer, die wären einer Film. Ich dachte, Megamind wäre der deutsche Titel von Despicable Me. Nee, der ist einfach, ich einfach unverbesserlich, ist der deutsche Titel. Also von Despicable Me. Genau. Ja? Und Megamind war Megamind. Megamind. Haben die beide nicht so einen blauen Typen als Hauptdarsteller? Nee, also oder so ein Doktor? Crew, also es sind beides halt so, ja. Also Despicable Me ist der blaue Typ mit den kleinen gelben Helferlein oder so, die so lustig und. Der ist nicht blau, der ist ein ist ganz normaler blau? Mensch. An wen denke ich denn in blau? Dann ist es der aus. Der Megamind. Der Megamind ist blau. Ja. Siehst du, deshalb dachte ich, es wäre ein Film. Nee, Megamind ist blau, hat so einen riesen Kopf. Ja. Ich weiß, gesprochen von Will Ferrell im Original. Okay, ich weiß zumindest, dass Despicable Me hat einen zweiten Teil bekommen jetzt. Ne? Genau. Und der ja, hat zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Ja, der hat fast $1 Milliarden weltweit eingespielt. Also man sieht, was dann funktioniert. Übrigens, ich schätze auch mal hier, dass hier der neue Disney Frozen wird auch dann, oder wie heißt der auf Deutsch dann? Ja, die Eisprinzessin. Die Eisprinzessin oder sowas, der geht auch in Amiland zumindest momentan ohne Ende ab und hört sich wieder mal nach einem guten Disney-Film dann an. Wenn die Hälfte des Landes keinen Schnee kennt, dann muss sie sich halt ins Kino geben. Draußen ist kalt, gehen wir ins Kino und gucken was über Schnee an. Was soll denn das? Ich war in Disney World und im Disneyland, jeweils in Amerika. Disneyland. Und Disneyland. Das war letzte Woche, warst du irgendwann mal. Da war ich im Euro Disney, das ist ein Unterschied. Nur, genau, im Disney World war's, da gibt's ja dieses Weltdorf, ne? Ja. Und ey, ich erinnere, also ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, da war irgendwann mal so ein kleiner Abschnitt mit so einer verschneiten Ecke, mit so einem Schneemann, wo halt so Kunstschnee runterrieselte. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute sich neben diesen Schneemann gestellt haben und haben ein Foto gemacht. Ja? Und das war jetzt keine Hauptattraktion oder das war kein Donald, der da irgendwie, oder keine Mickey, die da rumrennen. Ja? Du musst ja vorstellen. Sondern das war halt einfach nur ein Plastikschneemann, der in irgendeiner Ecke von so einer kleinen Seitengasse irgendwie stand. Es sind wahrscheinlich diverse Leute dort, die nie in ihrem Leben mal eine einzige Flocke Schnee gesehen haben. Ja, sie fanden es voll geil, sich neben diesen Plastikschneemann in diesen rieselnden Kunstschnee zu stellen und sich fotografieren zu lassen. Wie die Leute aus Alaska, die das erste Mal grünes Gras sehen. Wahrscheinlich. Das ist also wie. So schmeckt das. Das ist doch lecker. Wir haben hier auch auf der Liste drauf Repo the Genetic Opera und Repo Man. Tja, aber ich glaube, da war schon ein bisschen Zeit dazwischen, oder? Nee, beide zeitgleich. Okay, Repo Man, also der mit Jude Law war 2009 und Genetic Opera war 2008 jetzt hier. Ja, gut. Also, scheidet eigentlich aus. Obwohl die Grundthematik ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr eindeutig. Also es geht halt quasi um verliehene beziehungsweise Organe auf Raten. Und das ist auch etwas, und wenn du die Raten nicht mehr bezahlen kannst, kommen halt die Repo-Man und nehmen dir die Organe wieder und nehmen dir die Organe weg. Und mit Repo, The Generic Opera, wer das nicht kennt, vielleicht, es kann ja sein, dass es gibt einige Leute da draußen, die auch mehr als den ersten Teil der Saw-Reihe gut fanden. Ja, vielleicht auch sogar schon Teil, also noch Teil 5, 6, 7 oder 8. War 7 nicht wieder besser? 7 war, glaube ich, der letzte. Ja, wo sieben hier Linkin Park hat am Auto gestorben. Stimmt. Oh, das war so dumm. Aber er wurde immerhin... Er klebte am Auto fest. Ja, oder? Er wurde immerhin so richtig schön auseinandergerissen. Ja. Yay. Also für Freunde, denen diese Filme gefallen. Repo, The Generic Opera ist von James Wan, glaube ich, oder Lee Rennell. Auf jeden Fall von einem der beiden Saw-Macher. Und besitzt für ein Musical dementsprechend auch einen extrem hohen Gewaltgrad. Also da wird schön in Gedärmen gewühlt und so weiter und so fort. Kann ja sein, dass ihr da Bock drauf habt oder dass euch das interessiert. Und ist ja auf jeden Fall eine interessante Genremischung, glaube ich, diese so also normalerweise so nicht hast. Also eine Splatter-Opera gab es bis dato noch nicht. Und allein für den Versuch, dieses Mal zu inszenieren, muss man den beiden auf jeden Fall Respekt zollen. Ich fand halt, Problem bei allen Musicals, die Geschichte zieht sich halt wie Gummi. Ja, und es wird eigentlich sehr wenig in sehr langer Zeit erzählt, weil halt ständig dazwischen gesungen wird. Ja, das ist halt mein großes Mango oder beziehungsweise meine große Hassstelle an Musicals. Wenn du keinen Bock drauf hast, Musical kann ich mir angucken auf der Bühne oder sowas, aber in Filmform, das haben wir bei Rock of Ages, kann man sagen. Funktioniert leider sehr, sehr selten. Ja. Ich liebe 80er Jahre Musik, ich liebe Tom Cruise, ich habe gekotzt bei dem Film. I'm a cowboy. On a steel horse I ride. Ja. Obwohl, er singt ja eigentlich schon ganz gut. Er hat ganz gut gesungen, ja. Also muss man ja mal sagen, also er singt ja echt nicht schlecht. Ja, aber das hätte ich nicht besser gewusst, hätte ich gesagt, oh, Bon Jovi. Ja. Ah, nee, man hat schon ziemlich raus. Aber vielleicht hängt das auch davon ab, wie oft man die Songs gehört hat, dass man an die Tonalitäten dann... Ja, ja. Natürlich, er kommt, aber niemand kommt in der Form an John Bon Jovi da ganz ran, was die Stimme angeht. Also müssen wir ja eigentlich Repo jetzt und Repo Man... Ja, wenn wir genau dort nachchecken, aber ich glaube, für so Stiefzwillinge können wir wirklich eher fast schon die 12-Monats-Regel machen, weil der kann ja im Dezember 2008 gewesen sein und der andere im Februar 2009 oder so. Ja, okay. Na, also da würde ich die dann noch dran halten. Ja, der Repo-Man selbst, da hatte ich, glaube ich, auch nur den Trailer von gesehen, das war ja Jude Law und ich will jetzt Michael Caine sagen, aber nein. Es war Forrest Whitaker. Forrest Whitaker war es, ne? Zumindest der hat ja eher die konventionellere Hollywood-Nummer dann gefahren. Also wurde nicht so viel gesungen. Nee, da wurde mehr getötet. Wurde mehr getötet Action. Statt gesungen. Also Repo Man ist leider so ein Beispiel. Tolle Idee, ja. Hätte gut werden können oder beziehungsweise hätte richtig fett werden können, aber wird halt leider nicht, ja. Also, apropos richtig fett. Paul Blart, Ja. Paul Blart, der Kaufhauskopf. Und Observe and Report, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch hieß. Warte mal, ich gehe mal rauf. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie einer dieser Titel, wo du nie sicher drauf... Sicher beobachten? Nee, du kommst bestimmt dann nie drauf. Also, Soll ich? Das ist mein Revier. Nein, Shopping Center King, hier gilt mein Gesetz. Oder hier gilt mein Gesetz, ja. Genau. Shopping Center King. Ja. Leider Gottes, ja, kann ich verstehen, wenn sich dieser Film nicht wirklich an der deutschen Kinokasse durchgesetzt hat. Ich hätte mir auch nicht angeguckt unter dem Titel. Hier in Deutschland hat zumindest Paul Blart ganz gut funktioniert. Das ist Kevin James, alle hier, King of Queens war damals richtig, richtig groß. Ich bin mit meiner Familie dort reingegangen und wir haben Spaß gehabt dann dort. Es ist kein guter Film, ja, und wirklich nur sehr wenige der Gags zünden auch und so weiter. Aber es ist Duck. Ne, der auf der Bühne ist und Duck ist Kaufhauskopf. Aber ich finde, er reißt halt leider nicht so wirklich viel raus. Nee, es ist kein guter Film. Ne? Nee. Du merkst, das ist so eine Happy Madison-Produktion. Die halt auch auf dem Disney-Channel laufen kann. Ja, ja. Ne? Und die haben ja, zumindest der Film war ja super erfolgreich, der Paul Blart, auch in Amiland hat er ultra viel eingespielt. Das ist der Kevin James sozusagen zum Filmschauspieler dann dort gemacht hat. Nur hat die Formel dann eben mit ihm in dem Film nicht so richtig funktioniert. Grown-Ups spielt er ja auch noch mit und da hat er noch was mit dem Zoo gemacht, glaube ich. Wo der Zoowärter. Der Zoowärter war es. Das hat zum Beispiel überhaupt dann nicht funktioniert. Dann, also hat auch. Und letztens kam noch dieser, da spielt er, glaube ich, so ein Lehrer, der nochmal, also der in den der UFC-Training. Ja, oh, also, das wollte ich gerade an. Schwergewicht? Den finde ich ganz, Here Comes the Boom, hieß er auf Englisch. Ja. Den fand ich ganz gut, muss ich sagen. Den habe ich auf dem Flug von New York letztes Jahr im Flugzeug geguckt. Als Wrestling-UFC-Fan nicht direkt, aber UFC habe ich auch ab und zu mal gesehen. Der war durchaus nett. Und vor allem, ich fand so die Entdeckung des Films hier, Baz Rutten. Das ist ein holländischer UFC-Kämpfer, der dort, ich glaube, der spielt so einen Kroaten, der dann den... Er spielt einen kroatischen Ex-MMA-Kämpfer, der in die USA gekommen ist und dort sich jetzt als Fitnesstrainer verdingt und dort Kevin James dann in Form bringt, damit er als Schullehrer, der Geld sammeln will für seine Schule, weil er ist seit Jahren Schullehrer, nimmt seinen Beruf nicht mehr ernst, aber dann verliebt er sich in die heiße Tussi, die andere Schullehrerin, und jetzt muss er Geld sammeln, damit die Schule nicht geschlossen wird. Dann entschließt er sich also dafür, dann MMA-Kämpfer zu werden. Und dann ist Baz Rutten eben normalerweise in seiner Pilates-Klasse oder irgendwie sonst was dann dort. Und der trainiert ihn, und schaut euch zumindest die Szenen von Baz Rutten an, der, also BAS und dann RUTTEN. So heißt er, bekannter UFC-Kämpfer, und ich fand, den will ich auf jeden Fall in mehr Filmen sehen. Okay. Der hat Spaß gemacht. Okay. Aber das ist der vielleicht kriegt er den einen oder anderen B-Action-Film nochmal. Ich hoffe es. Also ich hab sehr Spaß mit ihm gehabt, mit Kevin James mehr. Ey, das hat sich nach King of Queens dann alles totgeritten. Ich muss sagen, Shopping Center King oder Observe and Report war auf jeden Fall war definitiv der bessere Film. Das kann ich mir vorstellen, ziemlich, auch wenn ich den nicht gesehen habe. Er ist halt leider ziemlich untergegangen, weil der hatte noch so eine bedrückende Note. Also der hat zwar auch irgendwie ziemlich viel Scheiß erzählt, aber da fand ich die Gags, die waren halt dann doch mehr mein Niveau. Und aber er hatte halt darüber hinaus, war das halt auch so eine Geschichte um eigentlich einen sehr einsamen Typen, beziehungsweise der nicht viel in seinem Leben hat, woran er sich erfreuen kann. So, ja. Und das hatte schon eine etwas bedrückende Note, so, also beziehungsweise so eine leicht schräge bis fremdschämige Note. Ja. Ja, das ist immer schwierig, was du mit so einer Art von einem Film erreichen willst, welche Tonalität du triffst. Ne? Und du kannst auch schnell vielleicht dann an der möglichen Zielgruppe ein bisschen, obwohl das den besseren Film ergibt, ein bisschen daran vorbeidrehen, ja, sozusagen. Also vielleicht war das too much. Hits too close to home bei einigen Leuten. Also ja, also das ist so ein Film, der dann wahrscheinlich auch so an den eigenen Ambitionen scheitert. So, der halt vielleicht ein bisschen mehr bieten wollte als stumpfen oder leicht verdaulichen Humor. Und dementsprechend halt dann auch für die Leute nicht wirklich interessant war. Mhm. Ja, also was natürlich schade ist, aber wenn du dich halt irgendwie versuchst, irgendwie zwischen die Stühle zu positionieren, dann musst du dich halt entweder so auffallend irgendwie zwischen die Stühle positionieren, dass jeder sagt, geil, der ist mal was ganz anderes, oder halt irgendwo dann doch die Zugeständnisse machen. Irgendwie, also ich weiß nicht, es gibt wohl ein zwischen die Stühle setzen, das dann halt nicht zum Erfolg wird. So, weißt du, was ich meine? Genau, da sind sie reingerutscht. Ja, mit seinen Hintern. Wo dann so ein Film zu speziell ist, um halt dann doch für die breite Masse zu funktionieren. Und ich denke mal, Observe and Report würde ich vielleicht sogar da einordnen, obwohl er jetzt nicht wirklich so anspruchsvoll ist, wie ich es jetzt vielleicht habe kriegen lassen. Es ist zumindest, also der ist doch wahrscheinlich auch aus dem ganzen Judd Apatow-Umfeld und Produktion und so ist wahrscheinlich dort basiert. Er wirkt so, ja, aber ich glaube, die haben da nicht so wirklich drauf Einfluss. Aber zumindest glaube ich, dass diese ganze Riege an Schauspielern, die dann auch bei This is the End die Clique dann dargestellt haben, die haben so einen gewissen Schlag in Hollywood weg, dass sie ein bisschen so die Art, wie sie die Filme machen wollen, auch durchdrücken können. Das ist eben das Gegenteil zu der ganzen Happy Madison Gang, die wirklich stur auf Geld viel machen mittlerweile. Ja, genau. Also nimm da alleine das hier, dieses Zwillings-Adam Sandler-Ding, was ganz, ganz furchtbar war. Jack und Jill. Alter, was ganz, ganz schrecklich war, eben so eine reine Geldmacher-Nummer. Aber Jack und Jill, muss man ja dazu sagen, hat jetzt noch fast sowas wie eine Geschichte. Ja? Kindsköpfe hat gar nichts. Also Kindsköpfe hat noch nicht mal eine Geschichte. Das war Grown-Ups. Ne? Genau. Das ist ja auch einfach nur... Und davon machen die einen zweiten Teil. Der ist schon raus, der zweite Teil. Ja, ja, In Amerika, weil der auch erfolgreich dort war. Nee, der ist hier schon in Bibliotheken. Ja, also, nee, aber ich meine nur, weißt du, dieser Film, da treffen sich ein paar alte Männer mit ihren Kindern und Frauen in einem Wochenendhaus, pinkeln in den Pool, fertig. Und davon gibt es einen zweiten Teil. Ich habe gestern mal durch Zufall, ich habe ja jetzt Sky, meine Frau war ja so geil, hat mir Sky geschenkt zu Weihnachten, ich habe gestern irgendwie durch Sky gesappt und dann hat direkt Idiocracy angefangen. Mhm. Bin ich dran hängen geblieben. Und ehrlich. Au My Balls für eine bessere Sendung. Ja, also ich meine, der Schritt ist vielleicht noch so weit entfernt, aber dann haben wir es. Ja, dann sehen wir auch auf der Leinwand einen Film namens Ass, der mal furzt und das war's. Und packen Jack davor in 3D und schon klappt's. Ja, wer weiß. Wer weiß, ja, wir sind tatsächlich nicht weit von weg. Ich meine, auch Sandler ist ja auf die Nase gefallen mit dem Film, die ein klein bisschen mehr Anspruch gehabt und so wie Spanglish oder wenn ich sowas denke, der hat ja nicht an den Kinokassen funktioniert, dass er jetzt wirklich nur noch die reinen Geldmachernummern hat und ja, schade, alles weg ist, was bei Billy Madison oder Happy Gilmore zumindest dich noch ein bisschen rangeholt hat. Ja, oder ich meine, der hat ja auch mal wirklich zwischenzeitlich nochmal versucht, ein paar richtig Gutes anzumachen. Ich meine, Punch meinst, Drunk Love zum Punch Beispiel. Aber das ist auch Paul Thomas Anderson. Ja. Und natürlich hier The Shadow of the Colossus. Ja, Rain Over Me. Rain Over Me, ja. Ich meine, wirklich, es muss doch auch einen Markt für solche Adam Sandler. Und ich hätte eigentlich gedacht, der hat mittlerweile so viel genug Geld, dass er nicht noch dann so eine, ich muss das einstreichen, Nummer machen kann. Oder braucht er, ist er vielleicht wirklich wie unser Geburtstagskind Nicolas Cage hier, dass er mal durch ein Schloss nach dem anderen durchjagt mit seinen Einnahmen. Vielleicht hat er sich irgendwie, hat er sich so ein besonders, wie heißen die, diese Jerseys? Heißen die Jerseys? Ja. Ja. Vielleicht hat er sich so ein ganz seltenes New York Yankee Jersey irgendwie für $15,000 pro Stück geleistet oder wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, ne? Oder so eine Jubiläumsserie, die es nur alle 30 Jahre mal in der Baseballliga gab und da kostet ein Hemd auch vielleicht $2 Millionen. Oder so. Die New York Yankees geleistet. Oder sowas, ja. Machen könnte er es auf jeden Fall. Ja, das waren die Kopffilme. Wir haben hier aus dem, ja, hier steht zwar 2006 und 2007, aber auch Filme, die ich im Kopf komplett durcheinander bekomme. Happy Feet und Surf's Up. Gut. Ne, das hieß der auch Surf's Up in Deutsch? Oder? Nee, der hieß König der Wellen. Könige der Wellen. Ich muss sagen, ich mag beide. Der eine, einer hat so ein bisschen so einen realistischen Rennstil, ja, was so, die Farbwahl angeht. Der ist so pseudodokumentarisch. Genau. Da wird der Pinguin, der Held-Pinguin, oder der Pinguin-Held, wird quasi von einem Dokumentarteam irgendwie begleitet, die halt seinen Abenteuerausflug zum Surf-Weltcup irgendwie begleiten. Mhm. Und Happy Feet ist ja natürlich eine richtig reinreise Geschichte. Von Richard Donner. Superman 5 dreht sich oder auch von alleine. Oder ist es George Miller? Ach, ich verwechsel die George Miller ist es, glaube ich. Ist es George Miller? George Miller sagt mir ich jetzt was in dem Zusammenhang. Ja, ich verwechsel die beiden auch immer wieder. Also der eine hat Mad Max gemacht, der andere hat Superman gemacht. Ja. Auf jeden Fall wird man sich beide umbringen. Aber der eine hat auch Spanchen Babe gemacht. Genau. Es ist, glaube ich, George Miller. Es müsste George Miller, weil das klingelt jetzt auch bei mir. Ich weiß gar nicht, was Richard Donner dann noch... Tut mir leid, ich bin leider erkältet. Ja, aber dafür danke, dass du an Cages glaub. Geburtstag dann nochmal dich dazu bemüht hast. Ich mag Happy Feet auch. Also ich auch trotz der ganzen Ethno angehauchten. Ja, du kannst Themen. Nicht, du kannst bei vielen Animationsfilmen nicht so enorm viel falsch machen. Ich finde einige, die mir so enorm auf den Sack gehen, wie Shark Tale zum Beispiel, der wirklich dann so aus. Das ist der große Haie, kleine Fische, ne? Genau, der einfach nur komplett konstruiert und kopiert, das ja. Überhaupt nicht kapiert. Zum Beispiel, das wäre, wenn der zeitgleich mit Findet Nemo rausgekommen wäre, dann wäre es auch so ein Stiefzwilling. Dann hier gewesen, aber der ist kam natürlich ja eher nur so im Fahrwasser. Ne? Genau, der ist eben entstanden, wo du ganz genau wusstest, oh, Findet Nemo ist so durch die Decke gegangen, ja. Ein Film mit Herz, mit Charme, mit sehr viel Erfolg gewesen. Wir brauchen was mit Unterwasser. Genau. Ne? Und Will Smith. Wir brauchen unsere eigene Ariel, die Meerjungfrau. Wir brauchen Welle Smith. Stimmt. Oder sowas dann. Und dann holen wir noch Christina Aguilera und lassen sie nochmal so einen alten Disco-Hit nachsehen. Bei Schreck hat es auch funktioniert. Ja. Haben sie nach dem ersten auch nicht mehr gemerkt, warum es funktioniert hat. Obwohl ich muss sagen, der zweite, den mag ich noch. Der zweite ist okay. Wir haben immer meine Schwester damit aufgezogen. Ah, guck mal, da bist du ja wieder. Ja, dann weil so eine, nicht, also nein, nicht im negativen Sinne gemeint, aber wir konnten sie immer damit aufziehen, wenn dann die Schreckprinzessin dann durfte. Ah, dann haben wir sie damit geärgert. Okay. Das war sehr fies und gemein. Aber wir haben Spaß gehabt. The Exorcism of Emily Rose und Requiem. Also den ja. Exorzismus von Emily Rose, den kenne ich. Das ist ja auch beides, oder beide Filme basieren anscheinend, wie hieß die Frau? Anneliese Michel? Oder so. Anneliese Michel, der bekannte Exorzismusfall aus den 70ern hier in München, glaube ich, dort gewesen, der dort in Filmform gemacht wurde. Das Exorcism war, was sich mit der Gerichtsverhandlung auseinandergesetzt genau. hat. Ne? Und das muss ich sagen, fand ich eine ganz, ganz tolle Idee, den Film mal genau von dieser Seite aufzuziehen, so, also beziehungsweise mit noch so eine Art Gerichtsdrama rauszumachen. Das fand ich echt cool. Also ich muss sagen, Exorzismus der Emily Rose war doch überraschend unterhaltsam und auch von der Thematik her. Also ich fand es cool, dass sie halt wirklich versucht haben, so ein bisschen ernsthaften Anstrich da reinzubringen, indem sie halt diese Gerichtsverhandlung, sag ich mal, das rationelle Wesen des Exorzismus irgendwie so ein bisschen da aufzuzeigen oder zu erklären oder zu etablieren oder als Geschichte zu nutzen. So. Das fand ich ganz cool. Requiem, ja, schildert ja eigentlich mehr so dieses wirklich krasse Austreiben, dieser vermeintlichen Dämonen. Ja? Also, und wer den noch nicht kennt, ja, Requiem ist ein deutscher Film, oder Requiem ist ein deutscher Film, der ist halt, so sag ich mal, auf Festivals ist der so ganz, eigentlich ganz gut angenommen worden und rangiert auch eher so in der Arthouse-Ecke. Aber ey, guckt euch den mal an, der ist wirklich nicht verkehrt, vor allem, weil die junge Dame, die halt die Besessene spielt, die macht es wirklich sehr, sehr gut und beängstigend. Mhm. Sandra Hüller, eine Frau mit Epilepsie, die aber vom Teufel besessen ist, natürlich. Ist der Teufel, ich hab's erkannt. Ja, aber man muss halt wirklich Respekt dafür, dass sie das, ja, ich meine, Epilepsie ist ja eine Krankheit, die du nicht wirklich kontrollieren kannst. Ja. Und dafür ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, wie die sich da verrenkt, das ist schon teilweise schmerzhaft. Aber auch hier Frau Jennifer Carpenter, Mrs. Frau Morgan quasi, Texas Schwester, und macht auch, einen guten auch mal Job. Frau im echten Leben, wir waren ja kurz verheiratet. Ach, der Dexter-Schauspieler und sie, ja, ja. Echt? Ja, ja. Oh Gott. Das ist sehr, jetzt ist das komplett neuer Kontext, wenn die zusammengespielt haben dann dort. Die haben, glaube ich, zur zweiten oder dritten Staffel geheiratet und dann ein paar Jahre später sich dann scheiden lassen. Ah, schade. Ich finde sie ja wirklich toll, ne? Also, ich weiß nicht, die hat einfach für mich eine super Ausstrahlung. Ich habe sie immer ganz nett gefunden. Also, ich bin bei Dexter irgendwann ausgestiegen, ja, ich so auch. Bei der zweiten Staffel oder sowas, weil ich weiß, es ist recht früh gewesen, dass ich auch ein paar coole Sachen dort verpasst habe, aber ich fand, das war teilweise... Staffel 4 zum Beispiel? Einiges Zeug, sehr harter Tobak. Ich habe immer den Mann gehasst oder den Ex-Mann von der Freundin von Dexter. Na, die er später ja auch dann... Ja. Wenn er jedes Mal, wenn er auf den Schirm gekommen ist, hätte ich ihm ins Gesicht prügeln wollen. Ich muss die Folge fast abschalten immer. Also dann, ich konnte es dann nicht mehr weitergucken. Das sagt aber auch was über die Serie aus, die dann das da eben gut dargestellt hat. Aber hier, genau, Jennifer Carpenter, Charisma Carpenter, will ich schon sagen, aber die war bei Angel dann mit dabei. Und bei Expendables. Die schwarzhaarige Tussi bei Expendables. Ja, ja, ja. Von mit, hier war es Jason Statham, das war doch mit ihm die Tussi, oder? Genau. Bei Expendables, genau. Das ist die Charisma Carpenter. Wir sprechen da von der Jennifer Carpenter. Die ist dabei, bei dem hier gewesen. Der war auch relativ erfolgreich. Der, also für das Budget eben gemessen, der hat nicht so viel enorm gekostet. Aber das sind solche Sachen, die in den USA dann ganz laufen oder ganz gut laufen, wenn mal Horror geht ja immer, speziell in Richtung dann Halloween und kältere Jahreszeit. Aber wenn es dann irgendwie so noch so ein Twist ist, der lange Jahre nicht mehr da gewesen ist. Exorzismus in der Form, das war seit den 70ern nicht mehr wirklich dann modern gewesen, wie zwischen... Und der wurde ja auch schon einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Ja, genau. Aber ey, denk dran zurück für die aktuelle Generation, sowas gucke ich mir nicht an, brauche ich mal hier mit neu, weißt du? Aber da würde ich auch Exorzist der Emily Rose nicht unbedingt als den Nein, aber Horrorfilm... Es war zumindest genug Bedarf nach einer Art Horrorfilm da, die jetzt nicht dann kaputt gelutscht wurden sozusagen, schon wieder Torture-Porn, schon wieder. Also schau dir mal jetzt an, jetzt kommt, es wird zwei Paranormal Activity-Filme in einem Jahr geben. Ne? Jetzt ist doch gerade hier dieses Spin-Off da und dann kommt der nächste Teil 4 oder ist es Teil 5 dann im Oktober nochmal dann raus. Also ich glaube, Teil 4 wurde nicht Teil 4 genannt, sondern der hatte noch so einen anderen. Genau, ich glaube, es gibt aber dann noch den richtigen Teil 4, der dann da kommt, wo auch ein Konzept, das dann neu war, gut funktioniert hat, jetzt wurde es hier kaputt geritten. Bei Saw genau das Gleiche, dann wurde es da kaputt geritten. Gut, die Filme sind billig und spielen ihr Geld ein, ne? Ja, ey, bei Paranormal Activity werden sie, glaube ich, die auch noch ewig weitermachen, auch wenn der jetzt hier, sagen wir mal, seine 60 Millionen Dollar einspielt, der hat 4 Millionen Dollar gekostet. Der erste hat 15.000 Dollar gekostet, was willst du? Da heißt er nur noch PA 900. Ich warte auf die Szene dann von Spaceballs immer. Rocky 5.000. Oder der Weiße Hai, was ich. Nächstes Jahr, ne? 29 oder so, ne? Ist doch 2015 kommt er doch raus. In 3D sogar. Hoffentlich. Ich warte immer noch auf mein Killerboard. Ja, die sind auch nächstes Jahr fertig. Ein Jahr Zeit aber haben wir noch. Jetzt nochmal kurz zurückzukommen. Also, man merkt ja schon so ein gewisses, also dann ja doch ein Muster, also so eine Art Follow-up ist dann ja sowas wie Leviathan und Deep Star Six. Mhm. Schneewittchen und Mirror Mirror, also Huntsman und Mirror Mirror oder jetzt halt auch Surf's Up und Happy Feet zum Beispiel. Mhm. Das sind so die Dinge, wo man sich denkt, ja, jetzt ist Zeit für Pinguine. Pinguine sind das neue Ding, das sind Stimmt, die neuen aber da, Pinguine da, sind die neuen Delfine. Deswegen müssen wir jetzt zwei Filme dazu. Also, hier steht es aber auch nochmal drin, aber da kennen wir die Initialzündung. Das war wirklich der Marsch der Pinguine, weil da hat ja Morgan Freeman die Narrative nochmal übernommen für die US-Kinos und da wurde ein Überraschungserfolg draus deswegen. Und da wurde natürlich klar, ey, Pinguine, Kinder mögen sie, da war auch bei Madagaskar waren doch auch die Pinguine, glaube ich, die Pinguin-Gang als Nebenrolle. Pinguine sind in, zack, kommissioniert, zack, kommen dann zwei Animationsfilme raus. Und gutes Beispiel, Madagaskar. zeitgleich oder kurz nach Madagaskar oder kurz im, also im Umfeld von Madagaskar, meine ich, kam dieser Wildlife oder so, kam er raus. Da ging es halt um Zootiere, die in die Wildnis geraten und da halt dementsprechend nicht klarkommen. Ja? Was für ein Konzept. Gut, ja. Der eine Film, von dem hat man nie wieder was gehört, der ist sang- und klanglos irgendwie untergegangen. Der andere Film hat halt drei Fortsetzungen Es gibt wirklich keine Garantie. Ich glaube, da kannst du von jedem Faktor ein bisschen was nehmen, was den Erfolg dann oder die Nachhaltigkeit von so einem Stiefzwilling dann bestimmt, ob es die Qualität des Films ist, ob es das bessere Budget oder das bessere Pushen ist von den Leuten. Es muss nicht immer darum gehen, dass der Film zuerst rauskommt oder danach rauskommt. Na, manchmal ist es dann eben dann einfach der Faktor, es hat gerade so gepasst. Ja, also ich meine, die Ansätze waren eigentlich gar nicht so grundverschieden. Also wenn wir hier, der war zwar chronologisch dann anders gewesen, aber für mich immer das Paradebeispiel waren A Bug's Life und Ants, ja, wo du zwei computeranimierte Filme über Ameisen hast, die auch komplett diametral auseinandergegangen sind. Ameisen sind die neuen Delfine. Genau, ne, und der eine ist ein Pixar-Film mit allem, was das auch beinhaltet und den Pixar-Charme und alles drin hat. Der andere ist ein Woody Allen-Film. Und Ants ist ein Woody Allen-Film mit Woody Allen und Sylvester Stallone, glaube ich, und alles. Ja, oder Christopher Walken war, glaube ich, noch eine Rolle. Oder nee, Christopher Walken war, glaube ich, der Hopper in Dings, in A Bug's Life. Mhm. Aber ich meine halt irgendwie ein schöner, regelmäßig Arschloch spielender Hollywood-Darsteller hat auch bei Dings den Bösewicht gespielt. Bei A Bug's Life, oder? Bei Ants, meine ich. Gucken wir mal kurz, welcher es denn gewesen ist. Ich kann auch gar nicht sagen, welchen ich besser finde. Gene Hackman? Find. Sharon Stone? Gene Hackman war der Dings. Dan Aykroyd, Danny Glover? Anne Bancroft, Jennifer Lopez. Tacos, Boditos. Nee, dann war Gene Hackman wohl dieser General, aber dann sein Adjutant, der war eigentlich, glaube ich, der Bekannte. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall, aber das war auch dieses Paradebeispiel, was wir dort hatten in den 90ern, wo, ey, wie kann das denn passieren? Genau. Obwohl du bei den Filmen auf jeden Fall die beiden nicht durcheinander bekommen hast, weil die einfach dann. Und aber da auch wieder, ne? Also ich glaube, die Knuddeligkeit in Animationsfilmen siegt dann, ne? Also auf jeden Fall. Also Bug's Life ist. Bug's Life, glaube ich, ist auf jeden Fall der schon erfolgreichere Film. Oder? Da können wir ja mal gucken, was das und, hat. Also Ernst war auch sehr erfolgreich. Der hat zwar seine 105 Millionen Dollar gekostet, aber 171 Millionen eingespielt, was zwar jetzt, das wäre auch wieder ein anderes Gespräch, weil man über Box Office dort reingeht, das nicht ganz reicht, um die Kosten zu decken. Da musst du es ja durch einen anderen Schlüssel machen. Aber nimm mal hier, dann A Bug's Life, 120 Millionen, ein bisschen mehr gekostet, aber 363 eingespielt, fast das Doppelte. Ja. Na, mehr als das Doppelte sogar. Also und dann ist halt, wie gesagt, Madagaskar und jetzt halt Wildlife oder so. Naja, bei Madagaskar waren die Viecher halt auch knuddelige. Die hatten die Pinguine und was weiß ich. Und bei den Dings, da hatten die so diesen realistischen Anstrich. Mhm. Also die waren alle sehr auf Realismus getrimmt. So. Tja, ich glaube, dann ist es dann doch da wirklich das, was so auch Kinderherzen wahrscheinlich deutlich mehr anspricht. Mhm. Wildlife Film. Nee, finde ich jetzt nicht hier. Müssen wir mal gucken, nochmal, wie der genau hieß. Er war auf jeden Fall in der Liste drin. Wahrscheinlich, ja. Da spielte so ein Koala mit, der mit tierisch auf die Nüsse gegangen ist. So heißt er auf Deutsch, tierisch auf die Nüsse. Ey, wundern wird es mich nicht. Wundern wird es mich überhaupt nicht. Wir haben hier in der Liste 2006 rausgekommen, The Illusionist und The Prestige. Ja. Beides Magierfilme. Beides Magierfilme, beziehungsweise, ja, sag ich mal so, Täuschungsmanöverfilme. Ja. Welcher war der Nolan-Film? Ich krieg's auch durcheinander. Prestige war der Nolan-Film. Ja. Illusionist, gut, bei Prestige ging es um zwei Zauberer, bei Illusionist ging es halt nur um einen. Ich glaube, Edward Norton ist das, der die Hauptrolle da gespielt hat. Und ja, klar kann man jetzt sagen, okay, Zauberer, Thriller, ja, das liegt schon dicht beieinander. Ja, der ist es, genau, Edward Norton, ne? Da haben wir ihn, genau, Edward Norton, Paul Giamatti und Jessica Biel. Ja, auch ein guter Cast, aber ich habe den erst deutlich später wahrgenommen als Prestige. Ja, da kannst du auch mit der Doppel-Star-Power von Prestige ja auch nicht wirklich mithalten. Prestige ist halt auch ein geiler Film. Also, das ist wirklich ein geiler Film. Oder gucken wir mal nach, wie lange waren die denn oder wie lange lagen sie auseinander? So enorm viel nicht. Ich glaube, mit Tim hatte ich letztens die Diskussion, welcher der beste Nolan-Film ist. Und er, glaube ich, ist auf jeden Fall Verfechter von Prestige. Also Prestige, jedenfalls nach US-Daten her, 20. Oktober 2006. Und Illusionist war am 18. August 2006. Also 6 Wochen lagen die auseinander. Glaube, die Illusionist, ich muss die ganze Zeit gehen, es tut mir leid, es ist schon ein bisschen spät. Es ist schon ein bisschen spät. The Illusionist ist bei uns hierzulande nur auf DVD rausgekommen. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass der hier im Kino gelaufen ist. Ja. Ich glaube, der kam nicht im Kino. Und Prestige? Ja, der kam im Kino, hat auch zwei Topstars gehabt. Also. Ja. Plus David Bowie. Den kenn ich, den Jackmann. Jacke Portman. Parkman, glaube ich. Oder? Jacke Parkman? Nee, Jacke Parkman, Jacke Portman. Parkman. Blumenkohlartige Marzipaneier. Ist auch immer noch sagen, die Indianer von Cleveland 2. Findest du jetzt echt nicht besser, oder? Nein, ich finde den Film ziemlich beschissen, ja. Eigentlich. Der erste ist super, den könnte ich mir ewig angucken, ist fantastisch. Ne? Wild Thing, alles großartig. Cool. Behringer, Charlie Sheen, der Präsident ist mit dabei, ja. Der hier, wie ist er nochmal, der Voodoo-Mann? Das ist ja hier Präsident Palmer aus 24. Ach so. Ich kann mich nur an seinen Spruch aus dem ersten Valdez, Teil... Ist ja mit dem weiß ich nicht mehr ganz, aber irgendwas mit V ist es auf jeden Fall. Ja. Falls ihr den zweiten Indianer von Cleveland nicht kennt, ich habe den mit dem Kumpel damals aus der Videothek ausgeliehen. Ja? Videothek, ey, Indianer von Cleveland 2, den gibt's, okay. Geil, gucken wir den an. Man sagt ja oft, dass bei deutschen Filmen, bei manchen Komödien die Synchro dann hilft. Ne? Nimm mal sowas, die Bud Spencer-Filme oder diese ganzen, du weißt ja, das bekannte Synchro-Studio, das immer diese tollen Synchros da gemacht hat, wo dann super lustig ist und die nur auf Deutsch angucken kannst. Ich weiß nicht, was passiert ist bei. Also, da ist keinerlei Sinn, keinerlei Verstand, aber manche Sätze haben sich mir ins Hirn gebrannt. Jacke Portman. Ja, also, ich meine, es ist nur ein Name, aber. Ja, ich kann es nicht erklären, was dort passiert ist. In dem zweiten Teil, da wird so viel Schwachsinn geredet. Und wo du auch wirklich augenscheinlich siehst, dass der das nie im Leben gesagt hat. Niemals, ja. Beziehungsweise da ist der Mund zu und da wird noch weiter gelabert. So, ja? Also das ist wirklich, was die da geritten hat bei dem zweiten Teil, keine Ahnung. Ja, aber ja, gut, der ist halt leider auch, leider Gottes, dann auch wirklich nur eine DVD-Hörung. Ja, der Film selbst ist nicht so besonders gut, aber diese Synchro... Es gibt sogar noch einen dritten Teil, ne? Wo sie noch in die Regionalliga dann absteigen. Es gibt aber auch 18 Mighty Ducks-Filme, also ja. Da wundert mich nichts. Aber das ist ein Beispiel für eine ganz schreckliche deutsche Synchro hier gewesen. Wir haben hier vermerkt nochmal Phone Booth und Liberty Standstills. 2002 Phone Booth kenne ich noch, hier mit Colin Farrell in der Telefonzelle und einem Scharfschützen, der dann auf ihn sozusagen gerichtet ist und ihm Anweisungen dann gibt über die Telefonzelle. Ein sehr spannender Film. Ja, also muss ich auch sagen, vor allem nachdem Joel Schumacher ja mit zwei Batman-Filmen alles ruiniert hat, was er Kredit hatte. Das war tatsächlich mal wieder so ein klassischer Joel Schumacher. Ja. Der hat ja sonst noch hier, wie ist er nochmal mit Tom Berenger, der Bergsteiger-Film? Dann auf Messerschneider? Auf Messerschneider, ja, ich war, nee, nicht Breakdown, will ich jetzt sagen, aber der war zum Beispiel, ich kannte Joel Schumacher von solchen Filmen hervor und dann kamen die Batmans und dann... Na, da war es mal wieder eine positive Überraschung. Auf jeden Fall. Und Liberty Stand Still ist vielleicht ein Film, den kennen nicht so viele Leute, aber der ist mir dann halt direkt aufgefallen, weil ja, es ist schon das gleiche Thema. Da geht es um eine Frau, die steht an einem Hotdog-Stand und kriegt auf einmal einen Anruf und muss sich dann quasi mit Handschellen an diesen Hotdog-Stand ketten und darf sich da nicht wegbewegen, weil ein Scharfschütze sie ins Visier genommen hat. Und der auch gewisse Gründe dafür hat. Und das ist für mich so gleiches Thema, gleiche Idee, irgendwie in einen anderen Film gepackt oder so, ein anderes Korsett gepackt oder sowas, ja, sagen wir es so. Aber die Parallelen sind eigentlich echt unabstreitbar, sage ich jetzt mal. Da gucken wir auch mal bei dem Release hin. Das ist, in Amerika kam der später raus als ursprünglich, ich glaube in England 2002 und ab 4. April 2003 gab es Phone Booth. Und Liberty Stand Still gab es am 18. Januar 2002. Also liegt der schon ein bisschen auseinander. War vor allem Liberty Stand Still der richtige, der erste. Ja, also wie gesagt, der ist bei uns leider auch nur direkt in DVD, in die Videothek gelandet. Leider wie so fast alles mittlerweile von Wesley Snipes. Und es ist mit Wesley Snipes in der Hauptrolle und Linda Fiorentino, die vielleicht der eine oder andere aus Dogma kennt. Mhm. Und hat diese Idee, die Phone Booth hatte, schon vorweggenommen. Aber gut, die liegen jetzt ein bisschen weit auseinander. Also hier würde unsere Regel nicht komplett greifen. Ich glaube, das kann vielleicht durchaus sein, wenn das der Film ist, der nicht so viel Beachtung geschenkt hat, dass daraus dann Phone Booth resultiert ist. Das kann gut sein. Und du hast dann, Konzept. Genau, du hast dann halt auch noch einen etwas besseren Cast oder bekannteren Cast. Ich meine, wir hatten vorhin, also auch für mich eins der immer wieder am deutlichsten oder einer der Hauptvertreter dieser, sag ich mal jetzt, Stiefzwillinge, diese sind die beiden Robin Hood-Filme aus den Wann war das? Auch 99? Vorher, ne? Das war 91. Oh, also da habe ich natürlich nur das Kevin Costner-Ding im Kopf. Ja, aber Soundtrack es kam halt wirklich kurz davor, danach. Ja, Soundtrack war der Beste. Look into my eyes. Hat Bryan Adams nicht auch noch bei den drei Musketieren mitgesungen? All for Love gab es für die drei Musketiere, ja. 94. Und für Don Juan de Marco war es noch Have You Ever Really Loved a Woman? Ja, genau. 96. Den muss ich sagen, war gar nicht mal, den fand ich gar nicht mal, aber hier Dings, All for One. All ja, for mit Rod Stewart und Sting. Ja. Dann zusammen. Den fand ich leider, naja gut, ich fand den Film scheiße. Ich meine, wirklich, wie man in wie man wirklich einen Film machen kann, wo sie in Frankreich Zettel mit englischer Schrift irgendwie anklopfen. Das ist für mich ein absolutes Rätsel. Das ist wirklich ein absolutes Rätsel. Die ganze Welt weiß, das ist von Alexandre Dumas. Die dienen alle dem französischen König und du kämpfen meinst, gegen einen Kardinal namens Richelieu. Du meinst, diesseits des Atlantiks wissen wir es alle. Ja, aber, aber das, ey, komm ehrlich. Das, aber du hast doch, du hast da doch muss doch irgendeiner bei diesen 500 Leuten, die an diesem Film mitgearbeitet haben, muss doch da gewesen sein, haben zu dem Regisseur gesagt, hier, Alter, findest du nicht, dass es ein bisschen komisch ist, wenn du hier einen Zettel an den Baum nagelst, auf dem alles in englischer Schrift steht, während du in Frankreich im Jahre 1400 oder sonst irgendwas bist? Also, egal. Ja, Robin Hood, auch da muss man wohl sagen, es gab zwei Filme zeitgleich mit König der Diebe und halt diesem anderen Robin Hood. Der eine war mit Patrick Bergen, den kennt heute kein Schwein mehr, und der andere ist halt mit Kevin Costner. Ja, und ja, da war der Kevin halt der Name, der auf jeden Fall deutlich mehr gezogen hat und der halt der auch der erfolgreiche Film dann letztendlich war. Muss ja sagen, der Soundtrack hat den Film gemacht. Es hat so knapp 11 Millionen Singles verkauft oder sowas dann damit. Der Adams, ach, es war so schön. Das war toller Song. Das erste Mal, geschrieben in zwei Adams Stunden. Wahrgenommen habe. Ehrlich, ich kannte Bryan Adams vor diesem Song nicht. Ich kannte ihn vorher schon, aber... Ich muss sagen, ich kannte Summer of 69, aber da wusste ich nicht, dass jemand namens Bryan Adams diesen Song gesungen hat. Das ist genau das. Ich kannte auch diverse Songs von ihm, hatte die auf Kassette und so weiter, aber im Radio haben sie nie genannt, nachdem ich sie aufgenommen habe, wer es gespielt hat, sondern irgendwie dann vorher, bevor ich dann eingeschaltet habe. Und irgendwann habe ich es dann rausgefunden. Waking Up the Neighbors 91, mein Lieblingsalbum ever. Okay. Ja, aber das war vielleicht einer der Gründe, der ähnlich wie es vielleicht hier die kanadische Kollegin dann mit Celine Dion und Titanic dann getroffen hat. Da war das ja so ein Synergieeffekt von Musik und Film, der da so die Stimmung dann getroffen hat. Ich wette, die Musik war wesentlich erfolgreicher bei Robin Hood als der Film selbst, aber. Ja, kann gut sein. Aber Celine Dion, ich habe letztens auf Vox habe ich die 100 besten Songs aller Zeiten oder irgendwie sowas gesehen. Und Celine Dion ist mit Celine Dion-Alben da. Ich habe zwei Stück. Sehr gut. Call of Love und wie ist das andere aus 96, von 96 noch. Aber man soll es kaum glauben, Celine Dion ist mit My Heart Will Go On nicht der erfolgreichste Soundtrack. Nicht? Nein, der rangiert unter den Top 5 auf jeden Fall und sogar auch noch weit hoch, aber es gibt glaube ich sogar noch zwei über ihm. Okay, lass mal nachdenken, was könnte das denn sein? Grease oder so? Grease ist glaube ich ziemlich dabei, ja. Ja, also könnte ich mir jetzt noch vorstellen, you're the one that I want. Grease ist sogar Platz 1 gewesen. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen, das war ja dann Kulturphänomen. Und Saturday Night Fever, glaube ich. Das ist auch dann verständlich, ja. Also und dagegen, Dirty Dancing rangiert er halt auch mit. Ja, Dirty Dancing sowieso. Haha. No? Schön, müssen wir auf der Leinwand nochmal gucken. Haben wir letztens auf der Leinwand geguckt. Ach ja, haben wir. Wir haben uns nämlich eine Privatvorstellung gegönnt, wo wir in einem Kino unserer, das wir ausgesucht haben, Dirty Dancing gezeigt haben. Wir sagen, trotz der großen Entschuldigung, dass wir nur die DVD-Version dann auf der Leinwand zu sehen bekommen, das sah alles okay aus, fand ich. Fand ich auch. Hat man absolut kein Problem. Und ehrlich, es war ein herrliches Fest. Es war sehr, sehr schön. Also ja, es war schön, einer der schönsten, also muss ich schon fast sagen, einer der schönsten Kinoerlebnisse, die ich jetzt hier hatte. Und ich bin immer noch erstaunt darüber, dass ausgerechnet deine Frau dann nicht Dirty Dancing irgendwann als Pflichtaufgabe bekommen hat. Den guckst du jetzt mal. Ja gut, aber dann hättest du es vorher geguckt, hätten wir nicht die Gelegenheit gehabt. Hätten wir nicht. Nee, ich glaube schon. Also da die Stimmung allgemein im Kino wo fast, also ich denke mal wirklich 90% hätte alles mitsingen können. Ja. Und jeder hatte dort eine Geschichte zu erzählen, wie er zu Dirty Dancing dort steht. Das wäre trotz der anderen Filme, die natürlich auch, du kannst nichts gegen Lebowski sagen oder an Pulp Fiction, was war noch zur Wahl? Harry und Sally, obwohl das wäre auch noch was dann gewesen, aber Dirty Dancing war die richtige Wahl. Alle Filme für sich wären tolle Erlebnisse gewesen, aber Dirty Dancing war, glaube ich, die richtige Wahl für die Gelegenheit. Was haben wir denn noch? Okay, wir haben dann die Robin Hoods drin gehabt. Okay, ein ganz großes Beispiel, den hier lasse ich mal weg, aber Mission to Mars und Red Planet waren dann habe ich auch durcheinander bekommen. Der eine mit Val Kilmer, das war der Red Planet, ne? Und Tom Sizemore war auch noch dabei. Und ich bekomme die dann auch so leicht durcheinander. Bei einem ging es darum, dass man dann atmen konnte auf dem Mars. Das war Mission to Mars. Das war Mission to Mars, ne? Das war der mit Tim Robbins. Ja. Und hier, wie heißt sie? Ah, nee, Quatsch. Hier, Trinity war auch noch bei Red Planet. Achso, Carrie Ann Moss war dort mit dabei gewesen. Ich hätte mir gedacht, dass die beiden wahrscheinlich Filme, die sind im Kielwasser von Apollo 13 vielleicht entstanden, weil ich habe immer so ein bisschen so ein Vibe von dem Film, also das englische Vibe, nicht das deutsche Vibe, dann so bekommen mit, oh, eine Mission in den Weltraum, und ich finde Apollo 13 sehr gut, der hat mir sehr viel Spaß gemacht damals, oder ich habe mich sehr dort reinversetzen können, dort auch jetzt, wie wollen wir in den Weltraumsmission noch aufregender machen, lass uns zum Mars hingehen. Ja. Und beim Mond waren wir schon. Ja, genau. Was liegt da noch weiter? Lass uns da mal gucken. Und wenn ich richtig im Kopf habe, waren das beides keine besonders guten Filme. Nee, das muss ich leider auch sagen. Aber ich glaube, es war sogar in beiden so, dass man auf beiden atmen konnte. Weil bei Red Planet weiß ich noch, dass Val Kilmer, Tom Sizemore und der Dritte, dass sie gegen so einen außer Kontrolle geratenen Androiden oder so oder Roboter auf dem Mars, auf der Marsoberfläche kämpfen. Mhm. Und ich meine, sie haben ihre Helme nicht auf. Ja, also sie irgendwo, atmen da wirklich. Das ist auch so eine typische, ja, Trope, sagt man, glaube ich, auch Englisch, so ein Ding, was man gerne bei so Sci-Fi-Filmen auf dem Mars macht. Bei dem einen geht der Helm kaputt oder der andere nimmt ihn ab. Ja, ich kann hier atmen. Oh Gott, was ist los? Mysterium. Ja. Ja. Genau. Und aber das war dann bei dem, genau, bei dem Mission to Mars war es dann, da muss ich sagen, war der Anspruch ein bisschen oder der Anstrich ein bisschen realistischer. Mhm. Gary Sinise, Tim Robbins, genau, Don Cheadle. Dann konnten sie erst irgendwo atmen, als sie in so einer Art Felsformation drin waren. Ja, also beziehungsweise da war so ein Riesenfelsen und da konnten sie reingehen. Ich finde es gerade sehr lustig, dass sie bei Wikipedia von Tim Robbins einfach ein Bild nehmen, wo er schweinealt ist. Und also, ich muss sagen, Mission to Mars hat eine sehr, sehr großartige Sequenz, die jetzt quasi nochmal vielleicht sogar auf gewisse Weise homagiert wurde in Gravity. Mhm. Ja, also wenn, da geht es auch so darum, dass im All die Astronauten voneinander wegdriften und quasi zu wenig Sauerstoff und Treibstoff in den Düsen haben, um eine Rettungsaktion zu starten und quasi gezwungen sind, einen Menschen quasi davonziehen zu lassen. Also das hat schon sehr, also Gravity hat mich teilweise genau in den Momenten an dann Mission to Mars erinnert, weil da, wie gesagt, das fand ich sogar ziemlich cool, also diese Sequenz in Mission to Mars, weil die halt sehr, ja, den Realismus und die Gefahren auch, dieses gnadenlose, unausweichliche des Alls irgendwie dann schon mal verdeutlicht haben, so, ja, du driftest da, du hast diesen Drall und naja, kannst nichts machen. Nicht, ja, kann, genau, das ist schon ein sehr einzigartiges Gefühl, dass du nur mit so einer Art von Film dann vermitteln kannst. Da stand übrigens, ganz interessant, Mission to Mars, einer der wenigen Filme, die auf einer Disney-Park-Attraktion basieren. Also so wie Fluch der Karibik, es gibt eine Mission to Mars Fahrgeschäft anscheinend in irgendeinem der Disneylands und Disney Worlds. Okay. Und darauf basiert, aber basiert genauso wie dann Fluch der Karibik auf dem Fahrgeschäft basiert. Also Grundidee, Mars, okay. Ja, reicht. Thema reicht. Gefunden. Thema, ist von Brian De Palma, ne? Der ist echt von De Palma. Ja. Der hat aber auch, na gut, Mission Impossible war vorher noch gewesen von ihm. Ne? Ja. Aber der hat ja auch jetzt zuletzt im letzten Jahr versucht, nochmal einen Film zu machen mit Passion. Passion, genau, das war's. Ich habe mal kurz reingeschaut, ein paar Szenen aus dem Film. Da sieht man die Handschrift von De Palma wieder, so die Art, wie er die Sachen inszeniert, also Bildsprache, aber es wirkt sehr billig und zusammengeklaut fast schon, als ob er eine Parodie von sich selbst macht. Ja, das wirkt wirklich wie eine Parodie seines eigenen Schaffens quasi. Also das ist wirklich, ja, der Film war so, oh, der war so erschütternd, so. Weiß ich nicht, der hat einen fast schon traurig gestimmt, ja, wie schlecht De Palma quasi da zu Werke gegangen ist. Ich habe es in einem Internetvideo gesehen bei den Jungs von Red Letter Media, die diese ganzen Star Wars Reviews, diese ganzen lang gemacht haben. Die machen ja auch diese sehr, sehr gute Half in the Back Film Review Show und sowas. Die gucke ich immer sehr gerne. Und die haben auch den Punkt angebracht zuletzt zu Wolf of the Wall Street, dass so Martin Scorsese so einer der wenigen oder fast der einzige der ganzen richtig guten Regisseure aus den 60ern, 70ern, der übrig geblieben ist, der noch gute Filme macht. Ja. Ne? Nimm mal einen Coppola, das ist auch schon seit langer Zeit nichts mehr. Thema ist durch. Ne, und hier De Palma kriegst du nicht mehr viel dann zurück. Aber Scorsese kannst dich eigentlich immer drauf verlassen, dass es ein guter Film ist. Oder auch jetzt Paul Schrader. Paul Schrader, ja. Dann hatte jetzt hier James Dean und wie heißt nochmal? Lindsay Lohan. The Replacements, oder wie heißt der? The Canyons, das war's. Da fand ich den Artikel wesentlich interessanter. Der war wirklich geil, der Artikel. Der war sehr, sehr gut. Informiert euch mal darüber, wenn ihr mal wirklich eine interessante Geschichte über einen Film lesen wollt, dann... War das Rolling Stone? Das kann im Rolling Stone gewesen sein. Den also wenn ihr mal wirklich wissen wollt, wie in Hollywood teilweise so Sachen ablaufen und wo ihr auch echt euch an den Kopf greifen wollt, dann guckt mal im Rolling Stone Magazine, im amerikanischen, ne? Ja. Also man findet den Artikel auch, kann man online beim Rolling Stone dann einfach sich angucken. Schrader geschrieben oder Lindsay Lohan oder The Canyons eingeben. Alleine die Sache, wo dann beschrieben wird, wie ein Paul Schrader sich selbst nackt ausziehen musste, damit er Lindsay Lohan überreden kann. Du kannst auch ruhig eine Nacktszene machen. Guck mal, ich bin auch nackt vor dir. Na, oh Mann. Ganz furchtbar. Furchtbares Zeug. Und also ich glaube, es ging... Wie ist der Titel, warum man keinen Film mit Lindsay Lohan drehen sollte? Oder? Irgendwie sowas. Oder auch The Canyons. Dann genannt. Hier ist eine Sammlung von Filmen dran, die, finde ich, nicht ganz in unser Konzept hier reinpassen, aber die auch nah beieinander reingekommen sind und eine gewisse Überschneidung haben. Wir haben hier Dark City, 13th Floor, Existenz und Die Matrix, die sich... Ich habe Dark City nicht mehr so richtig im Kopf. Ist es auch dort um virtuelle Welten oder sich irgendwie dann dort verlieren? Also diese Welt ist so gesehen nicht real, aber es ist nicht keine virtuelle Welt. Ja. 13th Floor ist ja der Floor war der Emmerich, im Aufzug in den 13. Stock. Und da ist dann ja quasi so eine Art Holodeck, so, wo der eine sich drin verliert. Und Existenz ist der... Stürzt sich halt an diese Spielkonsole an und bist dann in einer anderen Realität. Es ist ein Cronenberg-Film. Also ich würde sagen, Existenz und Matrix haben noch mehr miteinander, also sind für mich thematisch dichter beieinander als jetzt zum Beispiel Dark City. Ja? Und, ich fand Existenz ist visuell sehr gealtert. Also wenn ich den heutige... Ein bisschen ähnlich wie, ich war erschrocken, Usual Suspects habe ich nochmal reingeschaut und ich finde... Der sieht auch wesentlich billiger aus, als er sein könnte. Unabhängig davon die Qualität des Films, aber irgendwie kommt der für mich sehr billig rüber tatsächlich. Echt? Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß, ich finde, klar, so von der reinen Optik her ist es jetzt nichts mehr, was was den modernen Sehgewohnheiten irgendwie entspricht. Ich fand es nur erstaunlich, eben, wo ich den dann nochmal reingelegt habe und dann. So habe ich das nicht ganz in Erinnerung. Der Hochglanz von heute sieht halt anders aus. Ne? Ja. Aber auch der Hochglanz von damals sah ein bisschen anders aus. Ja, okay. Das aber existenzielle Themen. Bei üblichen Verdächtigen. Ja, das merkt man dort eben auch. Dafür hat es eben mit dem Inhalt wettgemacht. Genau, also die hatten ja nicht richtig viel Geld, haben ja da wirklich noch ein paar echte Darsteller am Start. Und Bryan Singer gibt es ja echt schon Mühe, dass der Film nach mehr aussieht, als er eigentlich ist. Ja, absolut. Also da auch nichts dagegen gesagt. Es ist eben bei manchen, heutzutage, du merkst es natürlich auch, was ein Low-Budget und ein richtiger Budget-Film und so weiter ist, aber man hat selbst als solche Hoschel wie wir, ne, kaufst eine DSLR und kriegst einen Film hin, der wesentlich qualitativ hochwertiger ausschaut, von allein den gedrehten Sachen, als das, was in den 80ern dann von so B-Film-Crews gemacht wurde. Ja, oder heute noch von Boll. Dessen Filme ja leider auch immer billig aussehen. Ja, der schafft es. Auch wenn sie $60 Millionen gekostet haben, sind sie billig aus. Sie sehen halt leider echt immer billig aus. Er hat dafür aber seine Handschrift eben. Ne? Ja. Man erkennt das sofort. Immerhin. Das kann nicht sein, dass das scheiße ist. Das kann echt nicht sein, dass es so ist. Okay, das sind vielleicht die perfektesten Beispiele für unsere Stiefzwillinge. Das war 97, Dante's Peak und Volcano. Ja, auch wieder so richtig geil. Also wir brauchen noch Katastrophen, also nehmen wir Vulkanausbruch. Okay. Dante's Peak ist Pierce Brosnan, ja? Genau, und Volcano ist Tony Jones. Und gibt es auch diese, war bestimmt im Kielwasser von irgendwas, da war dann Katastrophenfilme wieder modern, wieder angesagt? Nee, ich glaube einfach, die brauchten einen Eventfilm. Oder... welchem Jahr kam der raus? 96 kam er raus. 7. Februar 97 haben wir das hier. Das war halt das damalige Effektkino. Das war halt, wurde halt nicht so groß aufgeblasen und angepriesen wie jetzt heutzutage. Ich bin ja gespannt auf Pompeji, ne? Ja. Aber was heißt, ich bin gespannt. Ich weiß, dass der Film katastrophal werden wird. Aber es hat, das auch ist hier, Auto auch hier sage ich, ja, nagelt mich ruhig fest. Ich nagel mich jetzt fest und sage, Pompeji wird scheiße, denn es ist ein weiterer P.W.S. Anderson-Film. Ja? Und wenn er nicht scheiße werden sollte, mache ich gerne irgendwas, irgendeine Aufgabe, keine Ahnung, oder wir verlosen irgendwie einen Filmabend oder sonst irgendeine Scheiße. Ja, dann müssen wir halt irgendwo hin nach Deutschland fahren und uns mit irgendjemandem einen Film angucken. Oder wir schenken euch einen Film aus Ich schenke euch einen Film aus meiner Sammlung. Das würde ich auch sagen. Wenn der nicht scheiße wird. Ja, wenn ich was anderes sagen sollte als... Wenn ich wirklich sagen sollte, Respekt, Herr Anderson, also... Dann kriegen seit wir... Seit Event Horizon wirklich das Beste, was sie jemals abgeliefert haben. Es tut teilweise so sehr weh. Ich habe den Resident Evil Afterlife habe ich zuletzt angeschaut, einfach aus morbider Kuriosität. Der kam jetzt im Fernsehen, ne? Kam dann da nochmal rein, einfach, und ich kann es kaum glauben, dass es dieselbe Person ist, die eben Event Horizon gedreht hat. Einen Film, den ich sehr, sehr gerne mag, auch wenn der nicht perfekt ist. Da gibt es etliche Stellschrauben, wo man da machen kann, aber ein schön atmosphärischer, schön anzusehender Film. Auch, super. Auch wenn man ich finde Mortal Kombat immer noch gut, den ersten Mortal Kombat-Film. Für das, was er sein will. Fear Factory und dann Scorpion und Johnny Cage. Ja. Super ist es. Nee, das war nicht meine Welt. Ey, wenn ich Kampfsportfilme sehen will. Nein, okay, als Kampfsportfan kannst du es vergessen. Als Videospielfan ist es eben, hat getroffen, was aber er dann treffen sollte. Aber ich fand es so furchtbar, wie am Ende, wie sie da vor diesem Schloss stehen. Das bricht auseinander und dann kommt dieser Riesenkopf da raus. Ey, die Animatronik für Goro, muss man sagen, es war super. Die Animatronik für Goro? Da gebe ich dem Film auf jeden Fall auch Kredit. Eine der besten Animatronik-Sachen, also speziell aus der Ära. Die war wirklich beeindruckend, die war wirklich gut. Aber habe ich wirklich gedacht, oh geil, das Vieh sieht echt geil aus. Aber wie da am Ende dieser Tempel zusammenbricht und dann kommen da diese Flammen raus und dann ist da dieser Riesenkopf und dann stehen die da zu vierte unten und du siehst halt Greenscreen, Matte-Painting und was weiß ich. Und es ist so schlecht, es ist einfach so schlecht. Ja, und dann stürmen sie dir da entgegen. Ach nee. Zumindest an Event Horizon kann man was mäkeln, muss man nicht unbedingt zu viel an Rest von Paul W. Anderson. Event Horizon alles. Hat so viel Atmosphäre, hat so viel Stimmung, hat auch so viel Horror. Ja, ja, ich liebe Event Horizon. Was hat mich da eigentlich gestört? Mich haben da so ein paar Animationen, weißt du, so wenn die Sachen durch die Gegend fliegen oder so, das hat mich vielleicht gestört, aber ansonsten fand ich das alles richtig geil. Ich finde, er hätte an manchen Stellen ein klein bisschen cleverer sein können. Und ich spreche nicht davon, dass er einen Twist bräuchte oder irgendwie, dass er eine andere Ausrichtung oder sowas bräuchte. Aber ich glaube, da wäre noch irgendwo ein paar Schräubchen was zu drehen. Also ich habe Aliens beispielsweise so oft geguckt, dass mein Kassettenband kaputt gegangen ist damals. Ja, ich musste es aufschneiden und mit Klebeband wieder kleben. Also es erklärt, aus welcher Ecke ich dann komme. Ja. Und da habe ich, wenn du an sowas gewöhnt bist, dann denkst du, okay, ein klein wenig mehr wäre da auch noch gegangen, ne? Dann hätte es vielleicht dann wirklich gereicht, dass der ganz oben bei dem Film dort mitspielt, aber ich weiß ihn immer noch sehr gern zu schätzen. Also ich weiß ihn als Science-Fiction-Film, wie aber auch als Horrorfilm, doch sehr zu schätzen. Sehr zu schätzen. Klar, ich gebe dir recht, er ist nicht rund, aber auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, Soldier. Ich mag Soldier. Ich mag einfach Soldier. Der Film ist einfach, er ist zwar rotzdumm, aber ich mag ihn. Schwierig. Ich kann dir nicht beipflichten. Ich habe den nochmal nachgeholt vor ein paar Jahren. Ja. Vic Mackey spielt ja dabei aus The Shield. Was spielt denn da? Den Farmer, den Bauer oder sowas dort, bei dem er. Nicht bei dem er unterkommt. Nicht der, der das Bein da weggeblasen bekommt dann dort, sondern einen der Dorfbewohner dort. Da noch in fetter Ausgabe, nicht in der drahtigen, ich hau dir die Fresse kaputt und zerstör dein Leben Variante. Ach, da war er noch dicke? Ja, der war früher ja ziemlich rundlich. Der hatte ja eine TV-Serie gehabt namens Der Commissioner und sowas. Das war so eine 90er-Jahre-Cop-Serie. Und guck mal, ach, der dicke Polizist mit seiner Familie und Probleme. Und dann kam The Shield raus. Da hat er abgespeckt. Okay. Ja, Fantastic Four hat er auch. Ja, ja, da hat er auch dann dort wieder. Aber das ist dann für den Kurt Russell-Podcast. Ja, okay. Den Paul W. Anderson-Podcast dann dort gedacht. Volcano war der Flop, Dante's Peak, der erfolgreiche Film. Echt jetzt? Dann dort gewesen, ja. Volcano hat leider dann nicht das eingespielt. Ja, Volcano ja auch wieder dieser Film, der es einfach größer gemacht hat, ne? Ja. Aber es muss wieder nichts heißen. Du hast keine Garantie, du hast keine Formel, mit der du bei Dante's Peak, also ich meine, Stiefzwilling berechnen kannst. Der war ja mit Linda Hamilton auch noch, ne? Linda Hamilton und Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Und hier sieht alt aus mittlerweile. Ja, und vor allem, da war so eine richtig grenzdebile Szene. Da wickelt sich Pierce Brosnan, glaube ich, seine Jacke um den Arm. Ja. Und paddelt rein. Und paddelt dann quasi mit seinem Arm in der Lava. Ja, also das ist wirklich, ich habe ja viel verkraften können, aber das war mir selbst als kleiner Junge zu doof. Ja, wo ich mir gedacht habe, das, also tut mir leid, irgendwo gibt's Grenzen, ja. Ja, ey, das Naja. Nee, das geht so nicht. Hier hatten wir noch notiert, obwohl, klar, Zweiter Weltkriegsfilme, aber die gehen schon thematisch auseinander. Saving Private Ryan und Thin Red Line. 1998 beide auch nominiert für einen Oscar gewesen. Ja, zum Glück wurde es dann doch Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Der andere Zweiter Weltkriegsfilm. Also etwas andere Zweiter Weltkriegsfilm. Ja, während du nur Zweite Weltkriegsstudie zu spielen bekommen hast, die Medal of Honor in dem Jahr. Also da war es ganz groß. Ich würde, außer die Gemeinsamkeit, außer dass es Kriegsfilme sind, würde ich jetzt Thin Red Line und James Ryan nie irgendwie in einen Pott schmeißen. Also die haben die alle waren vielleicht dicht beieinander, und Terrence Malick hatte wahrscheinlich Pech, dass Spielberg halt mit seiner hyperrealistischen Darstellung irgendwie kurz zuvor oder parallel dazu irgendwie auf den Plan trat. Ja, der hat. Aber ich finde, die beiden Filme sind so grundverschieden, wirklich grundverschieden. Ja, das war so ein Film, der überschattet wurde, einfach dadurch, dass das so enorm in den Zeitgeist mit reingegangen ist, sich so viele Leute damit beschäftigt haben, dann damit das da ich egal. Ich habe auch bei Thin Red Line, ich habe da auch wirklich sowas ganz anderes erwartet. Ich habe diesen Cast gesehen und dachte nur, geil, auch Clooney ist auch noch mit dabei, cool. Und keine Ahnung, und dann kommt ja dieser poetische, keine Ahnung, Wir kommen aus der Platoon-Ära noch. Ja, Da war das was anderes. Ja. Also ich meine, das war ja eher so eine Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur. Mhm. Ja, Thin Red Line. Also gerade so, ich meine, er hat ja so oft immer wieder diese Bilder von Bäumen und was weiß ich, von Pflanzen, von kleinen Insekten oder sonst irgendwas da reingebaut. Aber ich fand halt eine der aussagekräftigsten Szenen, die mir das Thema dieses Films irgendwie am meisten verdeutlicht haben, das war, da siehst du mal so eine wirklich richtig schöne grüne Grashügellandschaft. Mhm. So, auch so echt ein bisschen länger. Also die steht, glaube ich, so, die Kamera geht ja so 10 Sekunden oder 15 irgendwie drüber und auf einmal macht es bam, bam, bam. Und dann schlagen die Granaten ein. Ich weiß nicht, ob es von den Amis oder von den Japanern war oder gegen wen sie da kämpfen. Und da dachte ich nur so, ja, eigentlich scheiße, ne? So eine richtig schöne Wiese, Alter, und die wird jetzt komplett einmal zerfetzt. So, warum? Weil ihr da glaubt, ihr müsst auf diese Insel diesen komischen Flughafen da irgendwie einnehmen, der euch überhaupt nichts bringt. So, aber gut. Ne? Also Sinnlosigkeit des Krieges, klar, ist ja meistens immer bei diesen ganzen Filmen irgendwie Thema oder aktuell oder irgendwie der Punkt, auf den hingearbeitet werden soll. Also, du kannst es auch anders ausdrücken, als mit den aber gleichzeitig halt dann auch machen die wenigsten oder haben die wenigsten Kriegsfilme bis dato ja auch irgendwie darauf hingewiesen, wie, sag ich mal, verheerend das halt auch für die Umwelt ist oder beziehungsweise für die Schönheit der Natur. Und das fand ich bei Thin Red Line eigentlich echt ganz geil. Ja, und James Ryan, habe ich mal die Geschichte erzählt, wie ich James Ryan zum ersten Mal gesehen habe? Irgendwas klingelt da hinten bei mir, aber ich kann sie jetzt nicht zusammenfassen. Ich glaube, du hast es schon mal angesprochen, wer weiß aber wo. Ja, die ist ziemlich lang eigentlich. Also ich könnte auch über James Ryan wirklich lang referieren. Ich denke mal, lass an dieser Stelle, ich glaube, wir haben darüber im im Kubrick-Podcast, glaube ich, gesprochen, weil wir dann aufs Thema gekommen sind, von wegen Kriegsfilme und dann hier, hier Full Metal Jacket. Ich gebe zu, ich war übernächtigt, und ich war wirklich angefressen, aber das war nicht schön. So wie sonst auch Green Street Hooligans und Football Factory. Ja. Hooligan-Filme sogar hier. Millwall FC. Ja, Millwall. Müssen wir den Quambusch erfragen. Und West Ham United. Mhm. Jetzt werden mich wahrscheinlich einige Leute hassen. Dafür. Oh, du bist kein hier Frodo-Fan oder was? Nee. Also ich sage mal, der authentischere Film ist Football Factory. Mhm. Ja, aber ich bin schon so ein kleiner Fan von Green Street Hooligans. Weil ich schön fand, dass Frodo also so krampfhaft gegen sein Image irgendwie angespielt hat. Und ich mag halt den Hunman. Der Held aus Pacific Rim. Charlie Hunnam. Hunnam. Der ist er. Der spielt den Firmleader von der, sag ich mal, Bewegung, der sich Elijah Wood dann anschließt. Und den fand ich halt richtig cool. Das ist eine richtig coole Figur. Also der hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen und wie er halt immer so gelaufen ist mit seinen Armen, die immer hinterm Rücken rumgewedelt sind. So, ja. Und ich fand halt dieses ganze, ich mochte halt dieses, wir nehmen dich bei uns auf, Gefühl und machen dich irgendwie zu einem Teil von uns. Schon ein bisschen prototypisch, der macht ja auch jetzt in Gangs sozusagen bei Sons of Anarchy. Ja. Und Anarchy. Also kann man sagen, das ist so ein Zweig, den er schon ein bisschen gut kann. Also ich fand natürlich, Green Street Hooligans war so ein bisschen pathetischer auf jeden Fall. Also als Football Factory, ja. Und klar, da wurde dann auch Kritik oder man sollte auch irgendwo eine Kritik an diesen Football-Firms oder Firmen quasi irgendwie erkennen. Aber ich mochte einfach dieses Zusammenhaltsgefühl, was die da irgendwie den Tag gelegt haben. Ich fand es cool. Und ich fand auch, Frodo hat seine Sache eigentlich ganz cool gemacht. Mhm. Dass das am Ende, dass er den Typ da nochmal irgendwie auf dem Klo verkloppt und so. Das war schon wieder, ja. Ja, Augen zu und durch. Ja. Das ist so, ja, wie das. Ist wie das Motto des Films. Ja, genau. Und beziehungsweise ist so wie dieses kleine Mädchen mit der Flagge, die bei White House Down am Ende über die Wiese rennt. Ach, hör auf damit. Ja, da, aber da ist es dann so spät, dass man dann sagt, okay, komm, ist jetzt vorbei. Stimmt, da war ja mein Wille längst gebrochen. Ja, ich konnte mich da nicht da mehr aufregen. Da muss man sich nicht drüber aufregen. So. Das Thema ist durch. Es war so, ach du. Ja. Ach, Roland. Ja, ich wusste es doch. 1997 haben wir hier ein paar von Filmen, die auf dem, hier, das Leben des Terroristen Carlos, der Schakal, oder The Jackal, der Schakal und The Assignment. Davon gab es noch eine Verfilmung, glaube ich, ne? Eine ganz lange, irgendwie so eine 4-5-Stunden-Fassung. Es gibt einen Film, der heißt sogar, glaube ich, nur Carlos. Ich glaube, das war es, genau, ja. Das meine ich dann. Das ist so ein Zweiteiler sogar, aber der kam wesentlich später. Der kam wesentlich später, genau. Und Schakal und The Assignment kamen zeitgleich. Genau. Und ich kann euch sagen, freut euch zum einen auf den Bruce Willis-Cast. Da wird Schakal, glaube ich, ein großes Thema. Das kann man gut vorstellen. Habe ich auch noch im Kino gesehen. Ich war kein Fan davon. Okay, ich bin auch kein Fan davon. Das einzig Coole an diesem Film finde ich diese Knarre, die sich Bruce Willis da in den Kofferraum zimmert. Mhm. Die fand ich richtig geil. Beziehungsweise in der ungeschnittenen Fassung, wie Jack Black dann von diesem Ding in Fetzen geschossen wird. aber wenn ihr den noch nicht kennt, bitte, The Assignment ist ein wirklich, wirklich guter Thriller. Ja, da geht es darum, dass der Mossad. Jetzt habe ich die Bilder im Kopf, wie Jack Black klein geschossen wird dort, ne? Es war auf dieser Shooting Range, ja, hier, genau. Geh nach vorne und dann oder ballert er zum Auto gehen soll. Genau. Oh Mann. Die Assignment, da geht es darum, dass der Mossad und ich glaube der CIA, dass die einen Typen finden, der halt diesem Carlos, diesem Schakal zum Verwechseln ähnlich sieht. Mhm. Und sie wollen ihn quasi austauschen. Okay, dass der richtige Schakal gegen Dass den der richtige halt Schakal gegen ihren Schakal quasi ausgetauscht wird. Und das ist wirklich, wirklich cool. Das ist wirklich gut. Also ich habe den Film mehrere Male gesehen. Er ist hierzulande auch wirklich nur auf DVD erschienen. Also Ben Kingsley, Donald Sutherland und Aidan Quinn war es, ne? Aidan Quinn, ja. Aidan Quinn. Die spielen das alle sehr gut, aber auch so die Szenen, das Training und so. Vielleicht kennt der eine von euch irgendwie Remo. Remo, ja. Unbewaffnet und gefährlich. Unbewaffnet und gefährlich mit Fred Willard. Genau. Und hier Captain Voyager, wie ist er nochmal? Kate Mulgrew. Ja, genau. Als sogar noch heiße Frau. Toll, super Film, ja. Hab ich geliebt. Schade, dass hier Joel Grey hat ja den Asiaten dann dort gemäht, den asiatischen Lehrer dann dort aus. Hat leider nie für ein Franchise gereicht. Ja, leider nicht. Schade. Wäre super gewesen. Die Sequenz an der Freiheitsstatue, die finde ich heute immer noch ungeschlagen. Super, also, finde ich richtig, richtig gut. Aber halt, wie gesagt, The Assignment, für mich hat er so ein bisschen, also so was dieses Trainings, was diese Trainingsmontagen und so und was dieses auch eher Geerdete angeht, haben die mich sehr oft an Remo erinnert. Mhm. Also die hatten so diesen Hauch von Remo-Trainingsflair, sage ich jetzt mal. Also auch, na gut, bei Remo denke ich ein bisschen mehr an dieses Lockere, aber dann dort auch, das hat der Film ja, glaube ich, Der ist sehr, sehr straight und sehr, sehr, macht ihm sehr oft bewusst, wie gefährlich die ganze Situation ist, in der er sich befindet. Aber ey, wie gesagt, das ist ein schöner Thriller, den kann man sich auf jeden Fall gerne mal angucken. Mhm. Im Jahr 99 haben wir The Haunting und House on Haunted Hill, das ist auch alles gleich. Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich wusste, dass Geisterschloss, so heißt er in Deutsch, dass der ja auch den Beititel The Haunting hat oder zumindest mal auf dem Original The Haunting beruht, beziehungsweise auf House of Haunted Hill. Ja. Und dann kommt halt noch dieser andere Film. Das so, hier dann Haunted Hill heißt. Voll durcheinander. So. Ich war was? Auf dem Vincent Price Film das Haus auf dem Geisterhügel basiert. Ja. Auch also House on the Haunted Hill. Also, aber ich meine, klar, jetzt sind wir im Bereich Horrorfilm und da zu sagen, okay, also ich finde da so richtige Stiefzwillinge irgendwie auszumachen, ist ein bisschen schwieriger. Das ist nun mal ein Genre. Genau, ja. Und es kann auch durchaus vollkommen dann sein, dass es wirklich Zufall gewesen sein kann, wenn es zufällig zu sowas kommt, im Horrorgenre. Kann das passieren. Ja. Weil dann das ist zyklisch. Mal kommen die Geister dran, mal kommt Found Footage dran. Genau, also weil es wieder Splatter zeigt. Also Paranormal Activity und Blair Witch Project sind jetzt auch keine Stieftwins. Ja? Also nee. Nur mal so oder genau, das ist nur der Zyklus. Rack oder Quarantäne von mir aus und Paranormal Activity sind für mich keine Stiefzwillinge, nur weil sie jetzt beide Found Footage irgendwie benutzen. Nee, also die Technik so, ja. Also, Quarantäne ist ja das Remake. Genau. Ja, ich sag nur, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum Paranormal Activity erschienen ist, um sich mit einem der Found-Footage-Filme zu gleichen. 2009? Ja, kam da irgendwas? Nee. Bestimmt kam da irgendein Found Footage Film, ja, aber ja, also Found Footage ist für mich halt jetzt mittlerweile eine Stilrichtung, ja, und nicht unbedingt so ein Thema wie jetzt ein Meteor, der auf die Erde zurast. Ja, naja, genau, das ist also das kannst du da, glaube ich, nicht mit vergleichen. Zwei Western-Filme, hier steht zwar 93, 94, aber ich glaube, die sind nah beieinander erschienen, Tombstone und Wyatt Earp. Ja, haben wir beide nun mal das gleiche Thema, beziehungsweise die gleiche Figur, und ich glaube, also es mündet ja auch beide in dem gleichen Ding, ne? Mhm. Ja, es müsste eigentlich dann, warte mal, Kurt Russell und Val Kilmer war das Tombstone, ne? Ich finde White Earp nicht verkehrt. Er ist jetzt nicht der Favorit, das ist der Kevin Costner-Streifen, ne? Es ist, ja, genau. Es ist natürlich Kevin Costner, Homeland, Pathos. Ist es typisch Kevin Costner 90er? Typisch Kevin Costner 90er, genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Solange er keine Briefe vorbeibringt, alles gut. Die er selbst schreibt. Aber ich muss ja sagen, Tombstone finde ich richtig cool. Also Tombstone ist so ein schöner, also ich sag mal, das wäre eigentlich etwas später oder keine Ahnung, wäre das normalerweise ein Gangsterfilm geworden. Mhm. Ja. Und ich finde es geil, es ist so ein Gangsterfilm im Western-Genre. Fast so gut wie Young Guns 2. Hey, also ich sag ja, der beste Soundtrack ist Young Guns 2. Ja. In a Blaze of Glory. Ey, ich habe diesen Soundtrack rauf und runter gehört. Fand ich großartig. Sehr, sehr gut. Tolles Video auch in dem Kino auf dem Berg da drauf gewesen. Und Leinwand noch am Ende in Flammen aufgeht. Ja. Es gab 92 zwei, klar, Columbus, ne? Da war das Jubiläum natürlich angesagt, das 500-jährige Jubiläum. Conquest of Paradise müsste der Gerard Depardieu und Ridley Scott Film sein. Und Christopher Columbus, The Discovery, ist, mit wem war denn? Marlon Brando. Marlon Brando, aha. Und Brando hat dort echt den... Er hat das Boot gespielt. Der ist ja, genau. Marlon Brando als Santa Maria. Santa Maria. Ja, nee. Aber den habe ich leider, also nee, habe ich bewusst auch nicht gesehen. Also das ist, muss ich auch sagen, also das sind auch Sachen, keine Ahnung, ne? Bewusst habe ich den nur den 1492, den Congress of Paradise war. Kann man Ridley Scott auch zu der Riege von den Regisseuren zählen, die mittlerweile stark abgebaut haben? Ja, ne? Ja. Oder was hat er denn noch richtig von hoher Qualität in den letzten 10 Jahren gemacht? Ich kriege da immer nur sowas, Robin Hood, Prometheus, ja, gut, so gelöt aus. Ja, ist jetzt Gladiator. Gladiator ist 2000 gewesen. Das war das Letzte. Okay. Also nicht das Letzte, aber das Letzte, was er noch und Qualität... Und dieser Nicolas Cage-Film Tricks, war der nicht auch von Ridley Adaptation Scott? Meinst du? Nee, der Adaption war dieser Autorenfilm, aber von ach, ja, der hieß komplett anders auf Englisch, aber... Ich glaube, es gab nochmal so einen kleinen Film von Ridley Scott, Tricks. Also ich glaube, irgendwas oder? Sagt mir das auch auf jeden Fall, aber ich war mir jetzt nicht bewusst, dass es von ihm dann gewesen ist. Haben wir hier mal eine Filmliste. Was haben wir denn hier? Also er hat gemacht in den 2000ern Gladiator, dann 2001 gab es Hannibal und Black Hawk Down, Matchstick Man, das ist der Film. Ja, das ist der mit Nicolas Cage. Ja, genau. Den fand ich echt gut. Den fand ich echt gut. Ja. Der war auch echt schön fies. Und ich muss auch sagen, King of Heaven ist auch... Mochte ich auch. Ja, auch in der aber Black gerade Down, in der... Ja, in der langen Fassung, ne? In der langen Fassung, ja. Und Black Hawk Down mochte ich auch. Danach hast du A Good Year, der Weinfilm, mit Russell Crowe, American Gangster. Ah, gut, ich meine, das war schon ein wirklich solider Film. Also American Gangster, aber jetzt nicht so bewegend. Und natürlich kein Stiefzwilling, sondern Stiefnachgeburt, hier Robin Hood von 2010. Stiefnachgeburt. Prometheus. Aber Robin Hood war auch schon. Ach ja, und ja, die größte Enttäuschung war wahrscheinlich des letzten Jahres, The Counselor. Ja, also dann Counselor gehört mit zu meiner gewesen. Enttäuschung. Ach ja, und er macht doch auch den Moses-Film hier. Ne? Oder? Exodus, ja. Und der andere ist von... Ja, Noah, ne? Genau, Paul... Also, Paul da hätten wir einen zukünftigen nicht. Vielleicht... Einen, also, stimmt. Obwohl, ja, ich meine, okay, die Bibelgeschichten wurden ja jetzt nun auch mehrfach verfilmt. Ja, aber welchen Grund hätte es gegeben, dass jetzt 2014 das Bibeljahr wird? Und ich habe den Trailer zu Noah jetzt vor dem Hobbit Teil 2 gesehen und so weiter und dachte auch mal, hä? Ich finde den ja ein bisschen fremdschämig, ne? Der ist nicht gut. Also der Trailer war nicht gut. Ich weiß nicht, ob der Film was dann. Also der Film, keine Ahnung, kann ich noch nichts so sagen. Aber was jetzt? Wer war es nochmal? Hat jetzt keine Lust, also mir keine Lust auf mehr gemacht. Aronofsky, ne? Aronofsky. Warum? Frage ich mich auch. Ich verstehe das nicht. Also ich hoffe, es wird jetzt nicht irgendwie. Ich meine, The Fountain war ja schon, ne? Da hat er schon ordentlich auf die Mütze für gekriegt. Ja, aber also es sah mir zu konventionell aus. Also ja, das sah halt wirklich aus, als hätte Roland Emmerich nochmal versucht. Genau, die Noah-Geschichte zu machen. Also wenn da Emmerich drunter gestanden hätte unter dem Trailer, hätte ich gewusst, okay, ich weiß ganz genau, der Film baut auf eine Szene hin am Ende. Genau. Ne? Und dann gibt es CGI für 15 Minuten. Und auch, was ich so befremdlich fand, waren halt so die Sachen, der versucht ja so ein bisschen so dieses Dreckige dann auch, also der versucht ja so fast so eine Art Neo-Realismus irgendwie da darzustellen. In der Bibelgeschichte. In der Bibelgeschichte, so, wie es echt gewesen ist damals. Wie es echt irgendwie gewesen ist mit all dem Dreck und Matt und bla bla bla. Aber dann, tut mir leid, ey, und dann kommen die CGI-Tiere an, so, ja. Und also beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, wie er das irgendwie managen will, dass dieser ganze Realismus, den er da irgendwie versucht zu präsentieren, wie der sich am Ende mit diesen Tausenden von Tieren irgendwie kombinieren ja, lässt. Ja, es ist so sehr, sehr strange. Also, es wird ein sehr interessantes Anschauen sein, ja, dieses Filmes. Ja? Weil so einfach ich mir nicht vorstellen kann, was es sein kann am Ende. Ich auch nicht. Ich auch ehrlich gesagt nicht. Und vielleicht ist es die Rückkehr von Ridley Scott wieder nach ganz oben. Exodus jetzt. Ja, nein, Quatsch. Aber das werden wir vielleicht dann aufgreifen. Ja, allzu viel haben wir hier nicht mehr übrig. Es gab zwei Fallschirmspringer-Filme mit Drop Zone und Terminal. Mit Charlie Sheen und Wesley Snipes. Ja, nicht zusammen. Ja, sondern, nicht zusammen, aber jeweils. Ja, Terminal Velocity ging es um die Geschwindigkeit, wenn die erreicht ist, dass du nicht mehr deinen Fallschirm ziehen kannst oder so, oder? Irgendwie war sowas, wo du dann nicht mehr sanft oder normal runterkommen kannst. Aber ist das nicht die finale, die letzte Linie, die man... Die letzte Linie, wo du noch ziehen kannst. Genau. Oder? Velocity ist ja Geschwindigkeit. Mal sehen, hier, originally, ja, ursprünglich für Tom Cruise geschrieben. Ja. Aber und dann wurde es dann doch nur der kleine Tom Cruise. Ja, aber auch... Michael Douglas und William Baldwin waren mal angedacht. Und das Skript alleine hat $500,000. Das ist schon ziemlich viel für ein Skript. Und dann ist dieser Film so sang- und klanglos auch. Ja. $50 Millionen Budget, $16 Millionen eingespielt. Ja. Flop. Mit Nastassja Kinski war. Und James Gandolfini. Na gut, auch der Mann darf sich mal Ausrutscher erlauben. Ja, muss ja irgendwie. Und Drop Zone war der andere, ne? Drop Zone war der andere gewesen. Ich muss immer an Passagier 57 denken, dann bei Wesley Snipes und das hier, aber Gary Busey, Yancy Butler. Jawohl. Gedreht von John Batham. Oh. Nicht schlecht. Tja, auch er. Das fliegende Auge. Ja. Und er hat langsam halt mal irgendwann abgekackt, ne? Ja, sein letzter Film war Incognito im Jahr 98. Ach ja, guck mal, es gab Drops und Nick of Time. Das war dieser in Echtzeit mit Johnny Depp. Ne? Kannst du dich noch erinnern? Ja, wo hier, bevor 24 gekommen ist, ein kompletter Film in Echtzeit. Der war aber gut. Der war echt gut. Der hieß auf Deutsch Gegen die Zeit. Ja. Nicht gegen die Wand. Das war. Der lief vor einiger Zeit auch mal im Fernsehen. Ja, der war gut. Der war wirklich gut. Das war auch eine, wo Johnny Depp noch nicht so in den Ultra-Super-Duper-Stardom gebrochen ist, wo der nochmal dann auch, das macht er heutzutage ja nicht mehr so oft, dass er mal ein bisschen Rollen nimmt, die nicht ganz dem Blockbuster-Zeug dann entsprechen. Das finde ich ein bisschen schade, dass es da verloren gegangen ist. Du findest dann keine Jim Jarmusch-Filme mehr oder so. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich denke mal jetzt Johnny Depp nach dem ganzen Trouble um seine Ehe, beziehungsweise um die ganze Beziehungsgeschichte. Und diesen Kackfilm mit Angelina Jolie, wie sie nochmal. Ja, The Truest. Ja. Und dann halt auch, dem Lone Ranger-Debakel, wo er ja leider echt für gebrandmarkt wird. Das was ist ich echt nicht fair finde. Also das finde ich auch nicht fair, ja. Ey, von mir aus hat Johnny Depp da eher Skurrilitätsdienst nach Fahrplan gemacht, aber, oder Schichtdienst gemacht, von mir aus. Aber das. Der ganze Film ist nicht, also der Misserfolg des Films ist nicht allein Johnny Depps Schuld. Das finde ich halt totaler Quatsch. Und da verfechte ich auch jedes Mal gerne meine Meinung oder beziehungsweise diese Meinung dem gegenüber, der es irgendwie anders behauptet. So. Also ich finde, der Film hat so viele andere Schwachstellen und macht so viele Fehler und ist in sich gesehen so unrund, da kann man Johnny Depp einfach nicht für irgendwie, die sich Schuld geben. Das kann man ihm auch nicht wirklich da anrechnen. Ich glaube aber nicht, dass jetzt das so einen großen Schaden sozusagen Johnny Depp gegenüber dann haben wird. Spätestens mit dem nächsten Fluch der Karibik wird es wahrscheinlich. Ich glaube, es wird wieder Zeit für ihn dann mal ein bisschen. Er sollte mal wieder kleinere Filme bisschen Runde zu reden. Also das Beste, was er in den letzten Jahren gemacht hat, war hier sein 21 Jump Street Auftritt. Ja, der war echt geil. Der war super gut. Aber sowas wie Dark Shadow kannst du dir sparen. Bei Jack and Jill war er dabei. Pirates 4, The Tourist. Rango war natürlich die Stimme und hier Dark Shadows, Ja. Fand ich auch nicht so. Hat mich auch nicht so wirklich. Finde ich sehr schade, von einer meiner Lieblingskombos eigentlich, Tim Burton und Johnny Depp. Also sowas, Edward mit den Scherenhänden, fantastisch. Viele Sachen dann auch, aber in den letzten Jahren ist es einfach so eine Übersättigung dann gewesen. An exzentrisch und fertig. Nur mehr war da leider nicht. Für das große Finale haben wir jetzt natürlich auch die wichtigsten. Den wichtigsten Vergleich. Okay, weil meine Stimme macht nämlich so langsam echt die Kretsche. Ja, und ich glaube, wir haben eh auch viel, viel zu lang. Ja? Ja. Kannst vielleicht zwei teilen. Ja, vielleicht teilen wir den zwei oder wir machen einen Plauschangriff draus. Der hat auf jeden Fall jetzt die Plauschangrifflänge dann. Echt? Ja, sind wir schon am Reden. Wir sind 2 Stunden 40 Minuten am Reden. 2 Stunden 40? Alter. Dafür haben wir aber auch einen Begriff geprägt, der jetzt, also Stiefzwillinge, Leute, merkt es euch nochmal, benutzt den ab sofort. Stiefzwillingsfilm. Genau, ich würde oder auch, wir würden es auch begrüßen, ihr könnt ja eine Wikipedia-Page oder sowas aufmachen, weil ich glaube, das muss in die Popkultur mit rein. Ja. Wenn ich das spätestens von Constanze Rick höre, ja, den Begriff, dann weißt du, dass wir es geschafft haben. Dann haben wir es geschafft, ja. Wir beenden den Stiefzwillings-Podcast dann mit dem stiefzwilligsten aller Stiefzwilling-Filme, nämlich Scott und Hooch und Mein Partner mit der kalten Schnauze. Ich muss ja sagen, ich fand Meinen Partner mit der kalten Schnauze geiler. Ja, würde ich auch sagen. Ich fand, ein Problem, das Scott einen Hooch hat, der übrigens Turner und Hooch im Original heißt. Turner und Hooch, ja, aber niemand weiß, was ein Turner ist auf Deutsch. Scott habe ich schon mal gehört. Ja, gut. Turner, ja, ich weiß, aber war der Name der Hauptfigur. Aber ich fand halt wirklich, das Vieh war so hässlich in Scott einen Hooch. Ja. Und es war auch so chaotisch und so. Und ich mochte, also ich mag auch James Belushi. Ich meine nichts gegen Tom Hanks, ja? Nee, absolut nicht. Aber irgendwie war ich damals auf jeden Fall ein größerer James Belushi-Fan. Und, also ich mochte auch den Hund, klar, so ja, das Knautschgesicht bei Scott and Hooch. Und es hatte natürlich auch ein, wie kann man es ausdrücken, ohne den Film zu spoilen, je nachdem, was da passiert. Die Enden waren anders. Ja. Bei den beiden Filmen, obwohl beide auf einer positiven Note in der Form geendet haben, aber ey, Mein Partner mit der kalten Schnauze hat unendlich viele coole Szenen, coole Sprüche gehabt. Hast du dein wildes Tier in deiner Hose? Ja, und ich habe einen Hund auch mitgebracht. Ey, und auch was richtig cool ist. Sie haben ihren Hund bestiegen? Wo sie in dieser einen Kleibe sind. Wo, mit dem Billard. Ja, wo er da irgendwie Schläge, also wo es ihm droht, dass er richtig Prügel bezieht. Und er schmeißt nur die Billardkugel zu Jerry Lee und er beißt sie einfach mal in 2 Hälften. Das finde ich so gut. Das finde ich so gut. Da geht mir als kleiner Junge geht mir das Herz auf. Das fand ich richtig geil. Das ist ein schöner Film. Und ich habe erst und viele, viele Jahre später gemerkt, entschuldige, dass das ein Wortspiel ist, der Name K9. No? Weil K9 mit C-A-N-I-N-E bedeutet Hund. Also a K9 ist ein Hund auf Englisch. Aber K9 ist ja auch die Hundestaffel. Genau, deshalb heißt die Hundestaffel K-9, weil es auf dem englischen Wort für hier hundlich dann basiert. Okay. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, ach Quatsch. Und ich muss auch sagen, ich habe am Ende bei meinem Partner in der kalten Schnauze, da waren dann noch... War schon, ey, du warst so emotional an diesen scheiß Hunden gebunden. Also ich war da wirklich den Tränen... Nee, ich war, glaube ich, war sehr traurig. Und zwar auf jeden Fall. Also ich, das ist so, das ist ein toller Kinderfilm gewesen, Ich glaube sogar, mein Partner in der kalten Schnauze, das war mal eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich zu meinem Geburtstag mit Kumpels ins Kino gegangen bin. Also wo ich quasi meine Geburtstagsparty im Kino hatte und da haben wir uns den Film angeguckt. Und das fand ich ein schönes Erlebnis. Das war für uns Jungs irgendwie auf jeden Fall richtig geil. Ich glaube, Mädchen waren da nicht dabei. Da habe ich schon nicht so viel mit Mädchen zu tun. Die hätten den Film auch nicht zu schätzen gewusst damals. Ja, wahrscheinlich. Ist ja voll blöd. Ich will lieber einen Pony sehen als nur. Ja, genau. Nee, aber Jerry Lee fand ich einen coolen Köter. Und Scott and Hooch, ja, das war so... Der Hund hat nur kaputt gemacht. Der hat immer nur Chaos angerichtet und hat irgendwie alles, irgendwie, was in Tom Hanks Wohnung schön war, irgendwie ruiniert. So, und das fand ich nicht so. Das war irgendwie, guck mal. Also, das war so eine Familie, ein Hund namens Beethoven-Style. Die haben, bevor Tom Hanks dann richtig durchgestartet ist mit ernsthaften Filmen, haben sie Tom Hanks gerne leiden lassen in Komödien. Ja. Ich bin auch kein besonders großer Fan von dem Film, wo er alles kaputt geht in seinem Haus. Wer ist es nochmal? Umzug ins Chaos. Oder irgendwie ich was, oder? Weiß es nicht, wo er das neue Haus dann umzieht und dann die Badewanne durchbricht und alles kaputt geht. Den fand ich auch überhaupt nicht gut. Ja. Oh, der ist aber mittlerweile... Also oder ist er gut gealtert? Ja, das heißt gut gealtert, aber der wird schon als schon so ein kleiner Komödien-80er... Dann guck ich mal die, also Big finde so ich fantastisch immer noch. Auch Big habe ich 3-mal im Kino gesehen. Auch Splash fand ich okay. Also okay. Ich mochte den und Hannah früher nicht. Die mit ihrem einen Finger weniger. Ja. Joe gegen den Vulkan. Oh ja, ja. Der war auch ziemlich gut. Und dann die große Komödie Philadelphia. Ja. Ach, sehr schön. Damals noch, als meine Videothek englische Filme hatte und ich Monate bevor man hierzulande Forrest Gump ausleihen konnte, den dann auf Videothek hatte, habe ich sogar dann zufällig auch in meiner Sammlung dann gehabt und konnte dann in der Schule den gucken. Aber wir hatten auch so eine Wand mit englischen Filmen, das fand ich auch immer ziemlich geil. Das war toll, ne? In Vor-DVD-Zeit, man kann sich auch nicht vorstellen, man hat die sonst nicht zu hören bekommen, nicht so. Nee. Und vor allem auch eben Monate vorher, bevor die deutsche VHS also, dann da war. Gut. Ich hatte mir in England, ich war mal irgendwann ja auf Sprachaustausch in England und da hatte ich mir dann natürlich einige Animes gekauft von dem Manga-Label damals. Mhm. Also Genocyber, Gyver, Cyber City Macross, Audio. Macross, Genocyber, Gyver und Petlaber. Petlaber, ja. Also da habe ich mir so mehrere VHS-Kassetten gekauft und die waren natürlich alle in Englisch. So. Mhm. Ja, also dementsprechend, das waren so meine... Waren sie nicht in Japanisch mit englischen Untertiteln? Nee, die haben die ja waren die Synchro oder noch? Eingesynchronisiert. Obwohl, nee, stimmt. Und geschnitten. Hatte, also die waren ja nicht komplett umgeschnitten. Die waren auch... Also Uzugidochi zum Beispiel... Ja, ich wollte es gerade dann anerwähnen. Also muss ich halt auch erst Jahre später festgestellt haben, die waren ja noch richtig heftig geschnitten. Ja, ja. Ich wusste auch lange Jahre nicht, dass es ein Porno war. Ja, ehrlich. Also... Wer meinen Faible nicht wirklich nachvollziehen kann für Uzugidochi, ich habe die wirklich jahrelang in der Version gesehen, die war eigentlich relativ harmlos. Du hast eigentlich nur die Parts gesehen, die andere Leute vorgespult haben. Ja, genau. Die Action-Parts. Ja. Ja, diese ganze Tentakel-Scheiße, die kannte ich nicht. Die wusste ich, also davon wusste ich nichts. Ja, also, war mir auch nichts bewusst. Das konntest du auch bei uns in der Videothek ganz normal ausleihen. Ja. Habe ich das mitgenommen, Bubblegum Crisis. Solches Glöd. Oder ich habe hier noch ein Klassiker, Wings of Honeymice. Ey, ich kenne kaum Menschen, die diesen Film kennen. Echt? Das ist fantastisch. Ja, der ist großartig, ey. Vor allem Hideaki Anno, hier der Evangelion. Ey, wie viel zeichnet er ja für diesen Film? Das ist unglaublich, hat. Das ist so. Und ich meine, falls ihr den nicht kennt, das ist eigentlich nur quasi ein Wettrüsten, ein Wettlauf zu einem Mond, sagen wir jetzt mal. Ne? Genau, es ist in einem Land, was vom Krieg, also es müsste Japan, glaube ich, dann dort sein. Aber es ist ja so eine Fantasiewelt. Es ist Fantasie-Japan, eine Fantasiewelt, wo der dort ist. Und der Traum von einem Weltraumfahrer ist es, das erste Mal in den Weltraum dort zu kommen. Und die einzige Chance, die er sieht, ist in dem Wettrüsten zwischen dann dem einen und dem anderen Land. Und der Film zeigt eben das hier. Ja, da sind auch ein paar super heftige Szenen auch mit dabei. Mit der Frau dann im... Aufgrund dieses Wettrüstens entsteht ein richtiger Krieg sogar. Ja? Ja. Also das ist halt wirklich, da geht es eigentlich nur darum, wer als Erster auf deren Mond ist oder Planetenmond ist. Ja, und daraufhin entbrennt halt wirklich, oder aufgrund dieser Tatsache entbrennt ein Krieg. Und das ist wirklich ein sehr, sehr geiler, aber auch sehr, sehr ernster Film. Ja? Und der ist auch technisch. Ja? Also lange Zeit, die Speerspitze quasi in Sachen Technik, Zeitträchtig. Also, Akira. Honeymice, Ghost in the Shell. Ja. Das war auch für mich technisch das Brillanteste, was ich in seinen Zeiten sehe. Auf jeden Fall geheult. Ich habe geheult, dass ich die Blu-ray von Ghost in the Shell bekommen habe. Da ist ja mittlerweile nur noch diese CGI-Version drauf. Hast du es mitbekommen? Es wurde gezeichnete Grafik gegen 1000 CGI-Shots ausgetauscht. Echt? Also nicht, dass der Film komplett CGI ist, aber die ganze Anfangssequenz ist dann jetzt im komplett drögen CGI dann dort teilweise gemacht und nicht mehr dieses Zeug, also da aufgepasst. Da, wo sie mit dem Roboter den genau, Kampf, nicht mit dem Roboter, wo die Erschießungsszene ist, dann oben auf dem Hochhaus zum Beispiel. Also, und es geht weiter, es wurden diverse Szenen ausgetauscht, also da müsst ihr mal gucken, nicht Ghost in the Shell 2.0, glaube ich, nennt man es, aber ich glaube, die erste DVD gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Ich habe geheult bei der Blu-ray, als es da gewesen ist, das war sehr, sehr schade. Das ist ja echt übel. Aber ja, ey, Beipflichten absolut. Und hier das Wings of Honeymice, das bin ich auch sehr froh. Die habe ich mal vor Jahren für 20 Euro als Blu-ray gekauft aus den USA. Die man hier, also das Blu-ray und DVD mit dabei. Visuell zusammen mit Akira sind das die zwei Sachen, die man als Anime-Fan auf jeden Fall drin haben sollte. Und Akira ist heute noch so ein visuelles Brett. Ist wirklich, es gibt visuell wenig Besseres als Akira. Und dieser Detailreichtum. Es ist unglaublich. Haben, also die Blu-ray bringt es erst zum Glauben. Das ist, glaube ich, auch einer der Filme, wenn dann das 4K oder sowas dann mal draußen ist, der nochmal einen Zuwachs gewinnen kann. Weil ich glaube, selbst bei der Blu-ray sind wahrscheinlich noch ein paar Details drin verschluckt worden, was sie reingetan haben. Ach, allein, ey, wenn sie da zu diesem, wenn sie unten zu diesen Akira-Proben in diesem ganz tiefer gelegten Safe da sind, weißt du, wo sie diese riesige Rampe runterfahren, ja. Ja. Oh, das finde ich so großartig, ey. Allein, wie sie da den Qualm gezeichnet haben und wie detailliert diese riesige Basis da geschildert wird, ja, wo dann halt mittendrin dieser runde, keine Ahnung, Kern, der da tausendfach die Sache umschließt. Du kannst jede Sekunde anhalten und hast eigentlich ein Wallpaper für deinen Rechner. Ja, das kannst du dir ausdrucken und ausrahmen, was da mit dabei ist. Ich weiß, die Manga-Puristen werden sagen, ach, da fehlt die Hälfte der Geschichte und wird anders zu Ende erzählt. Aber Leute, es ist eine Filmadaption. Beziehungsweise der Film hört da auf, wo der Comic eigentlich anfängt. Ja. Also, da sind wir uns alle einig, keine Frage, aber als reiner Film gesehen, als reiner Anime-Film gesehen, ist Akira auf jeden Fall ein Meilenstein, der nicht aus der Geschichte zu radieren ist. Katsuhiro Otomo? Otomo ist auf jeden Fall. Da gibt es auch noch so einen neueren Film, der leider nicht ganz so toll ist von ihm, wo ich reingefallen bin auf den Namen sozusagen, aber das war so ein Rotoscope-Anime oder sowas. Es war kein gezeichneter, es war auch nicht so wirklich CGI, sondern man hat anscheinend gedreht und dann drüber animiert mit Computergrafik. Okay. Also es ist auch ganz schlimm, mittlerweile hat in Animes sehr, sehr viel CGI-Rotoscoping oder sowas so Einlass gemacht. Es ist eine Videospiel-Cutscene in Ingame-Grafik anstatt Anime mittlerweile. Obwohl, ich muss ja sagen, bei Berserk fand ich das ja nicht schlecht. Das wollte ich bei Berserk gerade anwenden. Ich habe mich daran gewöhnt, weil ich super Riesenfan von den Berserk-Mangas bin. Also es ist, ich habe damals, ich war einer der ersten, die weltweit die Berserk-Animes übersetzt haben hier. Ah, okay. Also ein Kumpel von mir hatte Hongkong-DVDs davon gehabt. Das war bevor die Version überhaupt von Berserk der TV-Serie hier überhaupt rausgekommen sind. Und ich hatte mir angeguckt und da waren ganz, ganz schlechte englische Untertitel drauf, die in Hongkong mit dem Übersetzer dann dort gemacht wurden. Was ich dann gemacht habe, war dann einfach dann richtige Untertitel draus zu machen und andere Versionen mir anzugucken, zu interpretieren, die auf Englisch neu zu machen. Und ich habe die dann damals veröffentlicht. Und wenn du heutzutage nach Berserk und Encoded by Greg suchst, es war damals auf den Ich glaube, auf Dailymotion kann man sich die alle angucken. Auch. Wahrscheinlich. Also wenn du das Encoded by Greg suchst, das war bevor die DVDs überhaupt rausgekommen sind, die erste Version von Berserk, die dann durchs Internet gejagt ist. Geil. Dann davon. Geil. Ja, ich muss die alte habe ich echt, das ist schon sehr, sehr lange sehr. Ja. Ich habe also die drei Teile jetzt, die drei neuen habe ich jetzt gesehen. Ja. Und ich muss sagen, die haben mir wieder die Lust auf, also Berserk ist eine der besten Manga-Serien überhaupt. Ja. Ich liebe Berserk. Also ich muss sagen, ich fand die Filme geil. Ich hab dein Daumenkino gesehen und ich kann deine Kritikpunkte auch nachvollziehen. Ich kann auch, sag ich jetzt mal, sagen oder beziehungsweise verstehen, wenn wirklich Hardcore-Puristen, Anime-Puristen sagen, nee, das ist mir alles noch eine Spur zu technisch und so. Aber ich finde die Geschichte einfach großartig. Und ich finde die Figuren großartig. Und hier der Kampf, wo er alleine gegen die 100 da irgendwie... Ich hab den zweiten und dritten jetzt noch nicht geguckt, die Verfilmung okay. Aber ey, du spoilerst nicht, ich kenne die Geschichte in- und auswendig. Ja, also es ist halt dieser wodurch er seinen Namen bekommt halt, ne? Ja, der alleine die Schlacht, ey, ich freue mich so aufs Ende dann dort. Es war so eine heftige Szene im Anime und im Manga, dann mit Griffith in der während der Nacht dort mit den Becheliten und... Alter. Ja, also... Krieg ich Gänsehaut, ey, wenn ich dran also denke. Ich kannte das nicht mehr so, hatte es nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß, dass es halt so diese mehreren Epochen, die Geschichte da umfasst. Und dass da immer so, also die alte Serie so eine Passage irgendwie umschreibt. Es war das goldene Zeitalter damals. Genau, wo aber halt dann Guts quasi dann weg von den Falken, von der Falkengang ist irgendwie und dann aber wieder, also spielt ja irgendwo dazwischen, glaube ich. Ja, es gibt immer mal so ein paar Breaks, die ein paar Jahre dann so, sozusagen vorspulen. Die Serie wird eh sehr asynchron erzählt in allen Medien und so weiter. Es war ja bei der Anime-Serie war es so, die erste Folge hat in der Gegenwart gespielt und dann waren die restlichen 24 Folgen Flashback. Ne? Und es hat geendet, da könnte man eigentlich die erste Folge als letzte dann hinpacken und hätte dann einigermaßen Abschluss dann drin gehabt, was die Geschichte bedeutet. Und beim Manga hast du drei Bände in der Gegenwart und der Rest sind dann so 12, 13 Bände in diesem goldenen Zeitalter, was dargestellt wurde. Und mittlerweile fahren die seit 20 Jahren auf einem Boot gefühlt. Die Serie läuft ja immer noch. Die Manga-Serie. Ja. Ah, die Manga-Serie. Ja, der Kentaro Miura, der braucht sehr, sehr lange, der Zeichner, um da eine neue zu machen, weil er spielt immer irgendwelche mit kleinen Schulmädchen-Games, die dann tanzen. Idolmaster irgendwas, der ist ein ganz großer Fan von so japanischen Videogame-Schulmädchen und so und zeichnet das Berserk nicht richtig. Mach mal ein bisschen was Neues. Jetzt ist es komplett abgeglitten. Ja, aber jetzt sind wir wirklich komplett weg vom Thema. Ja, aber Daniel, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Dass du vorbeigekommen bist. Ich glaube, das hat mittlerweile so Ausmaße genommen, da machen wir einen Plauschangriff draus. Das lohnt sich am ehesten. Wie du möchtest. Also, ja. Es ist, denke ich, weg. du hast schon deine Fernsehgärten dann alle aufgenommen. Scheiße, nee, ich muss, nee, die Woche muss ich noch welche aufnehmen. Na gut, dann sollst du morgen einfach nicht mit deiner Frau reden und dann. Ja, wahrscheinlich. Dann, wird ein bisschen schwer. Dann passt es dann nochmal für euch, ja, Stiefzwillinge, ja. Stiefzwillinge. So wird der Podcast heißen. Ich werde vielleicht noch einen Disclaimer vorne dran, so, damit die Leute sich nicht wundern, warum das Ding Stiefzwillinge heißt, wenn wir es erst in der Hälfte ermitteln von dem ganzen Deutsch hier, damit ihr überhaupt wisst, um was es hier geht. Und das Video, was wir jetzt hier aufgenommen haben? Das werde ich mal gucken. Vielleicht packe ich das Video dann so bei mir online hin und der Cast kommt dann in den Plauschangriff oder so. Oder so, ja. Oder so. Weil ich glaube, da hätten viele Leute Spaß dran mit den Sachen, die wir hier besprochen haben. Und dann es war ja schon fast eigentlich so ein Rundumschlag. Quasi. Es war ein großer Rundumschlag, genau. Und das ist eher das Format, was den Plauschangriff dann näher ausmacht und weniger meine 20, 30 bis eine Stunde Gedankensprünge, wo es einfach mal... Gut, ja, den Gedankensprung haben wir auf jeden Fall gesprengt. Ja, Gedanken gesprengt ist auf jeden Fall gewesen. Also, Stiefzwillinge, wollen wir von euch hören? Genau, Stiefzwillinge. Ja. Oder, ich meine, ey, wenn ihr natürlich einen besseren Filmbegriff habt, also besseren Begriff habt, oder beziehungsweise wenn es einen geben sollte, den wir übersehen haben oder wo wir halt wirklich komplett blind waren, ja. Ey, bitte, ich bin dankbar für die Information. Und dann sagen wir nein und nehmen trotzdem Stiefzwillinge. Genau. Tut alles, Hashtag Stiefzwillinge, diesen Podcast dann weitergeben. Und ich bedanke mich nochmal bei Daniel. Ich bedanke mich bei euch für Gregor fürs und genau Zuhören, gegebenenfalls Zuschauen, je nachdem wie es ist. Und ich sage tschüss. Ich auch. Tschüss. Macht's gut. So, und das war jetzt die Probe. Ja, ja, genau. Jetzt fangen wir an zu reden. Es ist immer der gleiche Gag, wenn im Kino das Licht angeht, wenn der Eismann kommt, wo ich sage, ach, das war ein toller Film. Das ist jedes Mal.